Auf Messers Schneide läufst du, denn da ist Mord am Straßenrand, in einer wunden, ängstlichen neuen Welt. Sie haben versucht, uns zu brechen. Sieht aus, als ob sie es noch einmal versuchen werden. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Bonsoir. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag der Biber. Ja, besser als jedes Lastenrad und auch umweltfreundlicher. Ja, die Biber, die bereichern uns und die Natur, bauen ihre Dämme, bauen ihre kleinen, wie nennt man das, Burgen. Ja, und sind einfach süße Tiere. Ich mag Biber. Ich hoffe, ihr auch. Ist das nicht sehr biologistisch zu sagen, dass die Dämme bauen? Es gibt nur zwei Typen von Bibern, die kanadischen und die europäischen. Die verstopfen alles. Die verstopfen alles. Biber. Die stehen dem Fortschritt mit ihren Dämmen im Weg. Die sind sozusagen. Wie willst du da noch Wasserkraft aufbauen? Biber sind weiß. Ja, die alten weißen Biber. Die sind fleißig, die bauen Sachen. Die stehen dem Fortschritt im Weg, die sind eindeutig weiß. Die Biber waren wohl früher doppelt so groß. Die sind über die Jahre immer kleiner geworden. Stell dir vor, du hast so, keine Ahnung, 100 Kilo Biber. Ja, ein bisschen größer sind ja diese Biberratten, ne? Die man schon mal im Zoo sieht. Der beißt dann die Bäume einfach durch. So. Tja, also geht in den Wald und streichelt einen Biber. Oder? Solange sind noch die, wenn da Biber sind. Ja. Ja. Muss auch ein bisschen Wasser sein, so wäre von Vorteil für so einen Biber. Diese Regenwaldabholzung. Ja. Wie viele Biber haben wir schon in die Ukraine geliefert? Marder, ja. Biber, Leoparden. Ja, Biberfälle sind wertvoll. Mhm. Und super wasserdicht halt. Ne? Ja, und unter Kumpeln ist es ja auch Tradition, dass man mal so Felle austauscht. Vielleicht wurde da ja ein Bärenfell ausgetauscht. Oder ein Bär wurde aufgebunden, wer weiß. Auf jeden Fall irgendwas mit Bär bei Russland. Ne? Ja, sollen wir mit der ersten Nachricht anfangen hier? Die reiten doch immer auf den, oder? Weil da ging es ja auch um Putin-Propaganda, um Russland-Propaganda, die ja der Büstron von der AfD angeblich machen sollte für Geld, über irgendwie einen tschechischen Mittelsmann. Und ja, da hat er sich jetzt nach einer Weile Warten dann dazu herabgelassen, sich zu erklären. Und ja, sagt eben, das stimmt halt einfach alles nicht. Jetzt habe ich auch schon das Video gesehen von der Naomi Seib dazu, die hat das nochmal ausgebreitet. Und dann hatte man ihm ja, nachdem er gesagt hatte, er hätte von keinem Russen was bekommen und von diesem Medienhaus, das da mitbeschuldigt wurde. Da hat man ihm gesagt, ja, das können ja auch andere Leute gewesen sein, muss ja nicht von da oder muss ja auch kein Russe gewesen sein. Und dann hat man irgendwelche ukrainischen Oligarchen oder so verdächtigt, da im Spiel zu sein. Und das hat der Büstron dann auch nochmal behauptet, dass es eben nicht stimmt und dann darum gebeten, dass man die Tonbänder, auf denen das Ganze ja beruht, dass man die immer freigibt und dass man die mal anhören kann. Und das möchte jetzt aber wohl der tschechische Geheimdienst da nicht, so habe ich das verstanden. Und deswegen wird das wahrscheinlich unaufgeklärt bleiben, so wie üblich wird dann was an dem Büstrand kleben bleiben, ob das dran ist oder nicht. Also er sagt nicht, ich weiß es nicht, ich wüsste jetzt nicht, warum ich ihm nicht glauben soll, wenn er sagt, irgendwie, ich möchte die Beweise auch offenlegen. Ja, das ist so die Geschichte, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, habt ihr da andere Infos oder so? Ich habe gehört, dass sich angeblich niemand dazu äußert. Ja, nee, das ist die Phase ist vorüber. Okay. Ist vorbei, ja. Okay, Weidel und Dings verlangen Aufklärung bis Donnerstag 14 Uhr, sagt die Bild. Okay. Ja, das ansonsten ist was? Ja. Ansonsten stampfen sie mit dem Fuß auf und halten die Luft an. Ich meine, dass das halt jetzt immer mehr werden wird mit irgendwelchen Sachen, hätten wir uns ja schon nach dem Korrektivding ausrechnen können. Natürlich kann es sein, die AfD ist mir auch eindeutig zu russlandfreundlich. Da Geld fließt, steht das, weiß oder ich an irgendwelche nicht. Ermittler übergeben. Ja, die Frage ist, ob sie sich dafür wirklich bezahlen lassen können, wenn sie das sowieso so machen. Ne? Der Kram heute, ich bin doch ganz froh, dass ich hier reden darf in dem Mediendings. Wenn mir da auch noch einer Geld für geben würde, wäre das ein bisschen überflüssig, weil ich mich ja eh entsprechend diese Aussagen sozusagen. Naja. Der Typ, der da verdächtigt wurde, der war wohl vor Zelensky, der große Konkurrent von Zelensky. Mit auch. Der hat wohl ziemlich knapp gewonnen, der Zelensky, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist schon richtig, dass es eben, wie soll man sagen, Antikrieg sozusagen ist. Ne? Aber es ist ja nicht direkt russische Propaganda, dann weiß ich nicht. Aber der Biston ist ja auch in Tschechien und so weiter auch bekannt und so. Und da kriegt man eben auch nicht alles mit, ne? Wenn einer dann so Tschechisch spricht. Mindestens mal dann kriegt man das nicht mit. Ja, ich frage mich halt auch, was dann auf dem Tonband drauf ist, so irgendwie. So, Herr Biston, wir geben Ihnen 15.000 Euro, dafür müssen Sie dreimal was Gutes über Russland sagen. Sind Sie einverstanden, Herr Biston? Dann sagen Sie jetzt ja. Oder weiter gegen den Krieg agitieren. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Ich wüsste auch gerne eher, also ich würde mir lieber erstmal ein Bild von der Beweislage machen können, bevor ich dazu irgendwie. Ja, die Salp meint, das wäre von so einer NGO noch gestreut worden und dass das jetzt vielleicht zu so einer Kampagne gehört, dass NGOs in den Europawahlkampf eingreifen möchten. Aber das ist Teil von Verschwörungstheorie, möchte ich gar nicht unbedingt weitertragen, sozusagen. Aber auch da spielte halt eine NGO irgendeine Rolle, so immerhin. Meldestelle für russische Schmiergeld. Das ist ungefähr für böse Tschechen. Ja, naja, also. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund von Presseberichterstattung im Ausland. Seltsam. Tschechisch. Weil das irgendwelche Bundestagsabgeordneten sich dafür bezahlen lassen, irgendwo irgendwelche Auftritte zu machen und zu reden und solche Sachen, das ist ja normal. Ne? Also das machen ja alle möglichen Leute da. Und es gibt ja auch diese parlamentarischen Gruppen, wo es ja auch immer mal wieder irgendwelche Fälle gibt. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch an diese eine CDU-Politikerin, die diese ganzen Aserbaidschan, so eine Aserbaidschan-Connection da gehabt hat und wo dann hinterher auch rausgekommen ist, dass sie da quasi sich die Talking Points von denen hat liefern lassen, die sie dann verbreitet hat, gegen Geld oder solche Geschichten. Das kann hier schon auch so eine Nummer sein. Ja, prinzipiell zuzutrauen ist das auf jeden Fall. Ne? Er ist Politiker. Aber man muss schon auch ein paar bisschen mindestens bessere Indizien haben. Bisher ist ja nichts außer der Behauptung, dass es da was gäbe. Das ist dann ein bisschen wenig, finde ich. Ja, nächstes Thema, nächstes Glück. Die neue PKS steht vor der Tür. Am Dienstag soll die vorgestellt werden. Und es sind mal wieder mehr Straftaten gemeldet worden, der Polizei berichtet worden, als im Jahr zuvor. Und zwar 5,5% mehr, weiß jetzt gar nicht, wie viel das in Zahlen waren. 5,5% finde ich schon eine ganz ordentliche Zahl an Steigerung. Gut, wir kommen aus den Corona-Jahren, da war wohl weniger. Aber jede Steigerung ist natürlich beklagenswert, sozusagen. Und der Reul hier aus NRW, wo die Zahlen um 3,5% gestiegen sind, meint, dass eben die Zündschnur kürzer geworden wäre bei den Leuten, ne, dass sie sich schneller irgendwie aufs Maul hauen würden als früher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob das der Grund ist. Da sind auch Leute mit einer kürzeren Zündschnur dazugekommen. Manche haben auch vielleicht eine kürzere entwickelt, ein dünneres Häutchen bekommen nach Corona oder so. Gut möglich, ich weiß es nicht. Ja, gut, ich meine, es gibt ja auch schon jede Menge andere Zahlen, die jetzt seit dem Wochenende schon rumschwirren. Da ist ja auch ganz klar ablesbar, dass halt gerade der Ausländeranteil unter den Tätern halt auch massiv ansteigt. Ja, ist auf jeden Fall bei 41% heißt es, Leute ohne deutschen Pass. Und das sind nur die Leute, die keinen deutschen Pass haben. Genau. Und dann würde ich gerne nochmal sehen, wie viele von den mit deutschem Pass halt auch Migrationshintergrund haben und dann könnten wir rechnen. Das möchten die nicht so richtig mitteilen, habe ich den Eindruck. Die niedersächsische Innenministerin hat irgendwas gesagt, man könne das nicht mehr allein mit dem Corona-Nachholeffekt erklären. Nicht allein. Das ist halt auch so nicht allein. Ich meine, klar, ich weiß, ihr sprecht nicht über den Elefanten im Raum, Aber, ja. Und wenn es 20.000 sind, ne? Ja, ich meine, das ist ja so lustig, dass sie da überhaupt sowas schreiben hier. In der Corona-Zeit gingen die Zahlen deutlich zurück. Ja, geil. Wenn keiner irgendwas machen kann, dann gibt es weniger Verbrechen. Sowas aber auch. Ja, ja, genau. Die, wenn die Ultrakontrolle ausgebrochen ist, ne, dann kann keiner mehr was machen, ist klar. Die Zündschnur ist kürzer geworden. Was ist das für eine Aussage? Ich meine, der Typ ist ein Minister. Also ja, vor allem geht es dabei dann um Gewaltdelikte, ne? Also im Prinzip ist das ja dann Gewaltdelikte. Also Fresse hauen, so. Da kann man nicht nur von Zündschnur reden, das ist sicher auch teilweise, das ist auch mit Bereicherung oder so zu tun. Kulturschnur. Kulturschnur, meinetwegen. Ja, andere Kultur geht auch vor die Hunde. Bei uns ist es gerade irgendwie die Demokratiekultur und nein, es sind nicht die bösen Rechten, die sie im Moment ramponieren. Es ist, ja, hier in dem Artikel geht es um den Herrn Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, und der wehrt sich gegen die Kritik an seiner Behörde, weil die ist in letzter Zeit etwas lauter geworden, weil er halt auch spätestens nach seinem Artikel in der FAZ, in der er gesagt hat, das sei doch alles jetzt nicht so, und er würde das halt anders sehen, und Haldenwang schreibt zunächst, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland einen besonders hohen Schutz genieße. Allerdings sei Meinungsfreiheit kein Freibrief. Was schon mal halt aus meiner Sicht, und ich bin kein Verfassungsrechtler, nein, aber eben genau das ist die Meinungsfreiheit, nämlich ein Freibrief. Und die Ausnahmen, die wenigen Ausnahmen, die wir davon haben, die sind klar geregelt. Und deswegen, ja, das ist der Freibrief, alles sagen zu dürfen, was nicht unter diese strafbare klassifizierten Ausnahmen fällt. Und du hast, obwohl du Verfassungsschutzchef bist, nicht verstanden, dass die Verfassung uns schützt, nicht dich. Für den Chef des Inlandsgeheimdienstes fallen darunter nicht allein strafbare Äußerungen wie beispielsweise Volksverhetzung. Vielmehr gäbe es auch unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität Meinungsäußerungen, die für den Verfassungsschutz relevant sein könnten. Er bezieht sich vor allem auf die Delegitimierung des Staates. Das ist schön, weil die hat er ja selber mit seinen Freunden erst da reingeschrieben. Das ist cool, oder? Ich meine, kaum haben wir das da reingeschrieben, nutzen wir es auch schon, um ja, aus meiner Sicht die Demokratie zu beschädigen. Ja. Was mir ja aufgefallen war beim Verfassungsschutz, bei den Einschätzungen, ob irgendwelche Leute oder Vereinigungen recht sind, der Zusammenhang mit Großaustausch. Das finden die ja zum Beispiel aufschreibenswert oder so, obwohl es natürlich nicht gegen irgendwas verstößt. Ja, wie gesagt, 50% bei mir in der Stadt. Redet doch mal mit mir, Leute, bevor ihr da eine Verschwörungstheorie draus macht. Die Akteure machten demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen verächtlich oder rufen dazu auf, behördliche oder gerichtliche Anordnungen und Entscheidungen zu ignorieren. Diese Form der Delegitimierung erfolge oft nicht über eine offene Ablehnung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Verächtlichmachung von und Agitation gegen demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates. Ja, das geht doch nicht. Ihr könnt euch nicht die ganze Zeit über Annalena lustig machen. Und der meint doch bestimmt damit die ganzen Leute, die alle von früh bis spät über Strukturen sich beschweren, oder? Die meint doch bestimmt. Ja, aber ich denke auch halt, wir haben ja gerade wieder gesehen, dass oder dass die falschen Leute im Parlament sind, das falsch zusammengesetzt ist und so. Die meint doch bestimmt, ne? Bin ich mir ganz sicher. Ja. Der Josef Franz Lindner von der Uni Augsburg sagt der NZZ, das ist ein Rechtswissenschaftler, die Kabarettisten werden ihrer Grundlage beraubt. Aus seiner Sicht ist die Delegitimierung kein verfassungsschutzrechtlicher Begriff, sondern eine Erfindung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ja nicht nur ein Segen, sondern auch eine Bedrohung, sagt er. Man könne, wenn man die Kategorie weit auslege, jede überspitzte Kritik an der Politik, an Politikern und ihren Entscheidungen darunter fassen. Das halte ich für eine äußerst bedenkliche Entwicklung. Ja, in Wirklichkeit müsste es andersrum sein. Dass die immer die Aussagen, die verboten sind, nochmal auf den Prüfstand gehören, also häufiger mal, ob die wirklich auch noch verboten gehören und so weiter. Da braucht eigentlich nichts Neues dazukommen, aber im Gegenteil wird das alles, ja. Auch Volker Böhme-Nessler, Jurist von der Uni Oldenburg, sagt, man darf durchaus heftige Dinge in einer Demokratie sagen. Zum Beispiel, dass das Bundesverfassungsgericht nicht funktioniert oder dass das Parlament eine Schwarzbude ist. All das erlaubt die Verfassung. Mit der Kategorie Delegitimierung des Staates könnten einen solche Aussagen zu einem Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes machen. Durch die unscharfe Kategorie werden schleichend die Möglichkeiten des Verfassungsschutzes erweitert und gleichzeitig schleichend die Freiheiten eingeschränkt. Das ist der Punkt. Und, ja, die denken auch gar nicht daran, wenn jetzt Bundestagswahl ist und in den 3 Tagen davor passieren irgendwelche schrecklichen Dinge, die dann die CDU-Wähler veranlassen, irgendwie dann doch lieber alle auch AfD zu wählen. Und die hätten eine absolute Mehrheit. Dann könnte sie jeder einzelne von euch Maulhelden, die jetzt irgendwie Björn Höcke einen Nazi nennen, weil sie es ja dürfen und so, die würden alle einfahren nach diesen Regeln. Oder Strafbefehle bekommen oder was auch immer. Ne? Aber da denkt ihr nicht für 5 Minuten drüber nach, was passiert, wenn diese Dinge aus der Hand gegeben werden. Denkt immer dran, genau, der Verfassungsschutz sei eine Behörde, die in das Weisungsgefüge des Innenministeriums eingebunden sei. Er sehe deshalb die Gefahr des politischen Missbrauchs. Ein Innenminister kann dann einfach sagen, hier, du, sag den mal ein, der hat mich doof genannt. Viel Spaß in der schönen neuen Welt. Ja, also das war's dazu, ja. Kommen wir zum nächsten. Ja, genau, den Herrn Bresse, den hatte ich ja letzte Woche schon kurz erwähnt. Das ist hier der Herr von der FDP. Und der hatte ja am 24.03. habe ich deutliche Kritik an Antonio Rüdigers Tauritgeste geäußert. Für mich ist klar, diese Geste, insbesondere vom Hintergrund von Rüdigers Vorgeschichte, deutet eindeutig auf eine Machtdemonstration hin. Auch wenn der Tauritfinger eine rein religiöse Bedeutung hat, müssen die damit verbundenen Assoziationen berücksichtigt werden. Als öffentliche Figur trägt jemand wie Antonio Rüdiger die Verantwortung, solche Gesten angemessen zu reflektieren. Und das Wichtige ist aber dieses hier, nachdem ich auf Instagram das Foto von Antonio Rüdiger kommentierte mit dem Satz, Islamismus gehört nicht zu Deutschland, geriet ich ins Visier von Islamisten und jungen Heranwachsenden. Täglich erhielt ich hunderte Morddrohungen, die sich nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine Familie richteten, meine private Adresse sowie meine Telefonnummer wurden veröffentlicht. Es kam sogar zu einem Vorfall, bei dem ich am 2. Tag nach der Veröffentlichung auf der Straße belästigt und verbal angegriffen wurde. Die Bedrohungslage war so ernst, dass die Behörden eingeschaltet wurden und ich Sicherheitsmaßnahmen ergreifen musste, um mich und meine Familie zu schützen. Das ist ein Riesenskandal. Das wird aber auf allen Titelseiten und in jeder Sendung, und es gab einen Brennpunkt und so, oder? Ich glaube schon, ja. Weil ich verstehe es im Moment mal, da wird jemand, das ist doch, wovor die immer warnen, dass jemand gedoxt wird und harassed wird im Netz und dann das wirklich in der echten Welt. Und dann auch noch ein Politiker im Zusammenhang mit einer anstehenden Wahl, ne, ist ja Kandidat für die Europawahl. Verrückt. Und ich habe gar nichts wirklich drüber gelesen, so in den Gazetten und in, war jetzt auch nichts, ARD, ZDF, komisch. Und er schreibt weiter, es wird deutlich, dass in Deutschland eine neue Generation heranwächst, die sich sicher fühlt, zahlenmäßig immer größer wird und hochproblematische Umgangsformen hat. Sie verehren Hitler, hassen Juden, homosexuelle Frauen und unser freiheitliches Wertesystem. Das wird aus den Nachrichten ersichtlich. Also die Nachrichten, meinte die Nachrichten, die er bekommen hat, nicht die Nachrichten, die im Fernsehen laufen. Habe ich Angst? Nein. Doch was mich besorgt, ist der Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland. Es ist beunruhigend, dass Menschen, die sich gegen Extremismus und Fanatismus aussprechen, um ihr Leben und ihre Sicherheit fürchten müssen. Doch das dürfen wir in einem Rechtsstaat nicht zulassen. Ja, da muss ich aber sagen, das wird schon lange zugelassen. Das ist ja nichts Neues, also. Und ich meine, ich habe keine Angst, das ist schön und gut, das ist für ihn schön, aber Theo van Gogh ist tot. Ja. Und Samuel Paty ist auch tot. Und es werden noch viel mehr Leute tot, wenn die nicht regelmäßig ihre hier Personenschutz hätten und so. Und Herr Rushdie, den haben sie auch ins Auge gestochen. Ja. Den wollten sie auch umbringen. Aber das ist dann Nancy anscheinend völlig egal. Da wird kein Fass aufgemacht. Extremisten und Fanatiker haben kurzfristig immer einen Vorteil, weil sie mit Angst und Einschüchterung arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, uns entschieden gegen jeglichen Extremismus einzusetzen, der unsere freiheitlichen Werte bedroht. Wir müssen unsere blinde Toleranz gegenüber intoleranten Gruppierungen überwinden und fanatische Bewegungen kritisch beobachten. Ich Ruhe. veröffentliche hier einen Bruchteil Nachrichten, ja, und dann gibt es halt noch einen Thread mit lauter Nachrichten, die er auch bei Instagram schon veröffentlicht hat, wo ich letzte Woche darüber geredet hatte, kurz. Und der in unseren Kreisen bekannte Journalist, na, wie heißt er? Jan Karon. Jan Caron, genau. Der hatte das retweetet und darüber diverse FDP-Politiker markiert. Zum Beispiel unseren Justizminister, unseren Finanzminister und Parteichef. Dann den Generalsekretär der FDP und auch den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden von meinem Landesverband, den allseits beliebten Konstantin Kuhle, hat er auch darin getaggt, dass sie sich doch mal äußern sollten dazu und beziehungsweise sich gefragt, rhetorisch gefragt, warum denn da kein Wort irgendwie zu diesem Vorfall irgendwie von den Leuten kommen würde. Und ich habe auch eben kurz vorm Stream nochmal nachgeschaut, da ist auch bis heute nichts passiert. Also bei denen ist da nichts. Einzige FDP-Politiker von Rang und Namen, der sich zu diesem Vorfall geäußert hat, war welcher? Dreimal dürft ihr raten. Kubicki. Nein, der war es Toni nicht. Kuhle. Toni Kuhle. Nee, das war einer von denen, die sich nicht geäußert haben. Ein gewisser Thomas Kemmerich Ah, ist der okay. Einzige, der sich dazu geäußert hat. Der ist ja auch wieder Spitzenkandidat geworden, ne? Ja, ich meine, jetzt können sie es ja eh machen. Ja, habe ich aber mit einem Grinsen festgestellt, dass Ja. die FDP da offensichtlich basiert ist. Ja, der hat da in seinem Landesverband hat der einen Rückhalt. Also die. Der Bressel hier, was hat er jetzt noch veröffentlicht an Nachrichten, was er Boah, bekommen hat? Die willst du nicht diese sehen, ey. Morddrohung oder was? Ja, okay. Absoluter Okay. Cesspool, Abgrund, Ich habe da widerliche Luft. durchgescrollt, aber ich wollte, dass das nochmal ein bisschen klar wird, auch für die Zuhörer. Ja, aber wir sollten da nicht reinscrollen. Es ist eklig, es ist widerlich, es ist aggressiv, es ist islamistisch. Genau, und also der ist mir halt zum ersten Mal irgendwie aufgefallen, auch irgendwo bei Instagram, wo er irgendwas geschrieben hat und es ging da irgendwie um Linke und was die so machen. Und ich hatte ihm irgendwie drunter kommentiert hier mit Gramsci und der Hegemonie und das hat er auf jeden Fall geliked und drunter geantwortet. Genauso ist es. Also der Mann weiß Bescheid auf jeden Fall. Aber ja, ist irgendwie Platz so zu viel 20 oder so. Also er wird nicht ins Europaparlament einziehen. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ich denke mal, dass wahrscheinlich die FDP eher so ein bis zwei Leute da haben wird mit irgendwie 3% oder so. Kriegt man ja nicht mehr. Und ja, dabei wird es wohl bleiben. Und in seinem eigenen Landesverband, der ist ja aus Mecklenburg-Vorpommern, also auch aus dem östlichen FDP-Verband. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl von diesen Parteitagen, bei denen ich bisher war, also Bundesparteitagen, dass die Ost-FDP auf jeden Fall die vernünftigere FDP ist, aber gleichzeitig auch die, die am chancenlosesten ist. Also, na, also aktuell sind wir, glaube ich, in keinem einzigen Ost-Landesparlament irgendwie vertreten. Und das wird sich, glaube ich, auf absehbare Zeit oder doch in Thüringen halt, ne, aber das steht ja auch in Gefahr. Ja. Ja, und für die Europawahl steht er auf Platz 5 oder was? Nee, Platz so und so viel 20, ich weiß nicht mehr genau, Ach so, oh Gott. 23 oder Okay. 26 oder irgendwie so. Da muss Also ja die ungefähr Wahl so schon liegen. verdammt gut ausfallen. Das klappen soll. Und es gibt aber auch noch eine ganz andere Einschätzung von der ganzen Sache, möchte ich euch auch nicht vorenthalten, nämlich hier von Abdel Ahmed Samad beim Cicero. Und der sagt, die Empörung ist maßlos übertrieben. Also jetzt nicht von der Sache, dass der da bedroht wurde, aber von dieser Fingergeste. Und ja, das ist ja halt ein Interview und er wird gefragt, wie kann man die Tawhid-Geste aus einer religiösen Perspektive interpretieren? Und dann dazu sagt er, mit der Tawhid-Geste sind mehrere Botschaften verbunden. Die Geste bedeutet, dass es nur einen Gott gibt. Sie kann auch als Ausdruck des Dankes an Gottes oder auch als ein Gruß an verstorbene Familienmitglieder oder Freunde verstanden werden. Auch meine Mutter hat diese Geste benutzt. Sie hat mit einem Finger in den Himmel gezeigt, wann immer sie meine Fragen nicht beantworten konnte. Das bedeutete, nur Allah weiß es. Ich wehre mich dagegen, dass meine Mutter deshalb als Islamistin betrachtet wird. Ja, gut, deine Mutter, die hat das dann Ja. aber irgendwo im Wow, was Alltag ist das? gemacht, ne? Ja, die hat sich ja nicht auf den Gebetsteppich gesetzt und das dann gemacht. Also weiß ich nicht, ob das so wirklich. Und die Mutter hat das, glaube ich, auch gemacht, bevor das der IS beim Enthaupten von irgendwelchen Leuten gemacht hat und so. Ist auch Ja, anzunehmen, richtig. ja. Ja. Ja, er sagt ja auch, dass die Islamisten da die Gesten übernehmen, praktisch, ne? Oder sich aneignen und zu ihren Gesten machen. Ja, sie teilen die Aufregung also nicht. Ich empfinde, die Empörung in der öffentlichen Debatte ist maßlos überzogen. Also, ich habe da eigentlich nur Leute gesehen, die gesagt haben: Nee, ist doch alles halb so wild. Also, wir müssen entspannter werden und die Geste als eine alltägliche Praktik unter religiösen Muslimen verstehen. Okay, hätte ich nicht erwartet, aber sagt Herr Abdel Samad: In den allermeisten Fällen ist die Fingerzeig weder eine Drohung an den Westen noch mit islamistischen Motiven verbunden. Okay. Ja, aber er weiß doch auch, dass der Herr Rüdiger schon Islamisten geliked hat und sich dafür entschuldigt hat und Das solche weiß ich nicht, ob er Sachen. das weiß. Ne? Hm. Ja, und Sie sagen jetzt hier auch, ist ja auch als Machtanspruch verbreitet, Islamischer Staat verwendet sie. Und Abdel Samad sagt, schauen Sie, sich den Bart wachsen zu lassen, ist zweifelsfrei ein Kennzeichen der Islamisten. Dennoch heißt es nicht, dass alle bärtigen Muslime zwangsläufig Anhänger islamistischer Bewegungen sind. Islamisten instrumentalisieren in den letzten Jahrzehnten ganz gezielt traditionelle islamische Gesten, Praktiken und Rufe für ihre propagandischen Zwecke. Ein gutes Beispiel, Allahu Akbar ist ein Schlachtruf schlechthin unter Islamisten kurz vor dem Verüben eines Selbstmordanschlages. Dennoch ist Allahu Akbar gleichzeitig seit Jahrzehnten Teil des Gebetsrufes der Muslime und Teil des Gebets selbst. Ja, und Islamisten, das kann ja. doch auch falsch sein. Es kann doch auch falsch sein. Vor allem in fremden Ländern, den Leuten hinzuplärren, mein Gott ist der Einzige. Das ist falsch aus meiner Sicht. Islamisten nutzen diese Elemente der islamischen Tradition, um sich für den Anspruch zu nehmen, um für sich in Anspruch zu nehmen, im Namen aller Muslime zu handeln. Glauben Sie mir, Islamisten versuchen jedoch jeden zu vereinnahmen, ausnahmslos jeden. Islamisten behaupten sogar, dass Lionel Messi und Kylian Mbappé zum Islam konvertiert seien, weil sie als Torjubel gelegentlich in den Himmel zeigen. Ja, der Kontext. Ja, Okay, er oder sagt. manche Leute rufen das auch, irgendwie rufen dann Haram, Haram, während sie auf kleine Kinder einstechen. Aber das hat dann auch wieder nichts damit zu tun. Die sind dann nicht zurechnungsfähig und schuldunfähig und so. Alle Freiheiten haben, alle Finger zeigen dürfen, alle Sachen rausbrüllen dürfen, aber Verantwortung für das übernehmen, was genau aus diesem Geplärre entwächst, das wollt ihr nie. Das ist ganz komisch. Ja, Rüdiger zeigt die Tawhid-Geste anlässlich des Ramadan-Gebets, wenn er diesen Fingerzeig beispielsweise unmittelbar nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober auf den sozialen Medien inszeniert hätte, wäre eine islamistische Interpretation gerechtfertigt gewesen, doch so muss es als harmlose Geste verstanden werden. Muss, ja. Islamistische Organisationen und Influencer feiern Rüdiger in sozialen Medien für sein Foto auf Instagram, das inzwischen über 2 Millionen Likes erhalten hat. Seine Geste wirkt inszeniert und wohl überlegt. Glauben Sie, dass Rüdiger ganz bewusst mit der Mehrdeutigkeit der Geste gespielt hat? Nein, macht er Abdessamat. Das möchte ich Rüdiger nicht unterstellen. Vielleicht hat das Foto 2 Millionen Likes bekommen, weil sich viele darüber empört haben. Islamisten wissen, wie sie daraus Kapital schlagen können, nach dem Motto, schaut euch die bösen Deutschen an, die sich aufregen, weil ein Muslim sein Bild beim Gebet zeigt. Wir erleben derzeit in unserer Gesellschaft ein unfassbares Empörungspotenzial. Auch ohne Grund, ne? Weil es läuft ja nichts schief. Es hilft uns allerdings nicht weiter, permanent die Fehler bei anderen Menschen denunziatorisch aufzuspüren und schließlich ins moralische Abseits zu stellen. Ja, aber nur in diesem Fall, ne? Nicht in allen anderen Fällen. Da bitte sofort. Sofort alle ausladen, kündigen und weiß ich nicht was. Wir tun das, wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen. Wir tun das, wenn wir über Rassismus sprechen. Wir interpretieren in jede noch so kleine und harmlose Geste oder Aussage ideologische Boshaftigkeit hinein. Ich sehe eine ganz andere Problematik, die angesichts dieser aufgebauschten Debatte völlig untergeht. Okay, wir haben ein erhebliches Problem mit dem Islamismus in Deutschland. Der politische Islam hat leider hierzulande längst eingenistet und ist sogar etablierter Partner des Staates. Katar, Saudi-Arabien, die Türkei, Islamisten sind hierzulande der verlängerte Arm ausländischer Regierungen. Außerdem haben wir verheerende Probleme mit der Integration von Muslimen in Deutschland. Doch wir reden auf allen Ebenen immer noch viel zu wenig kritisch über die wahren Probleme. Wir begnügen uns mit reiner Symbolpolitik im positiven wie im negativen Sinne. Was meinen Sie? Wir machen eine Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt am Main oder lassen in Köln den Muezzin zum Gebet rufen und selbst beweihräuchern uns mit Multikulti. Aber schauen Sie, auch die Gegenseite begnügt sich mit dieser Symbolik der Empörung. Sie scannen kleinlichst das Verhalten prominenter Muslime, um die nächste Sau durchs Dorf treiben zu können. Nun hat es in dieser gesellschaftlichen Dynamik Rüdiger erwischt. Doch wann fangen wir an, über wahre Islamisten und religiöse Fanatiker in diesem Land zu sprechen, über deren Netzwerke und Strukturen? Denn diese sind gewiss gefährlicher als ein Fußballspieler, der als gläubiger Moslem wie Millionen andere Menschen in diesem Land auch an Ramadan betet. Andere renommierte Islamkritiker wie Seran Artisch oder Susanne Schröter bewerten die Tawhid-Geste von Rüdiger deutlich kritischer als sie. Machen sie es sich nicht so einfach, wenn sie deren Einschätzung als symbolische Äußerung abtun? Ich schätze alle genannten Personen sehr, aber ich bin nicht immer einer Meinung mit ihnen. Wir haben eine starke Polarisierung in der Integrationsdebatte. Ich nehme Rüdiger in Schutz, weil ich ausgleichend wirken möchte. Zurzeit stürzen sich viele auf Rüdiger in einer fast programmierten Art und Weise. Nicht alles, was mit dem Islam in Verbindung steht, muss niedergemacht werden. Als intellektueller Schriftsteller und eben auch Islamkritiker muss ich doch unterscheiden zwischen harmlosen und gefährlichen Gesten. Ich kritisiere den Islam, weil er freiheitsfeindliche Elemente enthält. Aus dem gleichen Grund kritisiere ich auch Rechts- und Linksextremismus. Wenn Rüdiger den Islamismus verherrlicht oder die Demokratie in Frage gestellt hätte, wäre ich der Erste, der das kritisiert hätte. Tja. Aber ist denn dieses mit dem Finger, ist das denn überhaupt vereinbar mit diesen ganzen Sachen hier? Weil es ist ja ein Gott, ne? Also ist ja wichtiger als der Staat und diese ganzen Sachen. Und die Freiheit und. Ja, ich erwähnt ja hier dann auch noch Özil und ich sehe halt, dass wir da genau in die gleiche Falle reinlaufen wie bei Özil und immer sagen, nee, so schlimm ist das alles gar nicht, bis am Ende rauskommt, er lässt sich halt die grauen Wölfe tätowieren. Ja, genau, steht er ja auch. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass wir Fußballer eine Vorbildrolle zuschreiben. Das ist spätestens mit Mesut Özil grandios gescheitert. Dieser bekam 2010 den Integrationsbambi als vermeintlicher Musterknabe der Integration. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass er ein glühender Erdogan-Anhänger ist und er sogar das Zeichen der rechtsextremen grauen Wölfe auf seiner Brust tätowieren ließ. Rüdiger, ja, Fußballer sind keine Intellektuellen, ne? Genau, ja, der Fußballer, ja, sag bloß. Aber Till Schweiger, der sieht sich selber als Intellektuellen. Ja, genau. Und wir können nicht erwarten, beachtet, dass er die gesamte Ethnologie und Geschichte des Islams und des Islamismus kennt. Er ist ein Fußballer, kein Islamexperte. Wir erwarten zu viel von Fußballern. Warum soll ein Fußballer ein Vorbild sein und nicht etwa ein Handwerker oder eine Lehrerin? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das sehe ich auch so. Weil diese, das ist ja auch schon ein Meme eigentlich, dass man an der Nase lang immer sagt, ja, der Fußball, das ist die Integration, so. Ja, und bei den Handwerkern gibt es keine Musels oder was? Ich weiß doch, wie Effe nicht spielen durfte, weil jemand den Stinkefinger gezeigt hat. Also irgendwo erwarten wir schon von Fußballern, dass sie sich benehmen. Ja, aber der Stinkefinger, der hat ja einen ganz anderen Kontexten. Ein Handwerker und eine Lehrerin erreichen nicht ein Millionenpublikum junger Menschen vor den Smartphone-Bildschirmen. Kim Kardashian hat mehr Follower als Rüdiger. Von ihr erwarte ich auch keine Vorbildfunktion. Sie soll die Menschen unterhalten, nicht belehren. Das gilt auch für Rüdiger. Wenn er ein gläubiger Muslim ist, kann es sein, dass ich als religiöser Mensch in manchen Fragen des Lebens und der Weltanschauung anderer Meinung bin als er. Doch in einer Demokratie ist es sein gutes Recht, seinen Glauben zu leben. Die Freiheit ist unteilbar. Ja, ich meine, Religionsfreiheit ist aus meiner Sicht die am meisten missbrauchte Freiheit überhaupt. Weil machst du irgendeine Versammlung, um irgendwie gegen Israel zu hetzen, sagst du ja, hier, wir beten jetzt hier eine Runde, ist Religionsfreiheit. Und so ein bisschen klingt es ja auch so, als hätte er das jetzt alles nur geschrieben, um ihn halt in Schutz zu nehmen. Und ich, ja, würde ich jetzt gerne mal Mäuschen spielen, ob er das zu Hause auch so ausdrückt oder ob er hier nur sagt, okay, ich muss mich jetzt hier in die Bresche werfen, weil das ist mir zu viel. Ja, dann geht es hier noch um Julian Reichelt und ja, um Julian Reichelt, der muss ja immer mit vorkommen. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss natürlich damit rechnen, dass seine Gesten falsch interpretiert werden. Schlimm wäre es, wenn Reichelt Rüdiger vorgeworfen hätte, er selbst sei Islamist. Das wäre ein Akt der Beleidigung und Verleumdung. Als Islamkritiker lebe ich von der Freiheit der Meinung, denn auch ich überschreite gegenüber Muslimen gelegentlich Grenzen des Tolerierbaren. Das Großartige in unserer Gesellschaft ist doch, dass meine Äußerungen sehr kritisch, aber dennoch nicht justiziabel sind. Also ja, quasi noch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Dennoch, ja, musste dennoch noch nicht justiziabel sagen wahrscheinlich. Haben Sie ein Beispiel? Im Jahr 2015 wurde ich von der Staatsanwaltschaft vorgeladen und es gab eine Anzeige gegen mich wegen vermeintlicher Volksverhetzung. Da ich damals das Buch Mohammed eine Abrechnung geschrieben habe, ich wurde so oft in meinem Leben persönlich beleidigt, dennoch habe ich niemanden vor Gericht gezogen. Wer austeilt und meinungsstark ist, muss auch einstecken können. Ja, hört, hört. Das kann sich auf jeden Fall jeder auf die Fahne schreiben. Ich möchte in diesem Land keine kritischen Journalisten vor Gericht sehen. Aus dieser Anzeige können wir doch auch etwas Positives herauslesen. Rüdiger möchte der Öffentlichkeit zeigen, dass seine Geste nichts mit dem IS zu tun hat. Wäre er ein überzeugter Islamist, hätte er die Leute vermutlich im Dunkeln gelassen. Doch er setzt sich zur Wehr, aber die Stellungnahme hätte meiner Meinung nach gereicht, ja. Und da bin ich überhaupt nicht der Ansicht, weil, das hatte ich jetzt vergessen rauszusuchen, aber es gab doch irgendwie so ein Bild-Interview mit dem Rüdiger. Und da hat er so ein Pressestatement irgendwie rausgehauen. Das war irgendwie die Rede von wegen, nee, ich bin dafür, dass alle tolerant sind oder irgendwie sowas. Und das sind halt wieder so Sachen, die du auch so verstehen kannst, so nach dem Motto, ja, ich bin dafür, dass alle gefälligst das akzeptieren, was ich hier mache. Und sich nicht beschweren oder so. Ja, schwammige Aussage irgendwie. Ich finde ja ganz gut, dass er jemand, wer austeilt, muss auch einstecken können. Das ist ja doch ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Ich finde es ein bisschen krass, wer ihm da so beispringt in den Ansichten. Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil es ein Pay-Artikel ist, aber auch der Herr Fischer, Thomas Fischer, hat wohl im Spiegel einen ähnlich kritischen Artikel geschrieben. Die Angelegenheit ist ein Lehrstück über die Bereitschaft zur Ausgrenzung. Okay. Ah ja, genau, das war dieser Spruch. Ich habe das gerade auf einem anderen Tab offen. Als gläubiger Moslem praktiziere ich meinen Glauben, aber ich distanziere mich entschieden von jeglicher Art von Extremismus und den Islamismus-Vorwürfen. Gewalt und Terrorismus sind absolut inakzeptabel. Ich stehe für Frieden und Toleranz ein. Ja, gut. Gewalt und Terrorismus absolut inakzeptabel, das ist ja schon mal eine gute Aussage auf jeden Fall. Aber ich stehe für Frieden und Toleranz ein, kann halt eben auch bedeuten, ne, Frieden ist ja auch so ein Codewort, so ein Dogwhistle. Grabesfrieden. Ja, Frieden ist ja laut den Islamisten dann, wenn sich alle Allah unterworfen haben, ne, dann ist Frieden. Und außerdem gibt es auch weiterhin die Anweisung, wenn ihr mit irgendwie Verwischen und Ausreden erfinden irgendwie durchkommt, dann macht das, wenn es zum Wohl von Allah ist. Okay, als nächstes sagst du noch, viele meiner Familienmitglieder gehören unterschiedlichen Religionen an, dennoch respektieren wir einander und feiern gemeinsam religiöse Feste. Das widerspricht ja dem Finger so ein bisschen eigentlich, oder? Nun. Na gut. Aber immerhin, wenn er das wirklich tut, ist das ein Indiz, dass er kein Islamist ist. Weil ein Islamist würde halt nicht mit anderen religiösen Feste anderer Religion Ja, ich habe jetzt deswegen auch nicht unbedingt schlaflose Nächte. Wegen diesem Finger. Aber genauso wenig auch wegen der neuen Meldung über das Trikot Nummer 44, wo irgendjemand, ich glaube, es war der Tobias Huch, herausgefunden haben will, dass es aussieht wie SS-Runen. Und dementsprechend hat jetzt Adidas gesagt, da müssen wir das direkt ändern. Wer weiß, vielleicht verkauft sich das am Ende noch gut. Ne? Ja. Das wollen sie jetzt ändern. Fand ich doch ein bisschen albern, aber Ein bisschen ist gut, das ja. überhaupt zu sehen, irgendwie, das überhaupt zu verwechseln zu können. Also, irgendwo habe ich auch einen Vergleich gesehen der beiden Zeichen, der beiden Doppelzeichen. Ja, ich meine, wenn Ich man fand es es nicht so dreht und ähnlich. Ich viel fand es nicht sehr Fantasie ähnlich. hat, ne, dann Mit ist viel es Fantasie. irgendwie ähnlich. Ja. Ja, aber auch nur, wenn man es irgendwie so ein bisschen kippt. Aber Und 44 lief es doch für die Nazis gar nicht mehr so gut. Komisch. Für die SS ist recht nicht, ne? Oh Mann, ja. Ja, das ist Ne? so ein peinlicher, ne, weil auch hier wieder, ne, also bleibt mal ruhig und regt euch nicht auf und so. Und hier ist es jetzt aber wieder, und auch, also es ist jetzt nicht irgendwer gekommen und hat irgendwie behauptet, dass er das jetzt irgendwie so machen würde oder so und gekichert oder so. Sondern man hat das ja quasi vorweggenommen, dass es ja dann Leute geben würde, die das so sehen werden und das dann so benutzen werden. Und ja, und Es hat noch gar keinen verstärkten Verkauf gegeben, sozusagen. Und vielleicht ist das dann passiert, aber es ist ja dann gestoppt hier, offensichtlich. das ist so ein dämlicher Null-Kram irgendwie. Also, man hat wirklich keine anderen Probleme scheinbar. Ja, und vor allem für Leute, die so alt sind wie Mammon oder ich, ist das ja auch eine Wiederholung. Weil damals hatten wir das schon mit der Musikgruppe der beiden jiddischen Musiker Stanley Eisen und Chaim Witz, besser bekannt als Paul Stanley und Gene Simmons von Kiss, die ja damals auch mit ihrem Logo die Probleme hatten, weil Europa da gleich wieder was gesehen hat. Auch wenn auch diese beiden Runen deutlich näher dran sind an der SS-Rune, sind auch diese beiden Runen anders für jemanden, der irgendwie sich ein bisschen mit Schriften auskennt. Aber gut. Ja, es sind aber Stimmt, alles Kingsman merkt Dogwhistle-Juden. an, wir haben genau 18:44 Uhr. Also bitte, bitte nicht im falschen Font darstellen, die Zeit, sonst Genau, kommt fällt es der mir gerade auf. Haldenwang und Gut, dass 12 und 13 noch nicht Schimpfen. verboten sind. Preis. Ja. Preisi, sozusagen. Preis, wolltest du noch was sagen? Nicht. Ja, es ist eine ganz schöne Farce mit dem Trikot. Ne? Jetzt haben sie das Design geändert. Also, Ja. sagen wir es mal so, also Die ich sehe ein vier Wochen. Trikot und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja, also das hätten sie vorher sehen können. Vielleicht ist es sogar absichtlich gewesen, weil irgendwie diese ganze Trikotsache, es ist ja, es ist ja wirklich so nebensächlich, aber mit den Farben und mit dem Preis und jetzt mit der Nummer. Ich meine, kommt noch irgendwas? Kinderarbeit bei der Herstellung oder irgendwie sowas? Ist ja, doch ich mein, Adidas sowieso, ne? Völlig lächerlich, die Nummer mit dieser EM, mit veganen Speisen und echt? Alkoholfreiem Bier und diversen Toilettenbereichen und Fußball steht da ganz hinten an, glaube ich, dieses Jahr. Ich meine, das wird von der Frau Faeser ja vertreten. Als Innenminister ist man ja für den Sport mit zuständig und ja, ne? Wisst ihr ja schon, was für Festspiele uns da erwarten. Also ich werde mir das nicht angucken. Ich gucke schon länger keine Länderspiele mehr und kann jedem nur abraten. Ab 20. April ist außerdem Snooker-WM, ist viel besser. Wir machen wieder 4 Stunden Vorberichterstattung vor so einem Fußballspiel, ne? Jeden Tag. Ja. Und Helene Fußball. Fischer singt zwischendrin. Ja, so. Genau. So tolle Sachen für die Fans, weißt du? Für die richtigen Fans haben sie dann noch Helene Fischer da. Mit der Fußball, ja, das ist, Seele. Dass die Fans sich sowas gefallen lassen, das ist manchmal schon komisch, aber okay. So ist das wohl. Markus Pretzel. Ja. Hier haben wir eine andere Sache mit Codes, um die sie verstanden werden, nämlich Elon Musk hat sich gefragt, also wurde irgendwie involviert in so eine Unterhaltung, wo es um Björn Höcke ging und die sind alles für Deutschland Spruch, für den er jetzt wieder irgendwie, oder für den er jetzt, also, dass er da irgendwie irgendwelche Ermittlungen gegen ihn laufen, das ist ja irgendwie schon länger, aber jetzt gibt es irgendwie ein Verfahren oder so, oder was ist da jetzt genau, ich weiß nicht, aber irgendwie war das jetzt diese Woche halt wieder Thema wegen dieser Sache. Einer der Gründe, warum er rechts, warum er so schlimm rechts ist, glaube ich, weil er gesagt hat, alles für Deutschland. Ja, hier war halt diese Unterhaltung, wo der Musk erstmal gefragt hat, was hat er gesagt? Und dann hat dieser Typ hier irgendwie gesagt, er hat gesagt, alles für Deutschland. Und dann hat Elon Musk gefragt, warum das illegal ist. Und dann hat Björn Höcke geantwortet, weil jeder Patriot in Deutschland damit, ja, was heißt defamed auf Deutsch, verleumdet wird als, ja, Nazi. Ja, in der Ehre abgeschnitten wird. Ja. Weil Deutschland Strafgesetztexte hat, die es in keiner anderen Demokratie gibt, angeblich, bin ich mir auch nicht so sicher. Zum Beispiel in Russland, da gibt es, ne, das ist ja so eins von den Ländern, was der Höcke nicht so falsch findet. Da gibt es solche Sachen ja auch. Und vor allen Dingen dieser letzte Satz ist halt eben, die sind dafür da, um Deutschland daran zu hindern, sich selbst zu finden. Komischer Satz. Ja, ein ganz komischer Satz. Und halt bei dieser ganzen Geschichte, ne? Ich meine, der Mann ist ja Geschichtslehrer. Und also wenn du jetzt so die Leute halt fragst, irgendwie ist alles für Deutschland, ist auch so wie dieses jedem das Seine. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, wo kein normaler Mensch weiß, dass das irgendwie Nazi-Bezug hat. Und Außer du warst mal im Buchenwald zu besuchen. Wollte ich gerade sagen, außer man war mal in dem KZ zu besuchen. Ja, aber es gibt halt sich Leute, die das nicht wissen. Ja, ja. Und diese Geschichte ist natürlich nochmal eine ganze Ecke obskurer, würde ich mal behaupten. Und auch wenn man Geschichtslehrer ist, weiß ich nicht, ob man das dann wissen muss oder so. Aber wenn es einem dann die Leute sagen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man sagt, ja, okay, das war mir nicht bewusst, das verwende ich nicht mehr. Oder man sagt, ja, okay, das war mir nicht bewusst, aber ich verwende das weiter, aber ich verwende das ja nicht. Ich verwende das ja nicht so. Oder man sagt sowas hier, man sagt, das ist dafür da, um Deutschland daran zu hindern, sich selbst wieder zu finden. Suchen wir uns denn? Und da kratze ich mir dann am Kopf und ja. Wo hab ich das Deutschland bloß hingelegt? Verdammt. Ja, genau. Das verliere ich mir ja heute. Ja, das ist halt schon so fein. Auch dieses Again ist mir halt so, ich mag ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Einfach eine komische Formulierung. Ja, ich habe auch keine Ahnung, nicht, was, damit nicht klar, was er wirklich damit sagt. Genau, ich weiß nicht, was er meint. Will. Aber es klingt halt irgendwie hochtrabend. Ist auf jeden Fall extrem metapolitisch. Ja, weil Metapolitik ist das wichtigste Schlagwort der Rechten. Metapolitik, Metapolitik, Metapolitik. Na, die haben das ja auch erfunden, ne? Ihr seht das auf dem war nicht Foto. Gramsci oder so. Ja, hier wollte ich gerade sagen, jetzt Foto ist Gramsci wieder rechts. Gramsci ist wieder rechts, ne? Die schlimmsten Vertreter der rechten Kultur, diese komische Schneemann-Ente da und die drei Jungs sind irgendwie die Dorfrocker aus Franken. Ich sage ja, Franken, da ist ich irgendwas bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Ich kenne es nicht, also. Aber halt, wenn das hier die neue Rechte ist, okay. Dorfrocker. Ich kenne nur die Torfrocker. Nicht allein politische Erwägungen, sondern auch kulturelle Denkkategorien lenken die Strategie der neuen Rechten in Deutschland. Nämlich die Vorstellung, dass manche Menschen in diesem Land der richtigen Kultur angehören und andere nicht. Rechte Politik, rechte Ideologie soll nicht nur in den Parlamenten stattfinden, sondern auch im Alltag und der Kultur. Die neue Rechte ist besonders gut darin, Popkultur umzudeuten und zu vereinnahmen. Dabei könnte man meinen, Popkultur sei viel zu international, um sie für ein nationalistisches, rückwärtsgewandtes Identitätsbild zu verwenden. Man könnte auch meinen, Popkultur stehe für Fortschritt und globale Gemeinschaft. Warum aber eignet sich Popkultur so gut für die Ziele der neuen Rechten? Ja, weil ja nur die Rechten wollen, dass die Rechte, dass die Politik, die Ideologie nicht nur in den Parlamenten stattfindet, sondern auch im Alltag und in der Kultur. Die haben sogar so einen Spruch, den die Rechten immer machen. Das Private ist politisch, sagen die dann immer. Das kommt von dem rechten Theoretiker hier Adorno, glaube ich. Und dann wird erklärt, was Metapolitik ist. Und das ist der Sellner gerne benutzt das Wort. Und der Tübinger Soziologe Felix Schilk sagt, Metapolitik könnte man übersetzen mit vorpolitischer Raum. Der Erfolg rechtsextremer Parteien wie der AfD müsse so die neurechte Idee von einer Hegemonie im kulturellen Bereich begleitet werden. Weil ja das auch total wahrscheinlich ist, eine rechte Hegemonie im kulturellen Bereich. Habt ihr euch den kulturellen Bereich in letzter Zeit mal angeguckt? Um politisch durchsetzungsfähig zu werden, braucht man demnach eine Mehrheit der Bevölkerung, welche die Ideen teilt und die Motive, mit denen man Politik macht, verinnerlicht hat, sagt Schill. Yeah. Sagen die Demokraten, oder wie? Wow. Das heißt, die Demokraten, also, die müssen zusagen, dass ihr die Demokratie retten wollt. Es geht der neuen Rechten darum, Bilder und Begriffe zu injizieren, schreibt der einflussreiche Autor Martin Sellner, ein führender Kopf der europäischen Rechten. Und dann kommt das Wort Remigration, das angeblich halt in den Köpfen der Menschen verankert werden soll von den Rechten, aber das haben ja die Medien alles schon erledigt. Das heißt, die Rechten können jetzt irgendwas anderes machen. Da müssen sie sich nicht mehr drum kümmern. Diese kulturelle Hegemonie ist dann erfolgreich, wenn sich zum Beispiel die Zeitungen nur noch mit rechten Begriffen beschäftigen und Begriffe wie Migration nicht mehr anstößig sein, sondern in den normalen Sprachgebrauch eingehen würden. So wie Fronthole oder Fickloch? Oder was meint ihr? Wer macht denn unsere Sprache kaputt? Wer stopft die Kinderköpfe und die Studentenköpfe denn mit Scheiße voll? Sind das die Rechten? Ja? Da komme auch Kultur ins Spiel und das, was im Kern einer rechten Weltanschauung stehe. Dass Menschen nicht gleich sind oder dass Hierarchien erhalten werden. Und es gibt die Grundidee, dass der Mensch die Welt nicht vollends gestalten kann, sondern dass er sich Dingen wie Kultur, Gott, Volk oder Nation unterwerfen muss. Die neue Rechte sei auf der Suche nach solch schicksalhaften Entitäten. Heimat, Familie, Geschlechterverhältnis. Was ist das, die drei apokalyptischen Reiter der Rechten oder was? Heimat, Familie, Geschlechterverhältnis. Darauf bauen die dann ihr neues viertes Reich auf oder was? Ja, das behaupten die auch schon ewig. Das ist doch gerade dieser ganze Adorno-Kram und so. Hier Keimzelle des Faschismus und bla bla bla. Und dann dieser Typ von der Uni Tübingen sagt dann, zum Beispiel werde die Schrauberkultur in Ostdeutschland, Jugendliche, die an DDR-Mopeds schrauben, von der AfD, Jugendorganisation, als ländliche Gegenkultur zum grünen Lifestyle in den Städten beschrieben. Im Grunde können so alle möglichen Lebensweisen von der neuen Rechten besetzt, aufgewertet und instrumentalisiert werden. Zack, ne, schraubst du an dein Moped, bist ein Nazi. Weil die AfD gesagt hat, hier, cool, die Jungs schrauben halt daran rum, statt Heroin zu nehmen. Schaut mal. Es gäbe Popkultur, die sicherlich nicht rechts sei. Ach, danke. Danke, danke, Felix Schild von der Uni Tübingen. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Zum Beispiel aber Videospiele, aber auch nur wegen Mick Prinz. Die sicherlich nicht rechts sei, aber bestimmte Themen transportiere, die man von rechts nutzen könne. Geschlechtervorstellungen, Familienvorstellungen, Heimatidylle, Weltschmerz. Ja, habt ihr nicht gedacht, aber alles rechte Angriffspunkte. Ja, genau, aber von linker Seite kann man überhaupt nichts, ne? Also nein, das kommt ja hier gar nicht. Die haben keinen Weltschmerz, ne? Die haben keine Fühlis, haben die nicht, ne? Ja, oder halt irgendwelche Sachen erfinden, wo die Leute sich dann denken, Gerechtigkeitskriege müssen geführt werden bis zum Äußersten. Ja, nee, sowas haben die nicht. Mode hat die Kraft, Identitäten zu formieren, Gefühle zu binden, Gruppen herzustellen, sagt Gaugele. Mittlerweile gäbe es ein ganzes Spektrum rechter Modestile, von Outdoor über Hipster bis hin zum AfD-Look mit Anzug und Perlenkette. Dazu zähle auch Alexander Gaulands Dackelkrawatte. In der rechten Mode wird sie als Icon für die Rede »Wir werden sie jagen« genutzt. Dieses Jagen im Sinne von Hass verbreiten, von Menschen in die Flucht schlagen, wurde als Motiv begeistert aufgegriffen. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Herr Gauland da gesagt, Frau Merkel, wir werden sie jagen. Aber das ist euch scheißegal, ne? Ihr macht aus Jagen einfach eine Hetzjagd in Chemnitz und gut ist. Hase, du bleibst hier. Ja, und diese Formulierung, jetzt nicht unbedingt mit Jagen, aber mit Treiben, was ja im Endeffekt auch selber hinausläuft, die gibt es auch andauernd von irgendwelchen Politikern. Wir werden die anderen vor uns hertreiben, tralala. Das heißt doch genauso viel wie wir sind euch auf der Spur und wir kriegen mehr Stimmen als ihr und so weiter und so fort. Ein Beispiel ist die Band Dorfrocker. In ihren Liedtexten seien Muster zu erkennen, die auch in der AfD-Rhetorik vorkommen, sagt Musikwissenschaftler Dunkel. Vor allem ein Stadt-Land-Kontrast. Die Polarisierung zwischen den guten, einfachen Menschen auf dem Land und den Eliten in der Stadt. Der Stadt-Land-Kontrast ist jetzt rechts, ja. Ja, ist alles rechts. Und vor allem, wenn du darüber Kunst machst, ja. Also, wenn ich habe das irgendwie da durchgelesen. Es geht wirklich nur darum, okay, wir haben Land und wir haben Städter. Ne? Und die Städter kommen aufs Land, um dort Urlaub zu machen. Ne? Manche denken, wir vom Dorf sind da besser doof, trotzdem machen es Urlaub auf dem Bauernhof. Also das ist eigentlich der reißerischste Satz im ganzen Ding. Hier geht es nicht mal um, oh, die Heimat ist so schön oder bla oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ja, mir gefällt das, hier gibt es Bier, hier gibt es ein bisschen Streit und die Leute kommen Urlaub machen auf dem Bauernhof. Also wenn da jetzt die ganzen Dog-Whistling-Dinge drin versteckt sind, da sind wir aber schon weit gekommen. Dann kann man ja bald den halben Duden streichen oder auf den Index setzen. Die Dorfrocker spielten Stücke, die sich über Veganer oder über Klimaaktivisten lustig machen. Es geht viel um Gender, klare Geschlechterrollen, um Männlichkeit und um Weißsein. Ich wette, dass man weder... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas singen wie ich bin ein weißer Mann, weil das ist am coolsten, alle anderen sind irgendwie doof oder sowas. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Aber man kann sich das natürlich zusammen fantasieren, ne? Ja gut, sie sagen ja Dorfkind. Wenn man das schon als Dog-Whistling bezeichnet. Also dann geht's weiter. Ich habe mir einfach nur jetzt ein paar Songtexte von denen mal quer gelesen. Also ja, ich meine, man kann sich über vieles aufregen, aber die jetzt irgendwie mit Lanzer oder sowas irgendwie in einen Topf zu schmeißen oder sonst irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Wie sinnvoll das ist. Sind einfach Bierzelt. Ich meine, was ist das? Schlager halt. Tja, wenn ihr was so haben. Die singen nichts, ne? Was nicht auch in anderen Schlagern irgendwie vorkommt. Aber ich habe natürlich noch nicht alles durchgelesen. Und natürlich sind das ja die geheimen Codes, die natürlich bekannt sind. Deswegen sind es ja geheime Codes. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach sowas wie Dorfkinder so als weißmännlich prägen beurteilen. Ja, und dieses anti-vegetarisch-vegan, ja, ich liebe Mett, ich will Mett und andere essen das, aber ich will Mettwürstchen essen. Das ist ungefähr so der Liedtext. Das ist natürlich ziemlich rechts. Gören ist Tofu oder irgendwie sowas, ja, okay, ist das schlimm? Sind da Vegetarier verächtlich gemacht? Pop als flüchtige Kunst sei offen für Vereinnahmung. Weil Pop uneindeutig sei, sagt der Journalist und DJ Klaus Walter. Es geht vor allem um Emotionen und das hat die Rechte historisch gesehen schon immer besser verstanden. Die Vereinnahmung. Ja, finde ich auch. Die heile Familie wird auf dem Dorf oder so, das ist eigentlich ein rechtes Muster oder so. Die haben das verstanden, mit Emotionen und Pop zu spielen. Das ist ja mal die schlimmste Projektion, also. Ja. Hallo? Wer erinnert sich nicht dran? Ich meine, ihr seid alle zu jung, aber früher waren ja ständig Pata Illich und so Leute mit Titeln wie Bald sind wir wieder in Polen oder Juha, lustige Wehrmachtlieder von Heino oder so, die LP kennen wir ja alle. Ne? War ja früher so, ne? Kommt sicher auch wieder. Vollidioten. Der Vereinnahmung zuträglich sei die Art und Weise, wie ein Popsong daherkommt, wenn er einen eingängigen Refrain hat, wenn er eine mitgrülltaugliche Melodie hat, ist er natürlich kooptierbar. Also am besten keine eingängigen Songs mehr schreiben, aber ja, genau. Hört sofort auf. Nur noch zappermäßig oder so. Das sind die neuen Songs. Bloß nicht zum Mitgrölen, ey. Bloß nicht sowas wie Eisgekühlt aber mal oder so. Ne? Auf keinen Fall. Denn der Wissenschaftler weiß, je komplexer die Ästhetik, desto geringer die Reichweite. Tada! Popularität ist nicht umsonst der kleine Bruder von Populismus. Und da muss man sich entscheiden. Ihr seid so smart. Ihr seid so smart für den Wortwitz. Da habt ihr euch bestimmt dreimal auf die Schulter gehauen. Oh. Ja, dafür stimme ich Pippa Bartels im Chat zu. Die Schreiber dieses Artikels gehören in die Hölle. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Dabei, ich habe noch was ganz Schlimmes gefunden. Ja, die haben ein Lied, das heißt Drei rote Rosen. Aber Drei rote Rosen vom Inder. Nein, da sah ich einen Inder mit Rosen und mir wurde auf der Stelle klar, Drei rote Rosen vom Inder schenke ich dir und so weiter und so fort. Okay, hier wird mal eine Nationalität von irgendwem genannt. Oje. Ja, schlimm, weiß ich nicht. Ein Inder Rosen schenke ich dir, weil ich ein geiler weißer Typ bin, der auf echte Frauen steht und nicht auf so Geschlechterverhältnisse, neue. Ja, ich sehe schon, da wird ein cooler Song drauf, wenn man ihn mitgrünen kann. Oh Gott, nein, ich habe zu früh gesprochen. Komm in mein Iglu. Komm in mein Iglu, denn da ist es kuschelig warm. Die machen sich über Eskimos, Indigene. Jetzt ist der Preis nicht mehr haltbar. Jetzt müssen wir ihn rauswerfen. Er hat das E-Wort gesagt. Ich meinte ja nur ich meinte ja nur Langnese aus Österreich. Oder heißt das auch schon anders? Ja, ne? Vermutlich. Apropos Lieder. Habe ich hier noch einen Einschub? Habt ihr das hier mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Die Antilopen-Gang, die mir bisher nur im Vorbeigehen ein Begriff war, hat einen Song zum Verhältnis Deutschland-Israel gemacht. Genau. Okay. Hat er bei den Niedeckens, Campinos, Farin-Urlaubs dieser Welt gesagt, dass sie eigentlich ein Haufen feige Nasenbären sind. Alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Ne? Und danach trinkt der Kanzler Tee mit den Mördern. Du denkst schon lange daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Also das ist jetzt aus der Sicht von jüdischen Personen geschrieben, aber ich meine, das wird für Bio-Europäer auch irgendwann eng werden. Ja, dass überhaupt jemand sich mal aus der Kulturszene überhaupt solidarisch zu Israel äußert, ist ja schon fast berichtenswert. Ja, diese Antilopen-Gang, die ist ja auch eher linke Szene, ne? So ein bisschen, ja. Das ist auch schön mit dem, er war irgendwie in der roten Flora Klavier spielen, 7000 Antifas machen einen auf Wir-Gefühl, aber wenn es halt drum geht, ist keiner von denen zu sehen. Oder sie sind auf der Gegenseite. Ja. Auf jeden Fall nötig. Würde ich mir halt auch wünschen von anderen, die halt jetzt lieber Wahlwerbung machen, zum Beispiel. Ja, jetzt die Frage, wird es ignoriert oder gibt es da noch einen Angriff? Gibt es da irgendwelche Anschuldigungen von irgendwelchen Frauen gegen den Sänger oder irgendwelche solche Sachen? Kann natürlich sein. Oder sie werden halt einfach nicht still und stillschweigend geblacklistet. Geht auch. Ja, der First Hauber hat recht, außerdem ist es ganz schön populistisch, so einen Song zu machen. Einfach die Popkultur für die Wahrheit hijacken, wo kommen wir denn hin? Wer seid ihr, Bob Dylan oder was? Ich habe bei Twitter gesehen, dass sich dieser Typ, der mal zusammen mit Wolfgang M. Schmidt, dem anderen Marxisten, diese Wirtschaftssendung da irgendwie unterhält, wo sie so irgendwelche Cocktails trinken. Der hat sich tierisch aufgeregt über Springer-Journalisten, die dieses Lied verbreitet haben, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt's raus. Aber natürlich nicht, dass die Springer-Journalisten blöd sind, sondern dass der Antilopen-Gang blöd ist. Und ich denke mal, das wird jetzt vielen Leuten so gehen. Also, was heißt Leuten? Vielen so Verblendeten wie dem Typen. Ja, also das hier simmert schon ein wenig länger. Danke, ich weiß jetzt nicht mehr gerade aus dem Kopf, wer mir das so vehement auf Twitter unterbreitet hat. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Rabbit Hole, in das man hineinsteigen kann. Diese Initiative ist praktisch eine Initiative für Unternehmensführung, um die Diversity, Equity, Inclusion Leute dieser Unternehmen zu vernetzen. Und im Endeffekt sagen sie, sie wollen halt, dass DEI aus den Persönlichen rausholen und das in die Strukturen packen. Und darum geht es bei dieser Vernetzung. Auch Unternehmen halt nachhaltig zu beschädigen, in denen man dort halt die gleichen Gesetzmäßigkeiten einführt unter einem neuen Namen. Wenn das halt von oben so nicht klappt, muss es aus den Unternehmen kommen und dann werden auch so Sachen kommen, wie wir das von der Sweet Baby Inc. Sache kennen. Ne? Das müsst ihr euren Leuten so lange Angst machen, bis die euch ein Ticket für Bridge 24 kaufen. Diese Bridge Academy und Bridge Meetings lesen sich so ein bisschen wie eine Republika. Nur, dass die hier Nägel mit Köpfen machen. Hier kostet das Ticket $2000. Klingt nach dem Geheimtreffen. Da waren die Tickets auch so teuer. Und natürlich trifft man sich nicht irgendwo, sondern im San Diego Garden Quarter, irgendwo direkt am Strand, wo man sich dann mit Gleichgesinnten alle möglichen Geschichten angucken kann. Dazu muss man natürlich erstmal hier Mitglied werden und da sieht man ja auch schon so, was das so kostet, ne? Also Bridge Enthusiast, 35k oder was ist das, ne? K sind das, ja. Also man kann halt entweder billig einsteigen hier als Unterling oder man kann gleich sich hier so einen XP-Booster kaufen und kann dann für 35, 85 oder 150.000 Dollar gleich richtig einsteigen und dann noch Einfluss haben. Ich finde das erschreckend, dass sich hier so eine Art World Diversity Forum praktisch zusammenschraubt. Ja? Also wird das jetzt alles in die Richtung gehen, dass all die wichtigen Teile unserer gesellschaftlichen Entwicklung nur noch von solchen Geldsäcken mit sozialem ja, Gewissen kann man das ja nicht nennen. Ja? Irgendwie mit Wokem Einschlag, ich weiß es nicht. Ja? Hier, guck mal, dann, ne? Also man trifft sich da nicht irgendwo, man trifft sich da an schönen Orten. Ja, La Jolla ist echt sehr schön. Das weiß San Diego übrigens. Aber ja, ne, man kann das natürlich da machen, aber das kostet dann halt auch, wie gesagt, 2000 ohne Hotel. Und man kann natürlich doch viel teurer, ne? Stronger Together, also solche Allgemeinplätze kriegt man dafür sein vieles Geld. Cocktails and Connections. Always Clean the Light. Da habe ich heute schon länger drüber nachgedacht, was das wohl bedeuten mag. Dr. Burtis Barry. Named Comedian of the Year. Huh? Lecturer of the Year ihre soziologischen Studien wurden als Comedian of the Year ausgezeichnet, oder wie? Hm. Aber lass mich raten, weiße Leute sind schlecht. Da gibt es eine Cinco de Mayo Celebration and Dinner, aber ist das nicht Cultural Appropriation? The power of your why. Die Kraft deines Warums. Advertising, ne? Werbung. Also hier kommen all die Sachen zusammen. Ne? Wenn du dich ärgerst, dass du in den Werbespots nur noch Menschen siehst, die dir nicht entsprechen, deinem Aussehen, dann weißt du, woher es kommt. Es kommt von solchen Initiativen. Hier haben wir ja auch verschiedene, ich meine, irgendwo gibt es so ein Förderer- oder Mitglieder-Ding, da sind einige große Unternehmen drin. Dann geht es darum, ja, bald wird Amerika lauter braune und schwarze Menschen haben, dann müsst ihr euch drauf einstellen. Ne? Stronger together, mix and mingle. Die Zukunft des Arbeitens mit irgendwelchen, ja, das sind alles so Leute, ich weiß nicht, kognitiv. Was ist das? JUV Consulting. Das ist so ein richtiger Cesspool. Leute mit Geld, Leute mit autoritären Ideen. Ja, und das wird da alles schön zusammengerührt. Wie gesagt, mich erinnert es nicht umsonst an den WEF. Okay, und der Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt ist auch dabei, ja? Ja. Oh, da haben wir was aufgedeckt hier. Das ist die Connection. Wer ist das denn? Das ist eine Influencerin. Keine Ahnung, was die macht. Ja, das finde ich auch lustig, das Panel irgendwie. Die Auswirkungen des hier vom obersten Gerichtshof des Beschlusses auf Affirmative Action und wie wir trotzdem weitermachen könnten. So ungefähr. Also es reicht, also selbst wenn das oberste Gericht sagt, hier haltet mal die Pferde ein bisschen still. Wir können das hier nicht so machen, dass Leute bevorteilt werden, nur weil die irgendwann historisch benachteiligt werden und so. Na, da kommen wir schon dran vorbei. Ich sage, hier gibt es auch noch genug Bewegungsspielraum, um trotzdem in Diversity und Inclusion überall reinzudrücken, sagt Kenji Yoshino. Chief Justice Earl Warren, Professor of Constitutional Law. Du solltest es besser wissen, Kenji. Wir können jetzt vielleicht nochmal auf Partners gucken. Da oben. Oder, ja. Workshops, bla bla. Cocktails and Connections. Es wird auf jeden Fall viel gesoffen da, offensichtlich. Cultural Immersion Dinner. MLK Speechwriter, Author, Director, Institute for Nonviolence and Social Justice. Ja, nee, das geht nicht. Beides geht nicht. Spill the Honey Foundation. Ja, den Honey der anderen Leute wollen die spillen wahrscheinlich. Die Zukunft des inklusiven Marketings hat begonnen. Vorsicht, Vorsicht, Mars. Spill the Honey. Honoring the Historic Black Jewish Alliance. Mhm. Also schwarze Juden. Da geht es um Spill the Honey anscheinend. Warum heißt das denn Spill the Honey? Wegen dem Land, in dem Milch und Honig fließt, oder was? Okay. Wie gesagt, Partners würde ich gerne nochmal sehen, rechts. Das ist ganz schön Meta. Mhm. Also hier haben wir einiges an JP Morgan Chase, Nielsen, ne? Das sind die mit den Ratings. Ich glaube, es geht unten noch weiter, oder? War das nur so eine kurze Liste? Okay. Irgendwo war noch eine größere Liste, vielleicht beim Overview oder so, aber ja, also ihr seid schon Hilton. Hier sind jetzt nicht irgendwie kleine Gruppen dran beteiligt. Und das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur das, was wir hier jetzt auf der Website sehen. Aber bereitet euch darauf vor, dass wir diesen Namen noch öfter sehen werden, zusammen mit den von Klaus Schwab und all den anderen. Und Eintracht Frankfurt. Ja, und Eintracht Frankfurt. Klimate, der Movie. Climate the Movie. Ja, habe ich mir so als Tipp mitgebracht. Habe ich ehrlich gesagt aber auch noch nicht geschafft zu gucken. Habe es nur den Anfang gesehen. Und auf jeden Fall ist das aber ein Movie, ein Film. Hier, Climate the Movie. Der ja wohl Gegenpositionen darstellt. Ältere Gegenpositionen, so wie das eben zum Beispiel ja, das CO2 angeblich ja auch nachzieht und nicht vorzieht, was die Temperatur angeht. Und aber auch eben neuere Argumente und was vor allen Dingen diese Behauptung angeht, 97% wären da einer Meinung und so weiter. Das ist zwar jetzt auch nicht ganz neu für mich, aber ja, vielleicht für viele andere. Deswegen hier vielleicht mal ein Überblick über die Gegenargumente, was ich auch nicht schlecht finde. Bei Kontrafunk hatten sie dazu noch einen Geologen eingeladen, der meinte, ja, das ist irgendwie, er hätte ganz große Schwierigkeiten auch mit diesem CO2-Rückstoß auf das Klima, obwohl ja auch experimentell beweisbar ist, dass es irgendwie einen Effekt hat. Ja, das läuft mir auch nicht so ganz ein. Aber kann man sich zumindest mal auch ein paar Informationen der Gegenseite holen. Ne? Das wollte ich nur mal reinreichen als Gucktipp sozusagen. Ein schönes längeres Video. Oh nein. Ein Bubble. Genau, ein Bubble. 13 Bubble. Fragen. Linksextremismus. Wird Gewalt von links unterschätzt? Ist nur eine Frage und die Antwort lautet ja. Aber in dem Video natürlich nicht, aber in Wahrheit schon. Ja, ich genau. Fand den Einstieg von dem Moderator schon gut. Das Vergangene ist, war alles golden, was der Moderator von sich gegeben hat. Ich habe jetzt mal vorgespielt zu diesem Part okay. mit den Kompromissen. Also das Diskutieren, der Herr, den wir hier gerade sehen, das ist ein Vertreter der Polizeigewerkschaft, ich glaube von Berlin. Und dann haben wir da noch von der Welt am Sonntag, glaube ich, die Chefredakteurin, die ist noch mit dabei auf der Seite, die sagen, ja, wird unterschätzt. Und dann ist da noch so ein Jugendzentrum-Mensch irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du halt lauter so linke Aktivisten. Einen, der irgendwie so ein sich selber als Anarchist bezeichnet, aber halt natürlich nicht weiß, dass, wenn er diese Anarchie da herbeigebracht hat, der Panzer über ihn drüber rollt und dann war es das mit Anarchie. Und der ist so super schlauer natürlich und theoretisch und man muss über Theorien reden und so ein Kram. Dann haben sie so einen, die ein Antifa-T-Shirt anhat, aber nicht mit dem Logo, sondern steht halt nur irgendwie Antifa drauf. Und also stellt euch das mal anders vor. Stellt euch mal vor, die würden hier eine Folge machen, wird Gewalt von rechts unterschätzt und da einen einladen, der ein IB-T-Shirt anhat oder so. Oder dieses Hier, Ja, zwei Phalanx Glatzen. Europa oder so ein Ding, wo sie die Southern da damals durch Hamburg für gejagt haben oder so ein Zeug. Unvorstellbar wäre das. Aber hier geht das ja, weil das ist ja alles nur Wird ja nur für, unterschätzt. Wird ja das nicht unterschätzt. ist Gibt ja ja. alles nur, weil die Politik ja nichts tut, ne? Also hier hast du auch wieder die Delegitimierer, weil diese Linken ja alle der Meinung sind, dass ja die linke Gewalt daherkommt, dass die Polizei die sie so schlecht behandelt. Und das sagt diese Antifa-T-Shirt-Frau halt wortwörtlich. Oder vielleicht war es auch die Schwangere, die sie da noch haben. Das ist irgendwie die letzte im Bunde, wo mir jetzt nicht mehr genau einfällt, wo die herkam, aber das ist halt auch so eine Sympathisantin. Und eine von den beiden sagt halt eben wirklich irgendwie, ja, die Repression, ne, das ist ja auch so ein Ausdruck. Und die Repression, die liegt halt daran, dass der Staat nicht unterstützt, dass der Kommunismus passiert, sondern das verhindert. Und das ist ja dann die Repression. Die Repression macht die Leute ja, also leitet die ja an, dass sie Gewalt machen. Und radikal ist ja überhaupt gar nicht falsch, ne? Das ist ja alles bestens. Radikal haben wir ja an anderen Stellen gelernt, heißt ja nur die Wurzel, ne? Genau, Und Radix die Wurzel. Ich wollte gerade sagen, kam dieser Blödsinn schon wieder. nee, das sagen sie hier nicht, aber sie sagen halt eben, dass radikal ja nur bedeutet, dass man die Sache irgendwie ernst nimmt oder so. Die man Genau. da irgendwie vertritt und sich Gedanken macht über Utopien und so. Und dieser Marxistentyp ist ja marxistische hier Anarchist, ne? Was ja ein Widerspruch in sich ist. Der ist ja Utopieforscher, ne? Der überlegt sich ja nur die Utopien und das ist alles so. Ja, und jetzt kommt hier der Teil von der Sendung, wo es um den Kompromiss geht. Und was meint ihr, ist der Kompromiss zwischen diesen beiden Seiten oder was wird da vorgeschlagen als Kompromiss von dem Moderator? Mehr Aufklärung, mehr Geld für Demokratie fördern. Gegen die Rechten vorgehen. Ja, genau, da braucht es keine Linken geben. Schon gar nicht Gewalt von links braucht es da nicht geben, wenn es keine Rechten gibt. Ne? Das wäre so einfach. Eine sogenannte Kompromissrunde rein. Mach es mir immer am einfachsten, weil ich darf den ersten Kompromiss formulieren. Es ist aber in diesem Fall gar nicht so einfach. Wenn wir auf der einen Seite anerkennen, dass es Parallelen gibt zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus, zum Beispiel Gewalt gegen Polizisten, die beiden Richtungen sich aber fundamental unterscheiden in ihrer Ideologie, in ihrer Grundmotivation und auch in ihrer Gewaltintensität und auch in ihrem Gefahrenpotenzial für die Demokratie, dann würde ich sagen, könnten wir die Hufeisentheorie einfach ersatzlos in die Tonne kloppen. Das ist der Kompromissvorschlag. Oh Gott, die Lass uns Hufeisen, stimmt, mal die gibt's auch noch. darauf einigen, dass das doch zwei ganz unterschiedliche Dinge sind und die nichts miteinander zu tun haben. Das ist der Kompromissvorschlag. Geil, oder? Tja, meine, die Hufeisentheorie sagt ja im Endeffekt nur, dass die Leute ihre Methoden immer ähnlicher werden auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Liegt vielleicht daran, wenn man Extremist wird, dann benutzt man extremistische Methoden und das ist egal, was man für eine Ideologie anhängt. Aber nein, Ja, und es gibt nein, so viele Hufeisen, Beispiele. Es gibt so viele Beispiele von Hufeisen, bringt Leuten, Glück und so. die da geschiftet sind von dem einen Ding in das andere. Na, also, und ja auch historisch schon. Der Dings hat ja auch als Linker angefangen, hier der italienische Diktator. Und dieser Horst Mahler mit RAF und jetzt ist er Nazi. Oder hier dieser von Fridays for Future, dieser Typ. Wie hieß er nochmal? Greta. Nee, dieser von der Linkspartei, der dann irgendwie gemeint hat, dass da irgendwelche Pedo-Leute irgendwie bei Fridays for Future wären. Boah, weiß ich Und dann jetzt ist er irgendwie nicht. in Ungnade gefallen und dann hat er sich mit IB-Leuten getroffen und das Letzte, was man von ihm gesehen hat, war, dass er in Moskau an irgendwelchen Paraden teilgenommen hat. Und seitdem war von ihm nichts mehr zu hören. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das war erst vor 2, 3 Jahren irgendwie oder kurz vor Corona, glaube ich. Da fällt mir echt nicht mehr ein, wie der Typ hieß. Vielleicht weiß das unser Chat. Aber es gibt so viele. Und das ist absolut so, dass diese sich näher sind als die Mitte. Aber die wollen ja mal sagen, und da geht es auch in diesem Ding darum, ja, Mitte, Mitte, was heißt das? Und natürlich kommt da die Mitte-Studie wieder, ne? Weil die beweist das ja, dass ja in Wahrheit ist ja die ganze Gesellschaft ja kurz davor, die nächsten KZs zu errichten, ne? Und alle Leute hassen sich nur und alle Leute wollen sich nur gegenseitig umbringen. Aber die aufrechten Linksextremen, die sind die einzigen, die letzten, die uns noch retten vor der Barbarei. Na, das ist ja deren Weltbild. Weil wir dann erst uns in die Lage versetzen, über beide Sachen differenziert zu sprechen. Meine Vorstellung. Das ist so geil. Ja, dann erst wenn wir uns darauf einigen, dass wir das Framing von den Linken komplett übernehmen, dann ist es ja differenziert. Ne? Vorher ist es ja ist sehr blöd. Weil diese Hufeisentheorie ja suggeriert, dass wir gar kein Mandat dafür haben, um die ganze Gesellschaft umzubauen, weil wir hier so ein Randphänomen sind. Und eher an diesem anderen Randphänomen, von dem wir unsere Daseinsberechtigung hier irgendwie uns ziehen, gar nicht so weit entfernt sind, wie von den normalen Leuten. Nee, nee, nee, das wollen wir nicht haben. Das ist ja überhaupt nicht differenziert. Oh Mann. Vorschlag ist, wir kloppen die Hufeisentheorie in die Mülltonne. Geil, oder? Ja, wir erklären Whataboutism zur neuen Staatsdoktrin. Ja, und auch was hat er vorne für eine Liste? Die konnten gar nicht lang genug sein. Ja, wir müssen uns ja darauf einigen, dass der Rechtsextremismus so schlimmer ist. Für das, für das, für das, für das, für das, für das, für alles eigentlich. Und das ist ja auch diese Leseart da von den Leuten. Ne? Dass man ja wirklich irgendwie sagt, so, ja, es gibt Rechte und deswegen muss es uns ja auch geben, weil wenn es uns nicht gäbe, dann hätten die Rechten ja gewonnen. So sehen die sich ja. Ja. Aber es war jetzt auch von der anderen Seite jetzt nicht so eine Riesenleistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass sie, also wenn ich da gewesen wäre, ich hätte denen da sonst was erzählt. Die waren eigentlich noch viel zu freundlich zu denen. Weil der Polizist hat natürlich seine Polizei verteidigt, die von der Welt war, hat halt ein paar ganz gute Argumente gebracht, aber die war jetzt halt auch nicht so, dass sie denen da mal irgendwie bei geholfen hat, ihre komischen Grundannahmen da mal zu hinterfragen. Und der Sozialarbeiter war im Endeffekt auch der Meinung, dass dieses ganze linke Spektrum natürlich super ist und eigentlich gefördert gehört, aber die Kinder natürlich nicht irgendwie radikalisiert werden dürfen oder so. Das war so das Ding, also hätte man sicherlich auch noch ein paar bessere Leute. Hey, das ist die Antifa-Dame. Ja. Und das ist die andere, wo mir nicht mehr genau einfällt, wo die herkam. Es gibt Gründe, warum sich die Menschen radikalisieren, ja. Sein, dass sie irgendwie das tun, was der große Bruder macht oder so. Aber oft stehen ja vorher zum Beispiel auch Repressionserfahrungen. Um ein Beispiel zu bringen, es gab ja eben diesen Tag X, den 3. Juni in Leipzig, also diese Großdemo, die dann verboten wurde nach dem. Ja, genau, diese Großdemo, die dann verboten wurde, wo man sich sympathisiert hat mit jemandem, der jetzt verurteilt wurde wegen mehreren schweren Körperverletzungen. Urteil gegen Lina E. und die anderen. Und da gab es ja diesen großen Cash. Die anderen, ja. Die anderen, die doch deine Ideologie haben, die anderen. Und die Ideologie haben von den Leuten, die da demonstrieren wollten. Wo einfach 1000 Leute über Stunden bis 5 Uhr morgens eingekesselt wurden. Und ich glaube, dass so eine Repressionserfahrung, die macht dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass man danach denkt, hey, die Polizei ist toll, der Staat ist toll. Also das heißt, man muss es schon auch immer in dem Kontext sehen, woher diese Meinungen auch kommen. Ja, und dann bin ich hingegangen in die Stadt und habe einfach allen Leuten, die ich gesehen habe, aufs Maul geschlagen. Und dann haben die mich in so einen Wagen gezerrt und in so ein ganz kleines Zimmer gesperrt. Es ist so schlimm, was die Repression mit einem macht. Einfach nur Gesetze gebrochen und schon wird man behandelt wie der letzte Mensch. Naja, je weiter man sich außen befindet, desto weiter ist man auch weg von der Ordnungsmacht und so. Schon klar, was Ja, aber akzeptabel das ist. ist alles nur Gerechtigkeit herstellen. Und da haben die ja auch die absolute Legitim, ne, das ist ja Die dürfen das ja, ne? Weil es ja, steht ja im ungeschriebenen Gesetz, ne? Steht das da drin, dass sie dazu befähigt sind. Also wirklich. Das gefährdet die Demokratie natürlich gar nicht, weil das ja die Demokratie ist, ne? Wenn die Linken regieren, ob die jetzt gewählt sind oder nicht, oder sich da nur selber zu berufen führen und denen, auf den die mit dem Finger zeigen, der ist natürlich schuldig, weil die sind ja die Guten. Die wissen das ja. Die wissen ja, wer Freund und Feind ist. Also. Strukturierte Tag. Und der ist ja der, den wir letzte Woche auch schon gesehen haben. Der war ja auch der Moderator von diesem unsäglichen Buchmesse-Aspekte-Beitrag. Ja, stimmt. Wenn euch erinnert. Ja, das war schlecht. Und ja, wie gesagt, hier die Einleitung fand ich auch schlecht. Ne? Das, erstmal musste man sich darauf einigen, dass die Rechten das Schlimmste sind, so ungefähr. Überflüssig in den Kopf, so ein Hinweis, wenn man über linke Gewalt reden möchte. Naja. Denkangebot von Katharina Nocken. Wir bleiben am Thema. Ich habe euch ja schon, ich glaube, zweimal oder so hier Folgen von diesem Podcast von Katharina Nocken hier kurz zusammengefasst und gesagt, wie unglaublich ich das finde, was ich da gehört habe. Und die letzten zwei Folgen, die ich davon gesehen habe, vor kurzer Zeit, haben mich wieder fassungslos zurückgelassen. Also das eine war Asha Haidali über die stille Gewalt. Die stille Gewalt. Jeden dritten Tag wird hierzulande eine Frau, den Rest könnt ihr alle vervollständigen. Oh Mann. Und das war so ein Ding, die erzählt da in diesem, also erstmal hat sie immer so eine Stimme, die klingt da ein bisschen so. Oh, ich glaube, die habe ich gesehen. So unglaublich betroffen. Und dann erzählt die so einen Scheiß von wegen, also sie behauptet halt, dass natürlich die Frauen niemals irgendwelche Sachen vor Gericht behaupten würden, die nicht stimmen, nur um den Männern ihre Kinder wegzunehmen oder so. Und sie ist Anwältin und vertritt solche Frauen. Und das halte ich also für eine Behauptung, die sie halt aufstellt, weil sie natürlich weiß, dass sie das sehr wohl den Leuten sagt, was sie da machen können. Weil das nächste, was sie dann nämlich noch erzählt, ist, dass diese Männer, diese durchtriebenen Männer, also die machen so Sachen, um dann da ihre Kinder doch weiter zu sehen zu können. Das ist so unglaublich durchtrieben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die weinen. Ja, das geht doch wirklich gar nicht. Die weinen dann. Und das stellt die so dar, als würden die das aus Taktik machen. Also nur, weil wir vor Gericht sind und irgendwelche Dinge vorgeworfen bekommen und ihr ganzes Leben da irgendwie baden geht und sie ihre Kinder nie wieder sehen dürfen, weil es irgendwelche Anschuldigungen gegen die da gemacht werden, die sie nicht widerlegen können und nicht widerlegen und aber widerlegen müssen, weil es ja so nach dem Motto im Zweifel für die Kinder dann ist oder so, die weinen dann und das ist natürlich, dann machen die aber nur aus Berechnungen, damit sie weiter gewalttätig gegen ihre Familie sein können. So wird das da dargestellt. Ich, also, fassungslos, es ist echt, das kann man sich echt nicht ausdenken, sowas. Und das andere Ding, Roland Steinke, von der Süddeutschen, ist eigentlich schon alles klar. Über den Verfassungsschutz und, ja, und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, aber da geht es um Linksextremismus und dass der Verfassungsschutz ja auch was gegen Linke macht. Und das soll er ja nicht, weil die sind ja gut. Das ist der Tenor von diesem Ding. Und da werden dann so, Behauptungen aufgestellt wie, ja, das ist ja falsch, dass es irgendwie heißt, dass sich einsetzen gegen Kapitalismus, dass das irgendwie schlecht wäre. Das ist doch gut, wenn man sich gegen Kapitalismus einsetzt. Das hat doch nichts mit, das ist doch nicht verkehrt. Kann sich doch gegen Kapitalismus einsetzen. Nur das sagen so Leute dann einfach immer und die Leute, die so drauf sind wie die ganzen Dummen, denken sich so, ja, Kapitalismus, ja, warum muss das überhaupt so Staatsform sein? Das ist auch so eine Formulierung da. Das kann ja nicht sein, dass man das nicht in Frage stellen kann, dass das sozusagen, hier steht ja im Grundgesetz, steht das ja gar nicht drin, dass wir Kapitalismus haben. Ja, Ronan, aber im Grundgesetz steht aber drin, dass man Eigentum hat, wo ihr ja dagegen seid. Und das bedeutet, das ist ja ein Code dafür, dass man Kapitalismus nicht hat. Das ist ja ein Code dafür, dass man den Leuten alles wegnimmt und es der Gesellschaft gibt und verstaatlicht. Und da steht schon im Grundgesetz, dass das nicht einfach so geht. Mein Lieber. Und das wollt ihr auch nicht haben. Das reiht ihr nur nicht, dass ihr es nicht haben wollt. Aber das ist natürlich vollkommen klar. Wenn ihr eure Scheiße da hier bekommen würdet und die dann davor euch stehen und sagen, nee, das geht jetzt hier nicht, Katharina. Du bist jetzt hier nicht vorgesehen für einen Podcast. Du schrubbst jetzt hier diese Kacke hier von der Straße. Das ist jetzt dein Job. Hier in unserem sozialistischen Paradies. Genau, Podcast machen jetzt mal ein paar andere Frauen, die vorher geputzt haben. So ist das im Sozialismus. Jeder ist mal dran. Jeder kriegt was ab. Na, und das waren lauter so Sachen. Also wirklich von Anfang bis Ende. Und natürlich diese ganzen Kontroversen, die es da irgendwie gab in der Vergangenheit, Maßen und dieses ganze Zeug, das wird alles mit dem komplett Gehirngewaschenen vorgetragen, so als ob der Staat ist natürlich auf dem rechten Auge blind und stattdessen beschäftigt er sich ja nur mit den guten Klimaleuten und so, die ja nur wollen, dass der Planet gerettet wird und dieses ganze verstrahlte Zeug, was die halt so vollkommen unkritisch einfach nur daher beten und halt überhaupt nicht wissen, dass sie das alles komplett verkehrt da sehen und nicht zu Ende gedacht haben und so, Denkangebot Podcast, mein Angebot wäre, denkt doch mal eure Scheiße zu Ende. Das wäre mein Angebot. Alter Schwede, ey. Das ist wirklich, ich kann es echt nicht beschreiben, so dass ihr das wirklich versteht. Also ich würde euch wirklich empfehlen, hört euch das mal an, weil ich kann dem nicht Rechnung tragen, wie das wirklich, wie fassungslos einen das wirklich macht. Ja, und das ist eine Dame, die im Deutschlandfunk eine Nase lang eingeladen wird und er ist Journalist von der Süddeutschen Zeitung, ja, einer der größten überregionalen Zeitungen, die wir haben. Gut, ich meine, bedeutet natürlich auch nicht mehr das, was es mal bedeutet hat, aber immerhin noch. Und das sind so Meinungsmacher hier irgendwie in Deutschland, die sich für Experten über Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien halten. Jo. Die so ein eingeschränktes Weltbild haben. Also es ist wirklich... Das ist echt nicht lustig. Erinnere mich so ein bisschen an den Podcast von Steffi Lemke, unserer Umweltministerin, Umweltministerin. Mhm. Ja, die macht halt auch einen Podcast und die hat auch so ein Niveau ungefähr drauf mit den Leuten. Also E-Fahrräder sind das Tollste so ungefähr. So, ja, schon eben nicht zu Ende gedacht, das Ganze. Obwohl sie eine Stunde Zeit haben hier, ne? Kann man eigentlich gar nicht sagen. Kann man ja ein Thema mal zu Ende denken in der Zeit. Einigermaßen. Ja. Katharina Nokun. Schreibt die auch irgendwo? War das nicht so? Schreibt die irgendwo? Ja, die wird immer als Journalistin irgendwie geführt, aber keine Ahnung. Also, als sie noch in der Piratenpartei war, hat sie nur wieder mal irgendwelche Gastbeiträge geschrieben, wie das so Parteihöhere da irgendwie mal angeboten bekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die irgendwo regelmäßig schreibt. Danach war sie ja dann bei George Soros seinem Compact, nee, Campact, heißt es nicht Compact. Achso, ja. Campact und dann war sie bei der Wikimedia Foundation. Und was sie jetzt aktuell macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt, dass hier das Buch von der Esther Wockwight, Vogue, Psychologie eines Kulturkampfes. Sie hat es mir ja freundlicherweise sogar schon kurz vor Weihnachten schon das PDF geschickt, dass ich es mir quasi schon vor Veröffentlichung hätte durchlesen können, das ganze Buch, aber das habe ich leider nicht geschafft, hatte ich zu viel andere Sachen zu tun. Und das habe ich jetzt erst vergangene Woche, habe ich es zu Ende gebracht und kann euch das jetzt hier vorstellen. Ja, also die Anfang vom Buch, erste Hälfte oder so, geht es erstmal darum, so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, also was so aktuell an Auseinandersetzungen in diesem ganzen Woken-Lager halt eben ist, also was die alles so behaupten mit Geschlecht und Rasse und solchen Dingen. Na, das muss man ja so ein bisschen machen, um überhaupt erstmal zu beschreiben, was ist überhaupt diese Wokeness, von der wir hier reden und wie äußert sich das so? Und ja, also das war Ja, war soweit ganz gut. Ein paar Sachen haben mir nicht so ganz gefallen, waren so ein bisschen halt mit dem Offensichtlichen wieder. Also zum Beispiel sagt sie, dass der George Floyd ermordet worden wäre und solche Dinge. Also was halt so, man sich nicht näher damit beschäftigt hat, das generelle Mediennarrativ zu diesen Sachen halt so war. Aber das kann man jetzt auch nicht so wirklich vorwerfen. Ja, aber die Stärke von dem Buch ist natürlich das, wo sie dann über die psychologischen Dinge redet, was ja ihr Gebiet ist, wo sie sich mit auskennt. Und das hat sie natürlich auch sehr gut getroffen. Es gibt ja auch eine sehr gute, so eine Tabelle, wo sie dann so diese häufigen Argumente, warum dann dieses ganze Woke-Zeug eigentlich alles eigentlich gut wäre und halb so wild und aufgebauscht und so weiter und so fort, ganz gut entkräftigt. Also da gibt es immer so eine Behauptung und dann quasi das Gegenargument dazu. Finde ich jetzt zwar auf die Schnelle nicht, aber irgendwo ist das hier in dem Buch drin. Das fand ich von, ah, da haben wir es genau. Ja, und da gibt es zum Beispiel, ich lese mal ein Beispiel vor. Wokeness wurde durch Reaktionäre und Konservative erst zur Existenz gebracht. Zum Beispiel nur die Konservativen reden ständig über das Gendern, die Progressiven nicht. Ist ja die Behauptung. Und sie sagt dann dazu, Gendern ist für Progressive ein so großes Thema, dass man die Menschen mit aller Macht, trotz sich wiederholender Umfragewerke mit hohen Ablehnungsquoten dazu bewegen möchte, es endlich zu befürworten. Gendern wird praktiziert in Behörden, Institutionen etc. Es wird als das Richtige versucht durchzusetzen und zu verordnen, ohne Anerkennung einer notwendigen demokratischen Diskussion und Einigung. Na, also, und das sind so mehrere so Sachen, wo man auf jeden Fall ganz gut das nochmal wieder nachschlagen kann. Und die fand ich auch alle total treffend und richtig. Und dann habe ich mir nochmal so einen Absatz aus dem psychologischen Teil rausgenommen, die ich euch nochmal vorlesen möchte, und da schreibt sie: Es soll aufgezeigt werden, Wokeness ist eine Ideologie, die eine zutiefst demotivierende Perspektive im Leben eines Individuums forciert, immer zu fokussierend auf eine externe Quelle. Wokeness unterstützt emotionale Fragilität und überhöhten Narzissmus in allen destruktiven Formen, insbesondere die der unentkommbaren Opferrolle, eine pessimistische bis katastrophalisierende Grundanspannung, verbunden mit dem Schwarz-Weiß-Denken und Projektion des Bösen in andere und die gesamte gesellschaftliche Struktur. Sie demotiviert Menschen zur erwachsenen Übernahme von Verantwortung, unterdrückt persönliches Wachstum und Widerstandsfähigkeit durch Implementierung der Idee, dass unangenehme Gefühle von Natur aus schädigend und traumatisierend seien und dass Individuen das Recht haben, von diesen Empfindungen beschützt zu werden. Wokeness geht einher mit einem hohen Aggressionsniveau und einer zwanghaften Einengung des eigenen und fremden Erlebnisspielraums. Unter dem Versuch der Etablierung einer planwirtschaftlichen Regulierung menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen mit Liebe zum Gebot und Verbot. Ne? Ja, Liebe zum Verbot ist gut. Ja, das fand ich auch ganz gut zusammengefasst. Das ist quasi so aus dem Einleitungskapitel, bevor sie das dann alles nochmal ein bisschen konkretisiert. Also im Einleitungskapitel von dem Teil, wo es um die Psychologie dann letztendlich geht. Genau. Ja, also Ja, Fazit. Bücher. Sehr Ja. gut, finde ich auf jeden Fall das Buch. Sie hat ja auch diese Woche nochmal geschrieben, dass es irgendwie wenig Medienanfragen gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass das einen guten Einfluss haben wird, so auf lange Sicht auch, weil so viel, ja, also die Sachen ja wirklich gut aufbereitet sind und dass ja auch mit solchen Argumenten ja auch keiner mehr irgendwie behaupten kann, dass die einfach nur Krieger für die gerechte Sache sind oder so. Ne? Also es widerlegt das halt und es widerlegt es halt auch überhaupt nicht. Und das war ja, was da letzte Woche behauptet wurde bei dieser Buchmessengeschichte, dass das alles so, wie war die Formulierung? Polemisch, Polemisch, angriffslustig, genau, dass das irgend irgendwie sowas. polemisch oder so wäre. Und das ist halt überhaupt nicht. Ne? Also da wird überhaupt nicht rumgewitzelt oder so mit diesen Sachen. Sie nimmt das natürlich vollkommen ernst von ihrer Profession her. Und ja, also da wird überhaupt nicht hergezogen über irgendwelche Leute. Und sie sagt auch explizit an mehreren Stellen, dass diese Sachen mit dem Narzissmus und was war diese andere Sache, Histrionie, dass das halt Eigenschaften jedes Menschen sind. Also jeder Mensch ist irgendwo narzisstisch und jeder Mensch ist irgendwo histrionisch. Aber die Frage ist halt eben, in welcher Dosis kommt das dann daher? Und das wird ja halt von dieser Woken-Bewegung komplett alles nur verstärkt und instrumentalisiert, um da irgendwie Kulturkampf zu führen. Und das ist ja genau die Sache, ne? Also, und wenn die sich dann so geben, als wären sie irgendwie die Leute, die es einfach nur verstanden haben, wie die Welt funktioniert, das ist ja deren Sichtweise sozusagen, dann ist das hier auf jeden Fall ein gutes Buch, um zu zeigen, dass das halt eben absolut überhaupt nicht so ist. Ja, so Bücher gibt es ja schon einige mittlerweile, ne? Jetzt sollte ich das mal ein bisschen politisch auch durchsetzen. Ja, gleich kommt auch noch ein anderes. Ich habe noch ein Buch von den angeblich so polemischen Büchern. Sie hat heute mal einen Tweet abgesetzt, der war irgendwie weiter Kulturkampf oder lieber Versöhnung. Und ich glaube, sie hätte lieber gesehen, wenn da nicht 75% ungefähr für weiter Kulturkampf waren, gestimmt hätten. Aber ich habe auch drunter geschrieben, hier, es nutzt nichts. Versöhnung mit diesen Leuten nutzt nichts. Die werden nicht aufhören, die werden doppelt so viel verlangen und die werden weiter Leute fertig machen, wo sie können. Deswegen hilft es nur, dass der Kult komplett entmachtet wird. Ja, genau, sie entmachtet werden sich auf jeden Fall als Teil der Versöhnung. Ja, genau, dieser Fall Ed Piskor. Hat da von euch auch einer was von gehört? Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Das ist auch einer aus diesem Bereich. Nee, ist ja nicht. Hier Comics aus Amerika. Und der ist ein MeToo-Opfer sozusagen geworden, weil da zwei Frauen haben gegen ihn Vorwürfe erhoben und dann hat sich ein Cancel-Mob gegründet und der Mann hat sich dann daraufhin, nachdem er da diverse Sachen von ihm, also was war das eine? Ich glaube, irgendwie so eine Ausstellung, genau, so eine Ausstellung von ihm wurde abgesagt nach diesen Vorwürfen. Und ja, er hat dann einen längeren Abschiedsbrief geschrieben, wo er halt diversen Leuten vorgeworfen hat, ja, dass sie halt einen Mob gegen ihn gebildet haben und dass er sich jetzt quasi nicht mehr vorstellen kann, dass das noch irgendwie so weitergeht, sein Leben. Und dann hat er sich das halt genommen, das Leben. Komisch, es gibt doch gar keine Cancel Culture, dachte ich. Ja, ist immer wieder traurig, dass Leute zum Äußersten getrieben werden. Ja. Weil ja alle ich so, auch. Eigentlich wollen, geht es ja darum, angeblich, wenn wir jetzt mal halt hier wieder zu dem Letzten zurückkommen, geht es ja darum, ganz viel Liebe und Versöhnung unter die Menschen zu bringen mit dem Woken-Scheißdreck, ja. Ed Piskor wird es halt nicht mehr abkriegen. Ja, indem man die Bösen halt aus Alex Holofka. Agiert, ne? Ja, die Vorwürfe gegen ihn war halt eben eine Mädchenfrau, mit der er da über einen längeren Zeitraum, ich glaube sogar 2 Jahre oder so, schriftlichen Kontakt hatte bei Instagram, irgendwie über Corona-Zeit, hat ihm vorgeworfen, dass er sie gegroomt hätte, obwohl sie ja minderjährig war halt eben, und diese Chat-Ausschnitte, Fetzen, die sie da verschickt hat, die hat er dann halt eingeordnet. Also, dass sie halt eben nicht sexuell irgendwie gemeint wären. Also, er hat irgendwie mal geschrieben, sie sei ein böses Mädchen oder so. Und das wurde dann irgendwie so hingestellt, so nach dem Motto, ist doch ein böses Mädchen. Aber da ging es halt um irgendeine Sache, die sie ihm irgendwie erzählt hat, was sie irgendwie, irgendwas hat sie gemacht, was sie nicht hätte machen sollen oder so. Und darauf hat er dann gesagt, du bist ein böses Mädchen. Und dann so eine Formulierung, die geschickt wurde, war, es ist ein Geheimnis und das ist kein Verraten. Und das wurde dann auch so ausgebaut, so nach dem Motto, hier, ne, irgendwie schickt mir mal Bilder oder irgend sowas, ne? Was klingt ja so halt relativ relativ ominös, aber es ging darum, dass er ihr vorab Sachen von einem Comic geschickt hat. Also er hat ihr Sachen vor Veröffentlichung geschickt, die halt noch keiner, also die halt nicht veröffentlicht werden durften. Ja. Und da hat er ihr halt gesagt, dass sie das halt nicht verraten darf, dass er ihr das geschickt hat. Also es hat überhaupt nichts Sexuelles halt zu tun gehabt. Und die andere Frau ist irgendeine, mit der er mal was gehabt hat und mit der hat er auch was gehabt. Und er sagt halt eben, er hätte zweimal hätte er mit der wohl da irgendwie verkehrt und das wäre beides von ihr ausgegangen. Und dann ist es halt he said, she said. Und natürlich liegt sich das auch schon wieder Jahre zurück. Und jetzt meinte die Dame irgendwie, sie müsste sich profilieren, dass sie da halt irgendwelche Anschuldigungen dann gegen ihn bringt. Das sind die zwei Sachen. Und deswegen, ja, natürlich die Leute alle, böser, böser Mann, mach ihn weg. Mann, ganz schön überflüssig, wirklich. Ja, und dieser Artikel hier, ich habe tatsächlich einen deutschen Artikel auch dazu gefunden, diesen hier vom Tagesspiegel. Und der deutsche Artikel, im Gegensatz zu den englischsprachigen, die ich dazu gesehen habe, muss natürlich nochmal betonen, dass so MeToo-Anschuldigungen natürlich auch gut sein können. Und eigentlich ja was Gutes sind. Bevor er hier von dem Selbstmord von dem Typen erzählt. Und das fand ich auch sehr seltsam. Also. Und das ist auch wirklich was in diesen englischsprachigen Artikeln nicht drin war. Da hat man nicht noch irgendwie probiert zu sagen, ja, aber eigentlich ist das ja gut, wenn man noch irgendwie irgendwelche Anschuldigungen gegen die Leute Jahre später irgendwie vorbringt oder so. Das erinnert mich irgendwie an diesen spanischen Fußballfunktionär, der die Spielerin geküsst hat. Der steht jetzt wohl kurz davor, in den Knast zu kommen. Ja, da können wir dann nochmal drüber reden, wenn das irgendwie klar ist. Na, also habe ich natürlich auch irgendwie mitgeschnitten, aber. Achso, okay. Ja. Ich hätte das auch nur ganz nebenbei, ja. Ja, zu dieser Geschichte habe ich gestern ein YouTube-Video gesehen, da ging es um diesen Fall, den wir halt gerade gesehen haben, von dem Richard C. Meyer, ne? Der ist ja auch einer von diesen Comics-Gate-Leuten. Und der hat halt gesagt, so, er musste erstmal die ersten drei Videos, die er dazu aufgenommen hat, hat er wieder gelöscht, weil er nur rumgeflucht hat und Leute beleidigt hat und so. Und der hat hier auf diesen Begriff des Bigoteers hingewiesen, der hier im Urban Dictionary steht. Und meinte halt, dass der halt wunderbar auf diesen Cancel-Mob halt eben passt. Also das sind Leute, wie hier steht, die versuchen, sich damit zu bereichern oder davon zu profitieren, dass oder sich selbst über andere zu erhöhen, indem sie irgendwelche Anschuldigungen vorbringen, dass die halt irgendwie böse Menschen sind, also bigoted, wie es im Englischen heißt, deswegen bigoteer. Das ist so eine Anlehnung an Racketeer, ne? Dieses, die Leute ausnehmen. Und ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut auf die Psychologie von diesen Leuten. Und da gibt es sicherlich ganz viele, bei denen das so ist, deren ganzer Lebensinhalt nur daraus besteht oder auch Grund überhaupt, warum die auf Republikas eingeladen werden und so, dass sie halt anderen Leuten unterstellen, dass sie ja so schlechte Menschen sind, so rassistisch und sexistisch und weiß der Teufel nicht wie was. Und das sind diese Bigoteers. Und das hoffe ich auch mal, dass sich dieser Terminus so ein bisschen verfestigen wird. Aber ich glaube, der passt ganz gut. Oh, die linke Unschau Frankfurt. Ja, die Frau Schröter von der Uni Frankfurt, die kennen wir ja schon. Die hat jetzt auch ein Buch geschrieben und die Frankfurter Rundschau hat das Buch für uns eingeordnet, so nett wie die Frankfurter Rundschau ist. Gleichschaltung, Umerziehung, was sich für die Ethnologin Schröter hinter Wokeness versteckt. Und wir brauchen eigentlich nur die Zwischenüberschriften des Artikels zu lesen. Für Schröter versteckt sich hinter dem Begriff Woke ein hässlicher Totalitarismus. Und damit hat sie vollkommen recht, aus meiner Sicht. Zweite Zwischenüberschrift. Schröter behauptet, dass es eine Antirassismusindustrie gäbe. Zweiter Haken. Auch ich glaube, dass es eine Antirassismusindustrie gibt. Und nennt da zum Beispiel Naika Forutan, die wir ja schon öfter auch hier hatten. Schröter behauptet auch, dass es eine Anti-Rassismus-Industrie gäbe, die zu einem einträglichen Geschäftsmodell ausgebaut worden sei. Auch die renommierte Mitto-Studie, die seit Jahren nachweist, dass Antisemitismus, Rassismus und rechtes Gedankengut in der Gesellschaft weit verbreitet sind, weist nach Schröter eine erhebliche Unwucht in Richtung woke-linker Normativität auf. Und damit hat sie völlig recht. Weitere Zwischenüberschrift: Laut Schröter infiltriert die woke-Ideologie inzwischen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Dritte Behauptung, dritter Haken. Und dann kommt die große, du kannst mal bis 50% ungefähr runterscrollen. Da kommt nämlich die letzte Überschrift, wenn du möchtest. Und da heißt es dann: Bei Schröters Der neue Kulturkampf handelt es sich um ein zumindest in Teilen rechtsextremes Buch. Also, okay, wir haben diese ganzen Behauptungen, die wir gerne unterschreiben möchten, und dann sagen sie, okay, dann sind wir wahrscheinlich auch alle rechtsextrem. Uff. Natürlich könnte man Schröters Buch als ein polemisches lesen und es als irrelevantes, nicht sonderlich originelles Werk abtun. Man kann aber auch die gesammelten Indizien betrachten. Wenn man dies tut, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass es sich bei Der neue Kulturkampf um ein zumindest in Teilen rechtsextremes Buch handelt. Denn offene Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungserzählungen, völkisch-nationale Ressentiments und Geschichtsrevisionismus widersprechen diametral den Grundwerten einer offenen Gesellschaft. Geschichtsrevisionismus finde ich am besten. Warum denn? Gleichschaltung bezeichnet in der Wissenschaft eigentlich, wie unter nationalsozialistischer Herrschaft ab 1933 Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Medien auf Linie der Ziele der Nazis ausgerichtet wurden. Diese Aussagen können also geschichtsrevisionistisch interpretiert werden. Ja, wenn man... Argumentum ad Hitlerum. Nur umgekehrt. First Haube stellt die richtigen Fragen. Das Buch per se ist rechtsextrem, so wie Tauli ein kiffendes Handtuch ist? Ja, ungefähr so. Nur noch schnell einen Raum. Ja, so einfach ist das, ne? Wenn man Medienmacht besitzt. Da kann man eine renommierte Forscherin schon mal des Rechtsextremismus, beziehungsweise ihr Buch des Rechtsextremismus verdächtigen. Ihr Kampfbegriffe wie völkisch-national, Verschwörungserzählungen und ähnlichen Kram ans Revier heften. Ne? Wissenschaftsfeindlichkeit finde ich auch sehr gut bei einer Wissenschaftlerin, weil sie halt wahrscheinlich gesagt hat, ich teile halt diesen ganzen woken Gender-Mumpitz nicht oder sehe das nicht als Wissenschaft, sondern als Privatvergnügen, was es ja auch ist. Nur wir müssen das Privatvergnügen dieser Leute momentan auch noch bezahlen. Ja, sie forscht dazu und er zerreißt das mal eben in einer halben Stunde so ungefähr. Also das ist ja dem nicht angemessen. Ja, Lukas Geißler ist sicher auch Ethnologe. Schröter kann ihre gesellschaftlich anerkannte Stellung als Professorin nutzen, um die Gegenaufklärung weiter voranzutreiben. Nee, Lukas, nee. Ihr seid die Gegenaufklärung vorantreiben. Wer sagt, es gibt mehr als zwei Geschlechter und man kann sich aussuchen, welches man ist von den 347, der treibt die Gegenaufklärung voran. Der treibt uns in ein Leben voller Glaubenssätze, die wir aufsagen müssen, damit wir in der Gesellschaft irgendwie vorankommen. Und das ist, ihr seid die Gegenaufklärung, da macht ihr mal keine Sorgen. Ja, und sie sagt dazu bei Twitter: Kulturkämpfer Lukas Geißler, also der Autor da gerade, glaubt, der Begriff des vorpolitischen Raums sei rechtsradikal. Ihm ist offenbar entgangen, dass er auf den Marxisten Antonio Gramsci zurückgeht und seitdem vor allem von linken Wissenschaftlern benutzt wird. Dumm gelaufen. Tja. Ja, und dann kommen wir doch zu dem Buch, denn das habe ich nämlich auch gelesen jetzt vergangene Woche. Ach Mensch. Der neue Kulturkampf, wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Und es ist sehr gut. Es ist aus meiner Sicht das beste Buch zu diesem ganzen Kram, was bisher erschienen ist. Okay. Und also erstmal Also es ist überhaupt kein bisschen polemisch. Wirklich gar nicht. Alles in diesem Buch ist vernünftig argumentiert. Da wird auch nicht rumgewitzelt oder so. Da wird nicht irgendwie ausgeteilt gegen die Leute auf irgendeine seltsame Art oder so, sondern es ist alles vernünftig und Sachbuch-Style. Also erstmal hat mir schon mal sehr gefallen, dass es erstmal auch, sie sagt halt selber, dass sie auch so eine Linke mal war und viele von diesen Sachen halt geteilt hat und irgendwie gedacht hat, dass hier irgendwie die Arbeiterklasse befreit werden muss und so, und dann ist sie irgendwie selber arbeiten gegangen am Fließband und hat halt gemerkt, dass die Leute da halt irgendwie nur in Ruhe gelassen werden wollten und so und gar nicht irgendwie interessiert sind an Umschmeißen von allem. Wunderbar. Und sie sagt halt eben auch ganz fairerweise, dass dieses ethnologische Fach, in dem sie da forscht, dass das ja schon auch eine Geschichte hat, die so ein bisschen zweifelhaft ist. Also das ist halt auch schon diese Kulturforscher, kann man das ja quasi übersetzen, dass die schon auch dazu da gewesen sind, um halt eben zu gucken im Kolonialismus, wie man denn so koloniale Völker quasi am besten auf Linie hält und so, dass sie sich nicht anstellen und so. Also das hat es da halt gegeben. Aber wie das halt immer so ist, ne? Also die wissenschaftlichen Mittel, die sind halt unideologisch. Und irgendwelche Leute können natürlich beigehen und irgendwas ignorieren und irgendwelche Ziele haben und so. Aber nur weil das mal so gewesen ist, heißt es ja nicht, dass es heute immer noch so ist. Und dann, also, ja, wie soll ich es am besten beschreiben, dass man es am besten versteht? Also alle von diesen Sachen, die sie da aufzählt, und es geht auch um diese Benin-Bronzen in einem Kapitel, da erklärt sie nochmal ganz genau, wie die entstanden sind, und das ist nämlich auch nicht so fein. Und dass halt eben diese Herrscher von Benin, die hergestellt haben, halt nach diesen ganzen geltenden Sachen aktuell halt ziemlich fiese Gestalten waren. Und also ganz viele Leute umgebracht haben und so. Und ja, und dann geht es um Antirassismus, und das hat sie halt auch wirklich sehr gut alles dargelegt, also mit diesen ganzen Bezügen. Na, also klar, wenn man jetzt natürlich Weltraumaffen hier jede Woche schaut, dann weiß man natürlich viele von diesen Sachen schon. Aber in diesem Buch, das Buch kann man halt wirklich jedem in die Hand drücken, und da steht im Endeffekt wirklich alles drin. Also es ist wirklich sehr, also es geht auch um diese Geschlechterdinge, was sie da behaupten über Frauen, wie die angeblich benachteiligt werden und so. Das wird da auch vernünftig aufgearbeitet. Und wie gesagt, komplett ohne irgendeine Polemik, wirklich vollkommen ohne. Das ist alles total sachlich und vernünftig. Und ohne da irgendwen anscheißen zu wollen oder so. Und da wird auch immer wieder das Dezim-Institut genannt und wie halt mit diesem, dass halt diese ganze Politik pausenlos nur auf antimuslimischen Rassismus ausgerichtet ist und man die wirklichen Probleme überhaupt nicht wahrhaben will und kein Mensch bei diesem Islamismus irgendwie reden will, alle immer nur über antimuslimischen Rassismus reden wollen, mit diesem Dezim-Institut, das gefördert wird, und diesem Rassismusmonitor von der EU und diesen ganzen Sachen. Na, lauter so Dinge, die wir ja auch schon seit Jahren beobachten, dann unsere zauberhafte Antidiskriminierungsbeauftragte, Frau Ferde Attermann, die neuen deutschen Medienmacher, die Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, was die jetzt aktuell so macht, und die hat nämlich noch irgendwie so ein Ding gegründet, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was hier in diesem Buch drin steht. Na, also jetzt mal abgesehen von Dingen, mit denen wir uns hier beschäftigen, mit Gaming und Filmen und lauter solchen Sachen, das steht natürlich nicht drin. Aber es hat halt auch einen kompletten Fokus auf Deutschland, und das finde ich auch sehr gut eigentlich an dem Buch, weil es ist ja so viel in diesem ganzen Kram, wo man dann immer nur meint, ja, schwappt alles rüber und bei uns ist das alles nicht und so. Und was sie da drin halt schreibt über die Zustände da an den Universitäten und dass diese ganzen Leute sich halt bis über beide Ohren verknallt haben in diese ganze woke Ausrichtung von diesen ethnologischen Fächern und diesen sozialwissenschaftlichen Fächern und so. Also das ist jetzt eine Formulierung von mir mit diesem verknallt, aber so kann man das halt eben lesen. Das ist ja ganz wichtig und das ist auch offensichtlich für jeden, der da, ich meine, das kann man ja sogar von außen, kann man das ja schon verfolgen, ne? Also, und die Dame ist ja mittendrin in diesen ganzen Sachen und sie schreibt halt eben auch, dass, weil sie war ja, eine der ersten Sachen, wo sie aufgefallen ist, war ja diese Kopftuchdebatte mit Ali Schwarzer und dass ihr die Uni da keinen Rückhalt gegeben hat und dass sie quasi, ohne dass man ihr das mitgeteilt hat, dann bei allen möglichen Sachen dann einfach nicht mehr berücksichtigt wurde und so und die Leute quasi einfach so stillschweigen, die dann da quasi wegcanceln wollten und so. Oder solche Dinge. Ja. Also es ist wirklich sehr gut. Es ist wirklich sehr gelungen. Als ich das gelesen habe, habe ich halt auch gedacht, naja, das wird halt wieder so, wird da wieder viel drinstehen und dann wird wahrscheinlich wieder überall behauptet werden, in Deutschland ist eigentlich alles in Ordnung oder so. Oder ist so vielleicht hier und da mal ein bisschen was dabei oder so, wie bei diesem Buch von René Pfister, was ich halt nicht so gut fand im Endeffekt. Das hat ja schon im Titel irgendwie diesen Tenor von wegen, das kommt ja alles nur aus Amerika und eventuell, Achtung Deutschland, bei euch wird es auch eventuell mal schlimm. Nee, das reicht nicht. Nee, aber das hier von der Frau Schröter ist wirklich sehr, sehr gut und ja, muss man eigentlich jedem Politiker jetzt in die Hand drücken und sagen, hier, einfach lesen und dann können wir uns weiter unterhalten, weil, also. Hast du denn auch so die Wagenknecht gelesen oder so zum Beispiel? Ja, das habe ich auch gelesen von ihr. Okay. Also wenn du dieses Buch malst mit die Lifestyle-Linken oder was sie da... Ja, genau. Ja, das habe ich gelesen, das fand ich nicht gut. Ja, so ähnlich ist es. Nee, also dieses hier ist gut und das ist ja auch kein politisches Buch in dem Sinne, dass Frau Schröter ja hier nicht irgendwie eine Parteilinie zu verkaufen hat oder so. Ja. Stimmt. Und deswegen... Sind die nicht auch so schwierig, kann an der Uni bei sich? Ja, klar. Ja, ne? Ja, pausenlos. Ich meine, wir haben das ja gerade in dem Artikel gesehen, dass ja die Leute natürlich... Und das hier müssen die auch wegkriegen. Also das müssen sie auf jeden Fall wegkriegen, weil das wird ihnen richtig schaden. Okay. Dieses Buch wird ihnen richtig schaden. Okay. Ja, toi, toi, toi, sag ich mal. Na, also das von Esther wird ihnen auch schaden, aber dieses Buch hier wird ihnen auch schaden. Kurze Frage. kommt das Wort Woke im Buch selber auch durchgehend vor oder ist das hier wieder nur so eine Marketing-Sache mit dem Titel? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Ich denke schon, dass es wahrscheinlich an ein paar Stellen vorkommen wird, ja. Naja, weil, ich weiß nicht, überall kommt dieses Wort Woke jetzt und ich finde, es ist, ja, ne. Es wirkt unseriös schon fast, weil es schon zu viel genutzt wird. Naja. Ne? Also sie stellt sich auf jeden Fall nicht hin und sagt, das ist schlecht, weil Woke. Ja, klar. Oder irgendwie so. Nur wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Ja, wie gesagt, hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass manchmal die Verlage, die diese Titel machen, gar nicht vom Autor kommen. Also ich teile es überhaupt nicht, diesen Einwand, weil aus meiner Sicht ist es einfach nur die neueste Bezeichnung für das, was wir schon als Social Justice Warrior kennen. Ja. Und ja, definiert sie das einigermaßen oder so? Was sie darunter versteht, unter diesem woke? Ich denke mal schon, oder? Oder was naja, sie spricht halt von diesen ganzen Dingen, die sich ereignet haben. Mhm. Und das reicht aus meiner Sicht. Also das ist ja so, es wird ja nicht rückwärts von das ist Vogue irgendwie da argumentiert, sondern es werden ja diese ganzen Kämpfe alle dargelegt und aus meiner Sicht halt richtig gut beschrieben, wo da die Knackpunkte sind. Also vor allen Dingen, was diese Leute, die da jetzt irgendwie im vollen Kampfmodus sind, wie auch immer man die jetzt nennen möchte, wo die halt falsch liegen. Und die liegen ja falsch. Ja. Wird das magische Wort erwähnt eigentlich in den Büchern? Gamergame? Nee, in keinem. Ja. Was sind das für Nulpen? Ganz ehrlich. Ich meine, bin ich halt froh, dass es sich auf Deutschland konzentriert und auf diese ganzen wissenschaftlichen Dinge. Und hier geht es zum Beispiel auch um den Konstantin Schreiber und die ganzen Sachen, die er halt herausgefunden hat, wird nochmal dargelegt mit Islamismus halt in dem Kapitel. Und den Sachen, die in den Moscheen gepredigt werden, und es geht ja auch um den 7. Oktober, ne? Das ist ein ganz neues Buch, das wurde da halt auch schon mit aufgenommen und wie das halt eben angeklungen ist. Also ja, also wie gesagt, nach meiner Einschätzung nach ist das das beste deutschsprachige Buch bisher, was zu diesem ganzen Zeug in Deutschland erschienen ist. Und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Mir hat da auf jeden Fall nichts gefehlt, was jetzt in Deutschland. 20 Euro sind ja nicht zu viel. Ne? 15 Euro E-Book. Ist ja nicht zu viel. Ja, nun, wie dick ist das? Sind wir ja bei den. Bei den ganz. Jetzt muss das pro Kilo. Über 200 Seiten. Ja, super, 270, ja. Ja, da habe ich hier nochmal in unser zauberhaften Koalitionsvertrag reingeschaut, wegen dem Dezim-Institut, was bei dem Buch gerade eben öfter erwähnt wird. Und weil wir so super schlau sind, haben wir uns hier darauf geeinigt, die zu fördern. unter Bereich Rassismus bekämpfen. Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich weiterentwickeln und sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strategie für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention. Wir stärken die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien. Bei der Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Na, hier ist Ding, Ding, Ding, Ding, die ganze Sorte von Scheißdreck. Das sind wichtige Schwerpunkte. Ach, übrigens, die Frau Schröter kritisiert auch diese dämliche Mitte-Studie. Und auch das komplett vernünftig mit der Methodik von der Mitte-Studie. Also Herr Zick und die ganzen Leute werden auch alle erwähnt. Bei der Bekämpfung gegen Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind wichtige Schwerpunkte, unter anderem die Arbeit gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, insbesondere gegen schwarze Menschen, Muslimfeindlichkeit, na, da haben wir es, das Wort. Das ist ja das einzige Problem, Muslimfeindlichkeit. Frauenhass und Queerfeindlichkeit sowie Angriffe gegen Geflüchtete und Engagierte. Na, lauter so Zeug, wo es mit um die Ecke kommt, steht im Koalitionsvertrag alles drin. Wir treiben die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft voran, in Klammern zum Beispiel durch entsprechende Begabtenförderung und Unterstützung eines bundesweiten Community-Zentrums. Bundesweites Community-Zentrum, ja. Schön in eurer Identität euch suhlen, ja, nichts von außen irgendwie annehmen oder so. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Die ganze Gesellschaft muss sich einfach verändern und ihr müsst euch auf Basis von eurer Hautfarbe hier von den Leuten abkanzeln. Bauen Forschung aus, ne, die Forschung, die in dem Buch da kritisiert wird. Stärken zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM, dauerhaft. Hurra, weil die ja so wunderbar sind. Und überhaupt nicht lauter Scheiße behaupten, die Islamisten verteidigt und diesen ganzen Antirassismus da fördert und irgendwelche Anklagen gegen die Gesellschaft erhebt, die sich überhaupt nicht halten lassen. Verstetigen seinen Rassismus-Monitor. Wir setzen eine Antirassismus-Beauftragte bzw. Antirassismus-Beauftragten ein. Zur Umsetzung der EU-Roma-Strategie wird eine nationale Koordinierungsstelle gegründet. Zudem richten wir eine unabhängige Monitoring- und Beratungsstelle für antiziganistische Vorfälle ein. Empfehlungen der Expertenkommission Antiziganismus greifen wir auf. Und setzen einen Antiziganismusbeauftragte. Wie viele Leute von diesen gibt es in Deutschland? Irgendwie 200.000 oder so? Beziehungsweise einen Antiziganismusbeauftragten ein. Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 3, um das Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen. Ja, genau. Also das ganze Zeug, was die machen, das haben die sich nicht jetzt irgendwie überlegt, sondern ne? Liebe FDP, Leute, das ist dieser Koalitionsvertrag, den ihr ausgehandelt habt, bei dem es ja keinen Streit gab und hurra, wir haben uns ja so super geeinigt, das waren so tolle Gespräche und es wurde auch nichts an die Presse geleakt, nicht so wie früher. Das ist der neue Stil, wie wir hier irgendwie Politik machen, wir sind so prima, wir sind so toll, wir sind so großartig. Huch, hurra, was passiert denn hier? Demokratieförderung und so, das ist ja voll blöd, das das ist ja gar keine gute Idee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kampf gegen rechts. 1,2 Millionen für Initiative Schwarzer Menschen. Dahinter steckt Hardcore-Linke. Tja, alle mal überrascht tun. Sowas aber auch. Steht übrigens in dem Buch von der Frau Schröter auch drin, dass dieses Black Lives Matter von lauter Kommunisten war. Habe ich im deutschen Raum noch nie gehört von irgendwem. Steht in dem Buch von der Frau Schröter drin. Oh, Weltraum offen. Ja, aber nicht von irgendwelchen Journalisten. 4 Millionen Euro an Steuergeldern werden im Kampf gegen rechts investiert und fließen offenbar in fragwürdige Hände. Nein, kann nicht sein. So erhält die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland 1,2 Millionen Euro, obwohl ihre Gründerin Wafda Sabo bekannt für ihre linksradikalen Äußerungen ist. Haben wir denn hier mal ein paar Äußerungen? Trotz der immensen Summen an Steuergeldern, die unter dem Deckmantel Kampf gegen rechts fließen, wird offenbar nur oberflächlich geprüft. Nee, Leute, das ist Kampf gegen rechts. Den Marxisten das geben ist Kampf gegen rechts. Brauch mal 13 Fragen. Was das mit den geförderten Projekten auf sich hat. Das deckt Hubertus Knabe. Kleiner Applaus an dieser Stelle. Historiker und Gastautor bei Focus Online kürzlich im Gespräch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des Familienministeriums auf. Ach scheiße, das haben wir gar nicht dabei, oder? Scheiße, ich hab's vergessen. Das hat uns Zuschauer geschickt, diesen Artikel von Hubertus Knabe, der war auch sehr gut. Kannst du nicht draufklicken? Ja, kann ich. Genau, ja, das war auch eine längere Geschichte. 8 Millionen, genau. Ja, und hier war es nämlich im Endeffekt so, dass ja, dass sich halt alles bewahrheitet hat, was wir sowieso wissen, dass sie da halt alles, was irgendwie links ist und so, das muss ich überhaupt nicht erklären, da wird gar nicht groß nachgefragt. Es gab dann sogar so einen Fall, wo sie da irgendwie mal gefragt haben dann und es dann hieß auch halt diesen Podcast, für den wir irgendwie Geld gekriegt haben, den haben wir gar nicht veröffentlicht. Ja, haben alle Leute Geld gekriegt, von denen sich die Künast das gewünscht hat, ne? Die Antifa und die linken Gruppen oder was er da gesagt hat. Die haben alle Geld gekriegt jetzt. Boah, aber ja, das gut, ist überhaupt nicht verstetigt. Ist, wir müssen das endlich mal verstetigen. Das ist ja gar nicht verstetigt. Ja, das verstetigen, das ist richtig. Ja. Oh Mann. Genau, und ihre Jahresberichte veröffentlichen die nicht. Wo sie es eigentlich machen sollen. Also viele von denen nicht. Im Jahresbericht steht dann zum Beispiel, es wurden 20 Veranstaltungen durchgeführt. Ein Veranstaltungsbericht, so wie anderswo vorgeschrieben, habe niemand liefern lassen. Und teilweise ging es auch nur darum, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, wir haben ja ein paar Sachen geplant und wir haben aber nichts gemacht und Planung kostet ja auch Geld. Die Arbeit der Institute wurde von uns komplett finanziert, obwohl sie in den Berichten oft nur die Jahreszahlen austauschten. Sowas aber auch. Ja, Staatskohle abgreifen und in die Bewegung pumpen. Viele Vereine schieben ihre Stellen einfach in die Projekte rein. Tja. Sollte man gar nicht denken, dass sich diese ganzen Vereine für die gute Gesellschaft gar nicht selber finanzieren können und dafür auf diese Sachen angewiesen sind oder auf George Soros, aber der will ja nicht mehr. Tja. Ein Mitarbeiter für das Projekt oder den Verein arbeitet, kann niemand kontrollieren, ja. Man stellt sich das dann halt schon vorstellen. Ja, und das hat mir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass es ja eigentlich nur für Jugendliche gehen soll. Und das wird dann hier jetzt mal offengelegt, wie die das dann mal sagen. Und die sagen dann einfach, das ist dann Multiplikatoren. Wir bilden Multiplikatoren aus. Also wir unsere Projekte machen wir dann doch für Erwachsene. Aber das ist dann zum Ausbilden von Multiplikatoren, damit die dann die Jugend irgendwie anstecken können. Das trickelt dann down auf die Jugend irgendwie. Ja, die Modellprojekte müssen ja eigentlich auslaufen, weil es sind ja nur Modelle. Und dann sagt sie hier, das läuft dann so, die Vereine nennen ihre Modellprojekte einfach um, dann wird daraus ein neues Projekt. Auch da wieder. Nein, doch. Oh. €20.000 für eine Online-Veranstaltung. Niemand habe daran Anstoß genommen. Hat der Rechnungshof mal angemerkt. 20.000 für eine Online-Veranstaltung, das ist ja... Sowas wie Weltraumaffen, 20.000 Euro im Monat. Ja, pro Woche. So ein Ding gegeben und es ist nichts geworden. Ich glaube, das war so ein Projekt mit Meta. Da sind dann zwei Leute gekommen oder so. Ja, ich erinnere mich, das hatten wir auch in der Sendung. Ja, krank. Ja, muss an der richtigen Stelle die Hand aufhalten, ne? Kannst du das kriegen, offensichtlich, die Kohle. Nicht geprüft worden. Aber nur, wenn du das Lied singen kannst. Erfolge sind nicht messbar. Sachgerechte Zielerteilung, Zielerreichungskontrolle ist nicht möglich. Ja, also das ist ja auch so ein Ding, es kann jetzt eigentlich keiner mehr sagen, dass er es nicht weiß. Und es kann keiner mehr sagen, dass wir es brauchen. Also weg mit dem Scheiß. 0 Euro für den Scheißdreck. Komplett streichen einfach. Oder um es mit dem globalen Süden zu sagen, afuera. Müssen sich was anderes einfallen lassen. Dem Podcast. Meinst du die Jugendlichen? Ach, das fand ich auch noch brisant. Hier in einem anderen Fall war mein Geld für Seminare in Gefängnissen bewilligt. Diese konnten jedoch nicht stattfinden, weil die Anstalten die Mitarbeiter nicht hineinließen. Ihr erklärt den Gefangenen, sie sind alle Opfer des Systems. Habe die Begründung gelautet. Ja, das kann man sich auch bildlich vorstellen. Das ist ja genau das, was sie tun. Als die Registerstelle die Förderung daraufhin einstellen wollte, habe das Ministerium erklärt, aber wir brauchen diese Organisation. Wir brauchen die. Das ist Demokratieförderung, den Leuten zu sagen, wenn ihr im Gefängnis seid, dann ist das Gefängnis schuld. Müssen wir mal gucken, wie da die persönlichen Verstrickungen sind zwischen der NGO und dem Ministerium. Und was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass diese Person hier anonym bleiben will und hier immer noch von G die Rede ist. Das wäre so hilfreich, wenn die nicht anonym wäre. Am besten noch mit Foto und allem, dass man wirklich sagen kann, dass man die in die Talkshow einladen kann und dass sie Louis Klamroth und hier dem Lanz und diesen ganzen Leuten sagen kann, es ist wirklich so, wie die schlimmsten Befürchtungen über diesen Kram waren, genauso ist es. Es ist einfach nur ein Selbstbedienungsladen für Aktivisten. Gegen die Gesellschaft unter dem Deckmantel, dass man damit die Gesellschaft festigen und zusammenhalten will. Ja, es wirft kein gutes Licht auf die Regierung, ne? Das macht ein bisschen einen Eindruck von Korruption. Ja, was heißt die Regierung? Das ist ja hier sogar, die war ja hier angestellt bei dieser Regiestelle in einem Bundesland. Das ist ja noch nicht mal bundesweit irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ist ja klar, dass es überall so läuft. Und die verteilen ja nur das Geld da weiter, was sie da vom Bund bekommen. Die Politisierung des Ministeriums und die schier unerschöpflichen Haushaltsmittel haben bewirkt, dass Demokratieleben inzwischen zu einer Art Selbstbedienungsladen für rot-grüne Institutionen geworden ist. Ja, das meine ich ja so. Rot-grüne Institutionen, die dann davon leben, dass die Regierung ihnen die Kohle zuschanzt. Da hast du hier einen SPD-Politiker, der kriegt 2,5 Millionen Euro, sein Verein. Anderer SPD-Regierungssprecher, Gesicht zeigen Verein, 1,9 Millionen Euro. Und die linkslastige Amadeo-Antonio-Stiftung mit 2,7 Millionen Euro besonders stark. Erstaunlich. Aber ist auch besonders gut, was die machen. Hallo? Also Shiro's Fund und Big Prince und Veronika Kracher. Ja, die leben da alle von mir. Besonders problematisch war der Bereich anti-schwarzer Rassismus. Ja, wer hätte es gedacht? Die Antragstelle dürfen. Genau, die haben wir die ISD. Ja. Bei Frau Schröter im Buch geht es auch ganz viel um dieses Each One, Teach One. Das ist ja auch so ein Ding, die mit Demokratieleben Geld gekriegt haben. Deren Vorstandsmitglied bekennende Marxistin ist. Ja, zurück zu bekennenden Marxistin. Haben wir denn hier nochmal. Die Initiative selbst gibt sich auf der eigenen Webseite zunächst unverfänglich. Die ISD sei ein gemeinnütziger Verein. Gemeinnützig, ja. der es sich zur Aufgabe gemacht habe, die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten und für Gerechtigkeit. Wo ist mein Hall? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Du meinst Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft einzustehen. Und die Chefin ist eine Marxistin und da wird von Gerechtigkeit geredet, so ein Zufall. Unterstützt wird laut Pressemitteilung der Kampf gegen die AfD, die Black Lives Matter Bewegung oder die Umbenennung eines Erfurter Flussufers, das nach dem deutschen Kapitän eines Sklavenschiffes benannt ist. Auf den ersten Blick also durchaus berechtigte Anstrengungen im Kampf gegen rechts und für schwarze Menschen. Problematisch wird es allerdings, wenn man sich anschaut, wer hinter der ISD steckt, denn ihr Vorstandsmitglied Bafta Sabo ist bekennende Marxistin. Schon häufig fiel sie mit linksradikalen antidemokratischen Äußerungen auf. Ja, aber gegen den gegen Kapitalismus sein ist doch nicht falsch. Das steht doch im Grundgesetz nicht drin. Es darf geschossen werden. So zum Beispiel bereits 2019, als noch Studentin der Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität. Ja. Ja, schwappt alles rüber, Leute. Sabo likte einen aggressiven Twitter-Post, der sich gegen Journalisten der Bild-Zeitung richtete. Wir sagen natürlich, die Springer-Journalisten sind Schweine. Wir sagen, der Typ an der Tastatur ist ein Schwein. Also mit dem Ulrike Meinhof-Zitat hier. Sabo bezeichnete den Post damals als sehr gut. Auch heute vertritt die Sozialwissenschaftlerin teils extreme Positionen. Eine Sozialwissenschaftlerin, die Marxistin ist, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das ist bestimmt ein Einzelfall. Aber Taz-Information ist eine bekennende BDS-Unterstützerin. Ja, genauso wie das Each One Teach One und die ganzen anderen Leute auch. Einer politischen Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell, politisch isolieren will, positioniert sich klar gegen die Existenz von Israel, erscheint häufig in Beiträgen der Organisation Palästina spricht. Ja, ist auch super. Ist einfach nur schwarze Menschen in Deutschland. Ne? Also, solange der Kapitalismus herrscht, wird es auch Rassismus geben. Auch in linksradikalen Medien machte Bafta Sabo immer wieder ihre problematische Gesinnung deutlich. Zum Beispiel in einem Interview mit dem vom Verfassungsschutz als linksextremistischen bezeichneten sozialistischen Organisation Solidarität. Ja, der Verfassungsschutz ist ja verkehrt. Der denkt ja nur, das ist, aber in Wahrheit sind die alle gut. Frag mal den Ronan, der erklärte das. Der Marxismus, so postuliert sie hier, ist keine politische Theorie, die abgeschottet ist von der realen politischen Bewegung. Genau, nicht nur beschreiben, auch verändern die Gesellschaft. Aber das ist natürlich überhaupt nicht problematisch. Nein, nein, nein. Er sei untrennbar mit der politischen Praxis verbunden. Ist auch ein Spruch, den man immer wieder hört, nämlich dem Kampf für den Sozialismus. Den Kapitalismus wiederum will Sabo offenbar abschaffen. Er sei nicht weniger als die Ursache von Rassismus. Solange Kapitalismus herrscht, wird es auch Rassismus geben. Ja, also die Dame ist vollkommen unkreativ, lerne ich ja also. Weil das ist ja das Übliche. Aber wirklich fehlt nur, dass das Patriarchat irgendwie heranzieht zur Begründung. Das steht doch eh hinter allem. Ja, richtig. Genau, das steht übrigens auch in dem Buch von der Frau Schröter. Cool. Wie gesagt, das ist wirklich alles ein gutes dabei, Buch. Ne? Ist alles dabei. Ist wirklich alles dabei. Ja, außer Gamergate. So. Ja, im deutschsprachigen Raum. Und Gamergate gab es auch im deutschsprachigen Raum. Das weiß doch aber keiner. Ja, warum fragt ihr nicht Leute, die sich auskennen? Ein Geheimtreffen. Korrektiv ist schon ganz heiß. Ja, oder auch nicht, ne? Hunderte junge Männer bei Geheimtreffen über Visionen von Kalifat und Scharia. Sie eint der Hass gegen Israel. Sie verwerfen die USA, die Idee der Demokratie und generell den Westen. Ihr Bestreben ist es, ein globales Kalifat zu errichten, in dem die Scharia als göttliches Gesetz herrscht. Konzepte wie Gewaltenteilung, Gleichberechtigung sowie Grund- und Menschenrechte existieren nicht in ihrem utopischen Staat. Die Rede ist von einer Gruppierung, die sich Muslim Interaktiv nennt, 2020 in Hamburg gegründet und unter jungen Muslimen immer mehr Anhänger findet. Karfreitag und auch schon am Freitag davor hat MI seine Anhänger, sie nennen sich Brüder, was auch sonst, zu Großveranstaltungen ins Elite-Eventhaus nach Bergedorf eingeladen. 300 junge Männer kamen zu dem Treffen. Nach Mopo-Informationen erschienen jeweils rund 300 Personen, ausschließlich junge Männer. Ein Ordnerdienst sorgte dafür, dass kein fremder Zutritt zur Veranstaltung erhielt. Motto der Veranstaltung: Rettung von Gaza. Offensichtlich ging es darum, den aktuellen Konflikt zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zu instrumentalisieren. Ja, da berichtet keiner drüber. Woher kommt das hier nochmal von Fokus? Na, immerhin, ne? Wenigstens ein bisschen Mainstream. Verfassungsschutz ist so. Nach Überzeugung des Landesamts für Verfassungsschutz, den können wir ja auch blind vertrauen, das wissen wir ja, handelt es sich bei MI um eine Gruppierung, die der gefährlichen islamistischen Organisation Hizb-ut-Tahrir nahesteht. Zwar ist diese 1953 von einem Palästinenser gegründete Partei seit 2003 in Deutschland verboten, aber ihre gewaltbereiten Anhänger sind weiter aktiv, heißt es. Ja, und so weiter und so fort. Also, sie wünschen sich da was, glauben sie, haben wir noch. Der Staat Israel und alle Menschen jüdischen Glaubens werden von der HUT als das zu bekämpfende Grundübel auf dem Weg zur Verwirklichung einer Gesellschaft auf Basis der Scharia bezeichnet, so die Verfassungsschützer. Sogar in den meisten arabischen Staaten ist HUT verboten, weil die Gruppe auch die dortigen Herrschaftssysteme ablehnt. Ja. In sozialen Netzwerken aktiv. Als verlängerter Arm der HUT in erster Linie ist diese Muslim interaktiv aktiv eben, veranstaltet aber auch in der realen Welt regelmäßig spektakuläre Aktionen, um die Aufmerksamkeit von jungen Muslimen auf sich zu ziehen. Die Gruppierung ist bestrebt, Themenfelder zu besetzen, die für sich genommen nicht extremistisch sind, um sich so an öffentlichen Diskussionen zu beteiligen und den Anschluss an die nicht extremistische muslimische Community gewinnen zu können, so die Verfassungsschützer. Im Februar 2022 veranstaltete MI in Hamburg eine Demo unter dem Motto Uiguren-Olympiade China, auf der die MI-Aktivisten die Unterdrückung der Uiguren in China angeprangert haben und gleichzeitig behaupteten, auch in Deutschland finde eine Hetzkampagne gegen Muslime statt. Dass gerade jetzt islamistische Veranstaltungen in Hamburg stattfinden, kommt für Hamburgs Verfassungsschützer nicht überraschend. Während des islamischen Fastenmonats Ramadan finden traditionelle sogenannte Iftar-Veranstaltungen statt und Islamisten lassen keine Gelegenheit aus, dieses Fastenbrechen für ihre Propagandazwecke zu nutzen. Ja, dann gibt es ja noch ein führendes Mitglied. Ja, hat dann da geredet. Islamisten treffen eben. Und ja, wie gesagt, ist zwar Fokus, aber ein bisschen unterbeleuchtet ist das schon. Ne? Noch ein Islamistentreffen. Salafist Marcel Krass trat in Bilbrook auf. Betreiber des Elite-Eventhauses in Bergedorf ist ein gewisser Esmarai A. Eine Anfrage der Mopo wies, wieso er einer Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, Räume vermietet, beantwortete A. nicht. Dass ihm entgangen sein kann, wer seine Gäste sind, ist eher unwahrscheinlich, ja. Mal gucken, ob wir das rausfinden, was wir wollen. Und auch diese Woche war wieder ein Treffen. Da wollten wohl sogar Pressevertreterinnen zu, die haben aber keinen Zutritt bekommen. Es handelt sich um eine Privatveranstaltung. Die sind wohl auch ziemlich unfreundlich behandelt worden. Ja, hier gibt's noch schöne Bilder. Ja. Dann ist einfach Verfassungsschutz betont, es werde die konsequente Linie gegen den Islamismus auch künftig fortführen. Sprecherhase zum OPO, wir als Verfassungsschutz werden die HUT, MI und auch andere im Fokus behalten und die Öffentlichkeit offensiv informieren. Ja. Wann immer es das operative Geschäft zulässt, also nur selten gelegentlich. Sozusagen. Wir bekämpfen den antimuslimischen Rassismus, der die Leute ja nur dahin treibt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, schon krass, ne? Also, wie viele haben sich da getroffen in Potsdam? 25 oder was? Ist ja ein Witz, ne? Und das ist der Presse scheißegal, der gleichen Presse, die versucht hat, Leute dafür zu lynchen, dass sie auf dem Treffen waren. Ja, zumindest ist mir das an anderer Stelle nicht begegnet. Kann ja sein, dass der Spiegel auch irgendwie drüber geschrieben hat. Weiß ich aber nicht so richtig. Wer von denen ist dann der Martin Sellner von denen? Dass wir dem gleichen Einreiseverbot geben können. Genau. No. Ja, Onkel Kurt, 30 Jahre tot. Ne? Ich sage immer, sei vorsichtig bei der Wahl der Frau, ne? Und der Schrotflinte. Kann beides in die Hose gehen. Bei Kurt war beides nicht so toll. Und eine junge Frankfurter Buchautorin hat jetzt aus der Perspektive eines Millennials über Kurt geschrieben. Und sie sei damals 14 gewesen, aber sie sei auf und ab gesprungen auf dem Bett. Ich wusste nicht, worum es in dem Song geht, aber ich habe sofort gespürt das Gefühl der jugendlichen Revolte. Das Buch heißt Kurt Cobain, 100 Seiten. Ich habe schon gedacht, ist wahrscheinlich wirklich auch die Seitenanzahl, zeigt mal wieder, wie wenig Leute bereit sind zu machen. Ja, ich will ein Buch über Cobain schreiben, aber nicht so viele. Ja, ist so anstrengend. Und so. Ja, und dann schwere Kindheit, ADHS-Diagnose, bla bla bla. Und weswegen ich es eigentlich mit reingenommen habe. Ja, genau. Bla, bla, bla, bla. Der Autorin, Jahrgang 86, geht es 2024 auch um jüngere weibliche Blickwinkel, um queere, feministische Aspekte, die politische Dimension der Band und um Cobains Spiel mit den Medien. Als Millennial gehört Culler zur ersten Generation, die nach Cobains Tod musikalisch sozialisiert wurde und sich ihr Fanwissen rückwärts erarbeitet hat, mit allen Fragen und Kritikpunkten. Ja, und dann kommt natürlich, wird dann der Auftritt von Cobain im Kleid zitiert und dann sagt sie, das sei Spielen mit queerer Symbolik. Das gab es in vielen Subkulturen, aber eben nicht im Mainstream. Da haben wir ein paar Vorreiter wie Bowie, Prince oder Freddie Mercury, die mit traditionellen Männerrollen gebrochen. Ja, klar, Prince hat auch volle Kanne mit traditionellen Männerrollen gebrochen. Ey, du kennst dich aus, Mädchen. Ich kann mich an so ein MacTow-Video erinnern, der hat auch über Cobain gesprochen. Der hat es eher so dargestellt, dass er möglicherweise unter dem feministischen Druck und dem queeren Gedöns doch einigermaßen gelitten hat oder so. Und dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt haben könnte bei seinem Selbstmord. Also, glaub, er hat sich auch irgendwie immer schuldig gefühlt, was die Frauen angeht und so. Das war von Dr. Randomer Cam, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen, vor ein paar Jahren, schon ein paar Jahre alt. Aber das fand ich auch gar nicht so verkehrt, weil der hat ja auch irgendwie, hat er nicht auch so einen Zettel hinterlassen? Achso, ja, da war auch irgendwie was, ja, richtig. Ja, und ich glaube, da stand auch irgendwie sowas drin, wie ich bin nicht gut genug für euch oder irgendwie so für seine Frauen da in seinem Leben, so ein Zeug. Jo. Wer ist das? Wo ist denn hier? Ich habe jetzt den Teil verpasst, den ich eigentlich noch vorlesen wollte. Da sagt sie sowas in der Richtung, dass er eigentlich praktisch selber queer war und er auf jeden Fall ein Ally gewesen wäre und heute auch irgendwie die Woken-Sachen mitmachen würde. Und das, ja, angesichts der Tatsache, dass der ja nicht sehr glücklich war, glaube ich, stimmt die Theorie. Ja. Nee, ich glaube das eher nicht, weil das ist halt auch jemand, der gerade solche Sachen, in die man reinpressen wollte, halt überhaupt nicht mochte. Und insgesamt finde ich es auch einfach unverschämt, jemandem, der sich nicht wehren kann, sowas aufzuschwätzen. Ja? Wir werden da halt immer weiter zurückgehen. Wir haben das ja auch schon gesehen. Dann gibt es dann die und die queere Ikone, die irgendwie halt selber damit gar nichts so zu tun hatte und oder Leute, die in der Vergangenheit dann gequeert werden, weil es halt wichtig ist, dass es halt das schon immer auch in der Vergangenheit gab. Wir erinnern uns alle an den Streit von der Frau Vollbrecht darüber, wer in der Nazi-Zeit unter der Nazi-Regierung gelitten hat, ob das die Queeren waren oder ob das eher die Homosexuellen waren. Ja, wie gesagt, ich finde es insgesamt nicht richtig, jemanden so nach seinem Tod zu deuten, ohne dass der was sagen kann. Also er ist ein Verbündeter marginalisierter Communities. Ja, wo genau liest du das? Aus Negative Creep oder aus Polly oder Lithium? Einfach schöner, die Vorstellung. Ja, ist ja schön. Ich wünsche mir auch, dass Kurt Cobain irgendwie gerne Modelleisenbahn gespielt hat, weil ich das auch gerne mache. Aber es ist halt kindisch. Echt? Gibst du Geld aus für Märklin? Nee. Leider, ich habe den Platz nicht und das Geld nicht. Aber ich hätte gerne eine schöne Modelleisenbahn. Frau Paus, Herr Knabe. Schöne Kombination. Hubertus Knabe, ehemaliger Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, bis er von der rot-grünen Stadtregierung und deren Kultursenatoren abgesägt worden und durch einen linientreuen Menschen ersetzt worden ist. Schreibt hier, wie Lisa Paus die Deutschen umerziehen will. Das Foto war auch teuer, oder? Zeig mal bitte. Das ist nicht schlecht, das Foto. Stark beleuchtet ist so. Lisa Paus bei der Republika. Ach so. Also er schreibt hier über das Demokratieleben und sagt dann, die Wirklichkeit sieht anders aus. Zwar hat Paus Ministerium seit 2015 über 1 Milliarde Euro zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie ausgegeben. Die Kosten stiegen dabei von 40,5 auf 182 Millionen pro Jahr, haben sich also mehr als vervierfacht. Gleichwohl nahm die Zahl der Rechtsextremisten um mehr als 70% zu. Die der Islamisten verdoppelte sich sogar nahezu. Ich glaube, die Rechtsextremisten haben eher zugenommen, weil halt immer mehr als rechtsextremistisch gilt, aber gut. Auch die AfD erzielt in den Umfragen inzwischen 3-mal so hohe Zustimmungswerte, aha. Und natürlich machen die einfach weiter. Mehr als 5000 geförderte Vorhaben sollen einen Zuwachs an Planungssicherheit erhalten, durch das Demokratiefördergesetz, insbesondere auch auf einen längeren Zeitraum angelegte Maßnahmen sollen gefördert werden. Genau, direkt Projektförderung für 8 Jahre direkt genehmigt. Ja, 8 Jahre. Damit man auch, wenn man 2025 weg vom Fenster ist, dass das halt auch nicht rechtssicher gestoppt werden kann. Super. Ab 2025 auch ohne gesetzliche Grundlage Projekte bis zu 8 Jahre lang zu fördern. Das ist cool, wenn man so Sachen plant für nach der eigenen Legislaturperiode. Ne? Das ist richtig nett. Das ist unheimlich, wie soll man sagen, loyal. Auch der Bundesrechnungshof hat wiederholt auf die fehlende Förderkompetenz des Bundes bei den Ausgaben für Demokratieleben hingewiesen. Tatsächlich sind die meisten Aktivitäten weder von überregionaler Bedeutung noch besteht ein erhebliches Bundesinteresse an ihnen. Viele von ihnen wenden sich auch nicht nur an jugendliche Kriterien, die allesamt Voraussetzung für eine Bundesförderung wären. Seine rechtswidrige Förderpraxis kaschiert das Ministerium, indem es Vorhaben wie Konfliktkompetenz Osnabrück zu Modellprojekten erklärt und aus erwachsenen Teilnehmern Multiplikatoren macht. Also wir kriegen hier noch kreative Buchhaltung vorgeführt. Das ist doch besonders schön. Projekte zur Bekämpfung des Linksextremismus wurden dagegen so gut wie nie gefördert. Dabei ist die Zahl linker und rechter Extremisten in Deutschland laut Verfassungsschutzbericht etwa gleich hoch. Dass das Ministerium ein einseitiges Verständnis von Extremismusprävention hat, zeigen schon die Fördersummen. So flossen 2021 in die Aufklärung linken Extremismus 1,3 Millionen Euro, in die über rechten Extremismus dagegen fast das 20-fache, nämlich 22 Millionen Euro. Entsprechend hohe Summen landen bei linken Organisationen. Und dann kommt er auf einen für mich immer auch sehr wunden Punkt dieses Programms hin, nämlich die Zielerreichungskontrolle. Und er sagt, die Zielerreichungskontrolle ist nicht möglich, weil Förderziele nur sehr allgemein und vage beschrieben werden und so in einer Erfolgskontrolle nicht messbar sind. Ist das jetzt der gleiche wie das Fokus-Artikel oder wie? Weil das war ja die Formulierung auch drin. Ja, ein bisschen schon. Ne? Ja, vielleicht haben die Dinge zitiert oder. Ja, wohl, in dem Fokusartikel geht es ja um diese Frau G., die ihm das da erzählt hat. Das ist dann nochmal eine Zusammenfassung. Also es scheint schon unterschiedlich zu sein, aber wahrscheinlich mit dem etwa dem gleichen Inhalt, oder? Na gut, die Thematik ist ja die gleiche. Die SPD, die von SPD und Grünen propagierte Vorstellung, der Staat müsse ihm genehme zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure unterstützen, ist im Grundgesetz nirgendwo zu finden. Dieser Nancy Faeser ist auch bei der Republika. Dass sich Regierungen gesellschaftliche Loyalität durch die Subventionierung von Vorfeldorganisationen erkaufen, entspricht eher der Praxis autoritärer Staaten. Da haben wir schon wieder die Vorfeldorganisationen. Hups. Wer nicht Regierungsorganisationen an den Tropf des Staates hängen will, fördert nicht die Zivilgesellschaft, sondern untergräbt sie. Noch bedenklicher ist freilich, dass der Bund laut § 3 des Gesetzes in Zukunft auch eigene Maßnahmen zur Beeinflussung der Bürger durchführen will. Diese Art von Politisierung der Exekutive dürfte insbesondere bei ehemaligen DDR-Bürgern unangenehme Erinnerungen wecken. Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach klargestellt, dass staatliche Organe in Deutschland zur Neutralität verpflichtet sind. Wer das ändern will, befördert, was er vorgibt, zu bekämpfen. Den Vertrauensverlust gegenüber einem Staat, der sich anmaßt, seine Bürger politisch umerziehen zu wollen. Der Herr Knabe mal wieder. Guter Mann. Kommen wir jetzt zum Kulturteil. Es ist Zeit, dass wir Ghostbusters 2016 nochmal eine Chance geben, sagt Phil Owen. Nein, ist es nicht. Von GameSpot. Doch, super. Also auf jeden Fall. Also hier wird halt dran aufgehängt, dass der neue Ghostbusters-Film wohl nicht so toll ist. Sagen ja viele Rezensoren auch schon. Phil Owen packt den letzten Afterlife da auch gleich. Wer erwartet aber auch irgendwas? Entschuldigung, aber wer erwartet beim vierten, bei der vierten Auflage von so einem Käse auch noch irgendwie einen guten Film? Der ist selber schuld, oder? Also ich fand, Afterlife wäre ein schönes Endkapitel gewesen. Aber man musste ja jetzt wohl noch weitermachen, na gut. Aber er sagt halt, es gibt halt einen viel besseren Film als die beiden, den von 2016 von Paul Feig mit Kate McKinnon, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Kristen Wiig und Melissa McCarthy. Und der ist irgendwie ganz in Vergessenheit geraten, weil die Frauenfeinde überall also sich über den aufgeregt haben. Ja, natürlich. Deswegen ist er in Vergessenheit geraten, weil die Frauenfeinde können das kontrollieren, dass die Leute da nicht mehr dran denken. Und besser ist daran, bei denen keiner mochte. Besser ist er, weil der halt lustig ist. Nicht so wie Afterlife und Frozen Empire. Ha. Der ist nämlich lustig. Ha. Man könnte 10 Minuten, beliebige 10 Minuten rausschneiden aus dem 2016er Film und der wäre lustig, besser als die beiden Filme zusammen. Also hier haben wir wirklich jemanden, der das Kool-Aid gleich die ganze Kanne gesoffen hat. Ja, wohlgemerkt, das ist ja ein Film, wo der Regisseur damit angegeben hat, weil das ist ja auch Drehbuchautor, er hat damit angegeben, dass er quasi dieses Drehbuch nur einmal geschrieben hat, also es quasi nicht überarbeitet hat und dann nur noch irgendwie improvisiert mit diesen Darstellerinnen, die ja auch alle so Female Comedians sind, hat er dann noch neue Sachen dazu gebaut. Aber es ist quasi der First Draft, den er verfilmt hat. Und dementsprechend gut ist dieser Film halt auch, nämlich gar nicht. Und der wäre halt besser angekommen, wenn er echt ein Sequel gewesen wäre, aber das wäre 2016 wohl nicht möglich gewesen. 2016, dieser... Nee, das wollten die nicht. Sie wollten ja die ersetzen durch die Female Character. Nee, diese Eiterwunde von einem Jahr 2016, weißt du, mit dem Kulturkrieg und Donald Trump und all das war nicht möglich, weil das war die schlechteste Zeit für den Film und es gab viel zu viel kulturelles Gepäck für die Ghostbusterinnen und so. Und deswegen ist es halt deswegen leider nicht so. Aber man kann halt, wie gesagt, irgendein 10-Minuten-Segment rausschneiden und es ist unterhaltsamer als die beiden anderen Filme zusammen. Und überhaupt, diese Filme beziehen sich zu sehr auf das Franchise, anstatt halt was Neues zu machen und überhaupt. Das ist ja genau das, was man von der Fortsetzung will, alles anders machen und die alten Filme kaputt machen. Naja. Ja, und jetzt ruft er praktisch Sony auf, doch dem nochmal eine Chance zu geben als nächstes. Ja. Juhu. Phil Owen. Das wichtigste Genre unserer Zeit, sagt Aiki Mira über Science Fiction. War mir bisher nicht bekannt. Aiki Mira wird mir auch nicht viel bekannter werden, glaube ich, leider. Ihren Roman Neurobeast, da habe ich nur ein paar Sätze draus gelesen, wo es zum Beispiel heißt, irgendwie, alle schauten in Richtung der Neuankömmlinge, es waren drei weiblich gelesene Menschen. Da habe ich dann schon genug gelesen, also weiblich oder männlich. Aber halt, wer ein Buch schon so schreibt mit weiblich gelesenen Menschen, da könnte ich schon... Das ist ein Science-Fiction-Buch, ja. Ja, dann mach doch Androiden. Da kannst du sogar weiblich gelesenen... Androgyne Androiden. Wie machen Sie das denn? Utopisch denken. Der Begriff Utopie ist mir zu geschlossen. Ich lese ein Buch von vor 100 Jahren wahrscheinlich, oder? Würde bei mir eher von utopischen Momenten sprechen, dass beispielsweise queere Figuren in meinen Zukünften ganz casual, ganz normalisiert sind, dass sie bestimmte Diskriminierungen gar nicht mehr erfahren. So kann ich als Leser schon erahnen, wie Probleme aus dem Heute überwunden wurden. Ja, das möchte ich von meiner Science Fiction. Das möchte ich auf jeden Fall, also dass ich da gezeigt kriege, wie die Probleme der jetzigen Zeit gelöst worden sind, so dass wahrscheinlich keiner mehr sagen darf, das ist aber ein Mann oder irgendwas. Und das ist dann die schöne neue Welt, von der du schreibst. Und sie lässt sich inspirieren von Wissenschaft, Journalismus und Kunst. Wissenschaft, Journalismus und Kunst. Science Fiction stelle ich mir wie ein Experiment in der Wissenschaft vor. Menschen werden zum Beispiel mit einer neuen Technologie konfrontiert und ich als Autorin beobachte, was mit ihnen passiert und schreibe das aus. Dabei passiert auch durchaus Schreckliches. In einem ihrer Romane ist der Amazonas abgebrannt und Hawaii untergegangen. In einem anderen Hamburg von Starkregen so geflutet, dass sich ein Slum aus schwimmenden Containern bildet. Ich kann die Bücher riechen. Und auf den Dächern Berlins haben sich anarchistische, utopistische Gemeinschaften gebildet. Beim Klimawandel brauchen wir kaum Zukunftsbilder. Wir schreiben aus der Gegenwart heraus. Wir lesen ja heute bereits von Amazonasbränden. Oder Weinbränden oder Beerenbränden. Besonders wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, erlebe ich da oft Angst und die Frage, gibt es überhaupt noch eine Zukunft? Worauf ich mit John Lydon antworten möchte, no future, no future for you. Oh. Der Amazonas kann brennen, das leuchtet mir nicht so richtig ein. In meinem Roman Neurobeast wurde etwa der Regenwald wieder synthetisch hergestellt. Was? Haben die da Gummibäume, also Plastikbäume, synthetisch wurde der wieder hergestellt. Okay. Boah, Japanoliteratur, ey. Hammer. Technischer Fortschritt macht uns Menschen aus und damit auch die Science Fiction. Technologie kann es aber ganz anders sein, als wir uns das erstmal vorstellen. In meinem Roman Neurobeast überlege ich zum Beispiel, wie Biotechnologien sich entwickeln könnten. Körperhacking, Gentechnologie, technische Implantate. Ist ja ganz was fucking Neues. Ey, da bist du ja einer Sache auf der Spur. Das ist so ein bisschen Cyber und so ein bisschen Punk. Könnte man ein Genre draus machen. Mir fällt nur kein Name dafür ein. Das kann dann so aussehen, als würden wir ohne Technologien leben, weil die so unsichtbar in unseren Körper eingebaut sind. Cyborgs mit künstlichen Augen statt Smartphones und Maschinen. Viele der Dinge, die Sie sagen, klingen nach einer Mission. Hat das dann nicht mehr von einem belehrenden Politpamphlet statt von Literatur? Für mich nicht. Es ist wichtig, wie wir über die Zukunft nachdenken. Ich plädiere für eine neue Art von Science Fiction, die Zukünfte für alle schreibt. Die muss erwachsen werden, die Science Fiction, wisst ihr? Die kann sich nicht länger nur um Raumschiffe und so ein Kram drehen. Die muss sich um die Sexualität der Piloten drehen und die Identität. Und welche Zukunft wird denn noch nicht geschrieben? Eines der größten Ereignisse unserer Gegenwart ist, dass wir diese globale Vielfalt mit all ihren unterschiedlichen Identitäten erleben. Ob queer, postmigrantisch oder Cyborg, vielfältige Identitäten kommen in meiner Zukunft, in unseren Zukünften vor. Sie sind längst Teil unserer Realität. Ich bin ein Cyborg seit dem Sandkasten, seit ich auf Brille oder Kontaktlinsen angewiesen bin. Ich bin eine nicht-binäre Person und in meiner Familie werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Da ist es für mich ein ganz normaler Schritt zu sagen, vielfältige Identitäten sind auch Teil meiner Geschichten. Tja, Kulturmarxismus getarnt als Literatur. Ne? Also eine ja, es wird nach Diskriminierung gesucht. Ne, ich lese hier kurz vor. Da muss ich immer weiter überlegen. Moment, wer oder was würde in der Zukunft Diskriminierung erfahren? Maschinen oder Cyborgs? Ja, gut. Ne? Sie wohnt übrigens in Hamburg und in der Science Fiction. Viele Erfindungen wurden in Romanen oder Filmen vorgedacht, lange bevor sie entwickelt wurden. Was würden Sie gerne in die Zukunft einschreiben? Das wäre bei mir keine Technologie, sondern eher die Art, wie Beziehungen gelebt werden, dass auch Formen von Teambeziehungen Normalität werden, die sowohl freundschaftlich als auch romantisch als auch fürsorglich sein können. Dass die typische heterosexuelle Kleinfamilie nicht mehr als das alleinige Standardmodell ist, sondern wir vielfältigere und fluidere Formen gefunden haben, gegen unsere Einsamkeit zu arbeiten. Ja, das Einzige, was fehlt, dass man da schreibt, Liebe kennt kein Alter. Ja. Mhm. Goodbye. Also mehr Partner-Ehen, so, ja. Ich weiß auch nicht, so ist Teambeziehungen von den verschiedenen Teams und heute poppt Nummer 12 mit Nummer 3 und Nummer 4. Ist, klar, ich meine, wie so ein Moslem, der sich vier Frauen hält. Auch ein Team. Sorry, Preuß. Nee, sorry. Team-Meetings. Mehr Team-Meetings. Ich finde es übrigens auch interessant, dass die Zukunft bei der Taz kleingeschrieben wird. Ja, die Luise Strothmann-Leitung Zukunft. Zukunft klein. Ja. Das ist ein Strothmann-Argument wahrscheinlich. Tja, außerdem, Moment mal, da steht, das Interview führte Strothmann und darunter steht, das Interview führte Alena. Da ergibt alles Sinn. Fluide halt, ne? Ja, genau, ist eine Person, die beiden, ne? Das ist ein Team. Ja. Ja, ja. Es gibt keine Führer bei der Taz. Simon Dede Aivi. Die zweiwöchentliche Dosis Wahnsinn aus Berlin. Ich bin kein Protestdienstleister. In welchem sie sich darüber ereifert, dass die Leute sagen, ja, das ist okay mit dem Protestieren, aber geht uns doch mal alle nicht auf den Sack. Zum Beispiel zu Klimaschützern oder Ähnlichem. Wer anspricht, wie Menschen protestieren oder für Sichtbarkeit sorgen, bringt Einwände meist vor, um nicht über die eigentlichen Themen reden oder gar auf politische Forderungen eingehen zu müssen. Da heißt es schnell, Queers sollen nicht so schrill sein. Nee, da heißt es einfach, Queers sollen nicht, wenn Kinder auf dem Christopher Street Day sind, den Propellermann machen. Das ist da wohl auch nicht zu viel verlangt. Oder sich halt dann nicht irgendwie mit Tazio wie sonst im Tiergarten irgendwie begehen. Aber sonst eigentlich nicht. POC soll nicht so viel skandalisieren. Ja, nee, skandalisieren ist das falsche Wort. Ihr sollt nicht jede Mücke zum Elefanten aufblasen. Auch schon gar nicht 20.000 Mücken zu 20.000 Elefanten. Behinderte Menschen sollen geduldiger sein, die Antifa nicht so radikal und die Feministinnen könne man erst ernst nehmen, falls sie auf Anglizismen und Sonderzeichen verzichten. Die letzte Generation heißt, es könne mehr Leute überzeugen, wenn sie diese pünktlich zur Arbeit kommen ließe. Aber warum muss überhaupt jemand erst durch Protest davon überzeugt werden, dass dieser Planet erhaltenswert ist? Und falls es Personen gibt, die das Anliegen teilen, aber von der Protestform abgeschreckt sind, warum haben die keine sexy Aktionsformen entwickelt, die die breiten Massen für den Klimaschutz begeistern? Weil nicht alle komplett hirnverbrannt sind. Ach ja, und selbst wenn jetzt jemand da so für wäre, was soll er denn machen? Soll er dann morgens nicht arbeiten fahren oder was? Das ist doch auch Quatsch. Also, dass die Leute dazu hindern, ist einfach ein Fehler. Diese Forderungen kommen oft von Leuten, die sich mehr in der Rolle als Beobachtende sehen oder als Außenstehende, die auf ein interessantes Angebot warten, als wären sie selbst nicht Teil dieser Gesellschaft und des politischen Gefüges und könnten sich nicht jetzt in diesem Moment, in dem sie sich nicht abgeholt fühlen, dran machen und ihren eigenen Weg einschlagen. Ich persönlich bin nicht gut im Abholen. Ich kümmere mich lieber um die, die schon da sind und dabei bleiben. Trotz allen Ärgers, politischer Rückschläge und Gefahr durch den Rechtsruck. Ich will mit meinen Beiträgen dafür sorgen, dass diejenigen, die klatschnass und durchgefroren von der Demo kommen, neuen Mut und keinen Schnupfen bekommen, damit sie nächstes Mal wieder raus können. Und dafür, dass sie auch einfach mal Spaß haben. Ja, Simon. Bist du dir so ein bisschen selber was über die Füße gefallen, als du bestätigt hast, dass es immer die gleichen Leute sind, die auf die Demos gehen? Das ist nämlich auch so eine Sache, die von eurer Seite gerne irgendwie kaschiert wird, dass wir eigentlich überall immer dieselben Hackfressen stehen haben, egal worum es geht, wenn es für die Regierung geht. Und meinst du auch diese Demos, wo dann irgendwie Völkermörder Israel gebrüllt wird oder irgendwie verlangt wird, dass man die Zionisten aus dem Heiligen Land schmeißt, und meinst du die auch? Oder hast du irgendwo eine Grenze, wo du sagst, nö, das ist selbst mir zu radikal, weil dann würde ich dich gerne fragen, warum du den Artikel hier geschrieben hast, weil alle Menschen haben Grenzen, es sind halt nur verschiedene. Ne? Weil ihr, ich weiß, dass ihr Woken ganz viele Grenzen habt. Ihr lasst ja meistens noch nicht mal die Gegenseite in Ruhe demonstrieren. Hm. Entschuldigung, Mama. Ja, über Corona hätte die auch ganz anders geschrieben, glaube ich. Das hab ich mal sagen. Ja, die Simone. Die Hengame-Nachfolgerin. In 2 Wochen wieder. Diskurs Pogo. Mhm. Ach ja, Hass und Hetze in Netze. Nee, in Schottland. How is Scotland's new hate crime law going? Ja, ich wollte jetzt auch gerade ansetzen, Mr. Scott nachzumachen, aber ich habe es lieber gelassen. Ja, genau, das Hate Crime Law in Schottland ging jetzt so ein bisschen durch die Medien und hier habe ich mich für die Variante der BBC entschieden, die uns natürlich darüber aufklären, dass alles halb so schlimm ist. Und es geht schon mal damit los, dass sie darauf hinweisen, dass das am 1. April, April Fool's Day, wie es im Englischen heißt, verbreitet wurde. Hahaha, ha, ha, wie lustig. Und ja, gegen Minority Groups halt, wenn man da Hass stiftet, was auch immer das ist, dann ist es ein Hassverbrechen. Und dann kommen sie als nächstes zu J.K. Rowling, die wohl in Edinburgh lebt und aber außerhalb des Landes war, als sie kommentiert hat, dass sie an 10 Transgender Frauen als Männer bezeichnet hat und dann die Polizei dazu aufgefordert hat, was zu tun, also die Polizei von Schottland. Und sie hat geschrieben, wenn das, was ich hier geschrieben habe, sich qualifiziert als unter diesem neuen Gesetz, dann schaue ich, dann freue ich mich darauf, dass ich hier bald gefangen genommen werde, wenn ich wieder zurückkehre in meinen Geburtsort, dem Geburtsort der schottischen Aufklärung, hat sie geschrieben. Und aber die Polizei hat ja sehr schon gesagt, dass das nicht kriminell ist, was sie da geschrieben hat, sagte die BBC. Und dass sie natürlich überhaupt nicht vorhaben, die gefangen zu nehmen. Ich würde sagen, in Klammern, weil das ja auch die Leute merken. Es war ja auch bei diesen Sachen da in England und so immer schon, dass sie dann nur irgendwelche Nobodies mal angesprochen haben und nicht irgendwelche Leute, die man kennt, die sich halt auch nicht wehren können. Ja, finde ich nicht schlecht von ihr, dass sie sagt, ich wäre ins Gefängnis gegangen, so ungefähr. Für den Quatsch. Ja, beschwert haben sich die Leute schon, aber sie machen natürlich nichts gegen J.K. Rowling. Ich hoffe mal, dass es halt auch genug Möglichkeiten auch vielleicht durch J.K. Rowling für Leute gibt, die halt nicht J.K. Rowling heißen und unter die Räder dieses Gesetzes kommen. So ähnlich wie Musk ja auch gesagt hat, wenn du wegen einem Twitter-Kommentar deine Arbeit verlierst, helfe ich dir so ungefähr, dich dagegen zu wehren. Ja. Wäre schön, wenn sie das auch tut, aber das könnte ich mir bei ihr durchaus vorstellen. Ja, und dann sagen sie, dass ja die einzigen Kritiker sind das Leute wie J.K. Rowling, Elon Musk und Joe Rogan. Ja, die und drei, glaube ich. Ne? Mehr gibt's nicht. Ne? in Holland ist übrigens das Selbstbestimmungsgesetz, das sie dort geplant haben, jetzt auf dem Weg zum Abservieren. Sie wollten das diese Woche durchwinken. Und dann hat sich die haben ja viele kleine Parteien, die hat sich entschieden, nachdem sie sich die Fakten nochmal angesehen hat, nicht mitzustimmen. Und jetzt ist es auf dem Weg, dass es halt wohl scheitert. So kann es auch gehen. Ja, und Sunak sagt also, we're not going to do anything like that here in England. Also bei uns in England werden wir sowas nicht machen. Irgend sowas in der Art. Wir werden das nicht kriminalisieren, dass die Leute Common Sense, also so einen Menschenverstand Sachen sagen über das biologische Geschlecht. Ja, über das biologische Geschlecht. Wer weiß, andere Sachen sind auch noch. Und wie sie auch schon schreiben, England hat auch Sachen wegen Rasse, Religion und sexueller Orientierung. Haben die schon solche. Ja, England, gilt das denn in Schottland? Gesetze? Nee, das ja nicht, aber weisen sie so darauf hin, so nach dem Motto, ja, das ist ja. Das ist also sagen ist, sie ja, dass es auch eine hohe Hürde gibt, ne? Also, das ist ja angeblich ja gar nicht bei so kleinen Sachen schon kommen soll. Wobei die hohe Hürde, was so reine Äußerungen angeht, aus meiner Sicht kann das gar keine hohe Hürde sein. Dass es da nur um Äußerungen geht. Ja. Und das Gesetz wurde überall falsch wiedergegeben, sagen sie hier. Na, da geht's ja noch. Ja, also das ist angeblich immer noch das freie Redegesetz, dass man auch Sachen sagen kann, die andere Leute schockieren und verstören und ja, was heißt offend auf Deutsch? Angreifen. Beleidigen. Ja, beleidigen ist, glaube ich, gut, ja. Ja, wenn sich jemand beleidigt fühlt, ne, da kann man ja. It's not a hate crime. Ob man jemanden beleidigt, sondern ob sich jemand beleidigt fühlt. Ja. Aber it's not a hate crime, wenn hate crime to misgender somebody. He told BBC Scotland News. Man sieht ja auch hier diese richtig scharfe Umrandung hier. Ne? Keine vernünftige Person würde das als anstößig empfinden. Ja, ja. Mhm. Ganz das bestimmt. Das, ja. Noch? Das ist denn eine vernünftige Person? Ach ja. Und natürlich geht es nur um Schutz von Minderheiten, sonst nichts. Ja, ne? Und zwar die jüdischen, muslimischen Communities, wie sie sagen. Wahnsinn. Urge Scotland to do more. Okay, gibt ja kein so Hatred. And extremism that affects us all. Wir sehen das kritisch. Ja, also sind wir wieder beim antimuslimischen Rassismus wahrscheinlich, ne? Jo. Sure. Genau. Aber es ist doch schön, dass da die Leute Reihe an Reihe laufen gegen Hate Crime und nicht sich gegenseitig ärgern, wie hier zum Beispiel. Ja, komisch, dass wir das vor 10 Jahren irgendwie nicht gebraucht haben, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich, brauchen wir das heute auch nicht. Aber es hat sich so richtig so rumgesprochen, dass man das irgendwie. Dass man sowas haben muss, so ein Gesetz, das irgendwie nochmal Sprache verbietet, etwas. Also, von der EU kommt es ja auch. Ne? Da muss das auch in den einzelnen Ländern natürlich umgesetzt werden, schon klar. Das ist ja auch ein tolles Ministerium. Ministerium für Opfer und kommunale Sicherheit. Okay, und jetzt schreiben sie hier quasi, dass sie da nichts reingeschrieben haben, dass die Leute einfach nur das ablehnen, irgendwelche Religionen. Aber hätten sie mal machen sollen, oder wie kann man das hier interpretieren? So, ne, irgendwie anders. Ja, aber scheinbar kommt es ja nicht, so gesehen. Dann geht es ja noch, oder? Also ich meine, die Diskussion ist schwer im Gange. Eigentlich haben sich ja schon 1000 Leute gemeldet wegen dem Gesetz. Irgendwelche Warnings about chilling effects auch, ja. Weiß mal Bescheid, wie groß die Bereitschaft ist, da irgendwelche Leute anzuscheißen. Ne? The flurry of vexatious complaints, ja, schön. Ja, wer hätte das gedacht, so ein Gesetz zum Einschränken der Meinungsfreiheit und alle möglichen Leute, jeder will dann irgendwie seinen Scheißdreck da irgendwie mitfördern. Ja, und jetzt kommen noch irgendwelche Leute zu Wort. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Aber auf der anderen Seite, wenn das alles so unwichtig ist, und dann macht doch einfach kein Gesetz. So, wie wär's Ja. damit? Ja. Meine Rede. Wenn das alles nicht wichtig ist, warum redet ihr denn nicht? Juhu, wir haben wieder den deutschen Sonderweg. Yes. Genau, das ist ja ein Artikel von Hughes, von einer gewissen Judith Bassard. Noch nie gehört den Namen. Und ja, also der ganze Anfang von dem Artikel ist einfach nur nochmal so eine Sache mit dieser Tavistock-Klinik und so und Pubertätsblockern und diesem ganzen Zeug, um nochmal zu sagen, worum es quasi geht. Und das Interessanteste ist dann hier diese Geschichte mit dieser S2K-Leitlinie, die wir dann irgendwie haben, wo diese ganzen Sachen, die also in anderen Ländern alle schon wieder auf dem Rückzug sind und schon in Skandalen geendet sind und so, bei uns dann aber in die Leitlinien rein sollen, weil es da wohl dieser eine Arzt irgendwie geschafft hat, irgendwelche Leute reinzukriegen, die da Aktivisten sind für diese Geschichte und das alles nur aus einer Sicht sehen und man alle anderen Leute da draußen mobbt und irgendwie die ja als böse Menschen da irgendwie brandmarken will, die das halt eben anders sehen. Ja, also wir rennen halt in die entgegengesetzte Richtung und das liegt wohl daran, dass so eine kleine Gruppe von Leuten, die das hier irgendwie bestimmen kann, halt komplett in der Wolle gefärbt ist und ja, da weiter voranschreitet und das ist ja nur die Wissenschaft und Ja, ist ja ganz eine wichtig. Ja, dass wir das auch durchziehen, ist ganz wichtig. ist ja ein Expertengremium und wenn die sowas sagen, dann wird das ja wohl stimmen. Ja. Kannst dafür pausieren, so eine Pubertät. Ganz normal. Genau. Ja, ist mir durch Wie Zufall über beim den Weg YouTube-Video gelaufen. kannst du pausieren. Was wolltest du sagen? Sorry. Ja, ist wie beim YouTube-Video. Kannst du einfach auf Pause drücken, dann Ja, geht es weiter, genau. ohne Konsequenzen. Kann ich auch auf doppelte Geschwindigkeit schalten? Ja, klar, ne? Das ist möglich. Keine Ahnung. Ja, ist mir durch Zufall über den Weg gelaufen, hier beim Kanal von Vorpolitisch. Den kennen wir, glaube ich, schon. Der hat ja schon ein paar Mal an Diskussionen, glaube ich, teilgenommen. Und da ganz gut abgeschnitten, was so sein Weltbild angeht, eben sehr realistisch und so weiter. Und der hat dann die eben so mit beiden Beinen im Leben stehende Anna Schneider da gehabt. Und ich fand das Gespräch eigentlich ganz okay. Mal eine Frau, die ihre politischen Ansichten gut verteidigen kann, auch. Haben wir ja auch nicht immer so. Ja, und die auch dann sich traut, mal, ja, vielleicht was Blödes zu sagen, sozusagen. Er hatte sie gefragt, Steuern sind, und sie hat spontan gesagt, ja, natürlich Raub, ne? Und konnte das aber eben auch einigermaßen verteidigen, halt. So, das, ja, hört man eben so nicht so häufig. Und da der Podcast erst 250, auch 280 Aufrufe hat, dachte ich mir, ich empfehle es euch mal. Fand ich Ja, ein hier sehr bei YouTube, ne? Da hat er Gespräch. auch noch andere Ausspielungsorte, Ah, okay. Davon ja. weiß ich nichts. Ja, okay. Und YouTube ist ja nicht so das große Podcast-Ding, deswegen sind wir ja auch hier. Ja, Und aber nicht eigentlich bei den sehr anderen. bekannt und aber auch bei der anderen Seite bekannt. Und ja, wenn dann mal jemand da ist, der, wie soll ich sagen, auch bei den Linken mal ein bisschen aufklären könnte. Und vorpolitisch wäre ein ganz gutes Bindeglied dafür. Ja, dann sollten sich es mehr Leute anhören, ne? Ja, ich habe es Autoren. mir auch angehört, als es rausgekommen ist und ich fand es auch sehr gutes Gespräch. Und den Eindruck, den du gerade auch schon geschildert hast, dass sie das alles sehr gut so erklärt hat, ihren Standpunkt, den kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also so habe ich das auch erlebt, fand ich das auch. Und ja, fand ich auch sehr gut, weil er auch schon so ein bisschen natürlich so ein bisschen bohrt. Ne? Also er wäre schon auch, dass sie diese Sachen, die manche Leute ja für ein bisschen extremer halten, weil Anna Schneider oder diesen Libertären und so, dass sie da so ein bisschen was zu sagt und macht sie ja dann auch und sind aus meiner Sicht auch, also sie relativiert da doch so ein bisschen die Schärfe raus bei manchen Sachen. Und ja, fand ich auf jeden Fall auch ein sehr sympathisches Gespräch und sehr, ja, sehr schönes Gespräch, kann man sich auf jeden Fall gut anhören, würde ich auch empfehlen, ja. Hier ist noch ein Artikel aus der Schweiz. Hier geht es um Schule in der Zukunft. Ein gut organisiertes Netzwerk von Funktionären, Wissenschaftlern und Privaten drängt auf eine grundlegende Schulreform. Aus Lehrerkreisen kommt Kritik. Es geht dabei nicht nur um Pädagogik, sondern um handfeste geschäftliche Interessen. Interessant. Genau, es gibt hier also so, ja, so wie bei uns auch so eine Art NGO. Wo haben wir es da genau? Jörg Berger ist Teil eines Netzwerks von engagierten Personen, die in der Volksschule keinen Stein auf dem anderen lassen wollen. Es handelt sich vornehmlich um Funktionäre, um Lehrer, die im Bildungssystem aufgestiegen sind und um Leute aus der Wissenschaft, aber auch private Akteure oder große Stiftungen wie die Mercator Stiftung Schweiz. Neben Berger ist auch Thomas Minder, Präsident des Vereins der Schulleiter der Schweiz, eine wichtige Stimme in der Debatte. Er will mit den traditionellen Modellen aufräumen und die Selektion abschaffen. Künftig sollen Kinder und Jugendliche ihr Lernniveau selber auswählen können, findet er. Finde ich fantastisch. Da kann der Trottel sagen, ich will auf die Universität. Und der Begabte kann sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich mache nur Hauptschule. Oder wie stellt ihr euch das so richtig vor? Nee, ist nochmal anders. Sie möchten eine Kultur der Digitalität zum Beispiel befördern. Hier haben wir eine Dame von einem Unternehmen namens Denkkreise, das berät Schulen und hat diese Angebote schon im Koffer. Beide halten die Selektion der Kinder in Leistungszüge für falsch, wollen die Schule neu denken und neu erfinden. Das tut auch Christian Müller, der mit der Firma Intrinsic Lernreisen, Impulse und Beratungen anbietet. Müller hat jüngst ein Crowdfunding gestartet, um mehr Kapital für den Ausbau und die Vermarktung der Angebote zu haben. Ist es nicht weniger als eine Art Bildungsrevolution, die von dieser gut organisierten und zum Teil mit viel Sendungsbewusstsein ausgestatteten Bewegung gefordert wird? Man unterstützt sich gegenseitig in den sozialen Echoräumen und steht auch sonst in enger Beziehung zueinander. So führt beispielsweise Intrinsic den Verband der Schulleiter als Partner an und wird von dessen Geschäftsleitungsmitglied Berger als innovative, dynamische und anregende Denkfabrik angepriesen. Da haben wir also oben Geld. Leute, die Geld verdienen wollen und Funktionäre und unten haben wir halt die Lehrer, die sagen, das ist alles Irrsinn. Der Lehrer Alain Pichard, der seit vielen Jahren an einer Brennpunktschule tätig ist und grünliberaler Großrat in Bern, empfiehlt den Reformern, wieder mal ein Jahr Schule zu geben und vorzuzeigen, wie sie ihre steilen theoretischen Thesen in der Praxis umsetzen wollen. Dann werden die Studien kritisiert. Der Vorwurf, dass nicht nur pädagogische Motive die Debatte antrieben, sondern auch handfeste geschäftliche Interessen eine Rolle spielten, sorgt auf der Gegenseite für empörte Reaktionen. Ist halt interessant, wenn man alles schon fertig zum Verkaufen hat, sich dann noch zu empören, wenn jemand sagt, ihr wollt was verkaufen. Ja. Wie soll man denn den Kapitalismus überwinden, wenn man nichts verkaufen kann? Auch wird von Kritikern gerne darauf hingewiesen, dass ein Gutteil der Bildungsrevolutionäre schon seit längerem nicht mehr im Klassenzimmer steht. Müller zum Beispiel, der als Mitinitiant der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, ist selber gar nicht Lehrer. Aha, interessant. Inhaltlich geht der Tenor unter kritischen Lehrern dahin, die Schule braucht keine weiteren Großbaustellen, ohne Noten oder Selektionen werde sie in keiner Weise besser. Man müsse zentrale Probleme wie das mangelnde Leseverständnis vieler Schulanfänger angehen. Stattdessen haben wir nach dem PISA-Schock eine zweite Fremdsprache in der Primarschule eingeführt. Den Bildungsforschern, den Erziehungsdepartements und den Schulleitern wird tendenziell mit Skepsis begegnet. Die Reformkritiker sehen nicht ein, warum auch sie ausgerechnet den Rezepten jener Personen vertrauen sollen, die für die gegenwärtigen Zustände der Volksschule, den sie jetzt so intensiv beklagen, mitverantwortlich sind. Und natürlich sagen die Organisationen und die NGOs und die Leute, die das verkaufen wollen, alle, die wollen nur ihre Pfründe schützen, die Lehrer, die möchten nur, dass alles bleibt, wie es ist. Kenne ich irgendwoher diese Argumente. Ja, wie gesagt, also ich halte es für absolut irre, halt zu sagen, Kinder sollen sich, gerade wenn die halt kein Leseverständnis haben, wenn die kein Fundament haben, wenn die nichts haben, zu sagen, ja, die sollen sich auch selber aussuchen, was sie lernen wollen. Und bei den Zuständen, die wir jetzt schon haben, wo Autorität des Lehrers nicht mehr existiert, wo Schüler halt machen, was sie wollen und alles ablehnen, was irgendwie aufwendiger ist, als irgendwie auf ihrem Handy irgendeinen Knopf zu drücken, ist es halt sinnlos, das noch weiter zu forcieren, praktisch den Abstieg. Der wieder ein Schildbürgerstreich, an den sich freuen können. Könnte man so verstehen, ja. Die Ampelkoalition hat sich auf die Finanzierungswege für den milliardenschweren Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes verständigt. Und das bezahlen sollen das Private und natürlich die Kunden der Privaten. Das Vorhaben können nun in der nächsten Woche im Bundestag beraten und beschlossen werden, teilten die energiepolitischen Sprecher der drei Fraktionen am Freitag mit. Anders als noch in der Vorlage von Wirtschaftsminister Habeck vorgesehen, soll das 10.000 Kilometer Netz jetzt nicht schon 2032, sondern bis 2037 spätestens stehen. Damit würden auch die Finanzierungslasten für die Betreiber gestreckt, betonte SPD-Expertin Nina Scheer. Zudem sollen im Pleitefall eines Betreibers nicht die anderen haften. Wir haben erreicht, dass der Kernnetzaufbau privatwirtschaftlich erfolgt und schaffen nun attraktive Investitionsbedingungen für die Branche. Was heißt das denn? Das heißt doch, dass die Abnahme subventioniert wird, ne? Genau. Ja, das ist so Festpreisen oder so. Das ist jetzt bei Infrastrukturmaßnahmen jetzt gar nicht so unüblich, das so zu machen. Aber die Frage ist diese Infrastruktur überhaupt notwendig? Und ja gut, ich meine, das Gasnetz soll abgeschaltet werden, das ist wohl nicht mehr notwendig. Und ein Teil des Gasnetzes soll umgewidmet werden für Wasserstoff, was technisch nicht wirklich funktioniert und deswegen muss es neu gebaut werden. Und da die Regierung davon ausgeht, dass über Jahre immer mehr Nutzer auf das Netz zugreifen werden, soll spätestens ab 2055 das sogenannte Amortisationskonto ausgeglichen sein. Das heißt, bis 2055 geht der Staat in Vorleistung, was diese Gebühren angeht und nur, wenn alle Leute wirklich den Wasserstoff benutzen den Wasserstoff benutzen und dann die hohen Kosten bezahlen, dann fließt das Geld zurück. Den Unternehmen wird da aber 6,7% Eigenkapitalrendite quasi garantiert. Ja, ist es noch zu 60% von bestehenden Erdgasquellen umgewidmet werden. Und wenn keiner Wasserstoff benutzt, wie es ja schon viele Industrieleute gesagt haben, dass es sinnlos ist und vor allem auch für Privathaushalte sinnlos ist, das zu machen oder zu aufwendig, das ist wirklich ein Schildbürgerstreich. Der Staat entscheidet, wir wollen das Wasserstoffnetz und die Nachfrage wird natürlich am Anfang nicht da sein, deswegen bezahlen wir bis 2055 alles. Wenigstens haben sie hier mal langfristig gedacht, aber sonst denken sie ja nur langfristig bei ihrer NGO-Finanzierung. Ja, nur sie greifen ja auf die Art wieder den Leuten in die Tasche, das heißt, wenn sie da irgendwelche Garantien geben, was die Einkünfte angeht. Ja, die Garantie kommen aus Steuergeldern, ja. Ne? Ja, nun, kann man sich einfach durch die Wasserleitung, in dem Wasser ist auch Wasserstoff drin, kann man das so einfach durch die Wasserleitung mitschicken, oder? Genau. Ich verstehe gar nicht, warum sie frisch gewaschene Wäsche, ja, Wasser schön. Und Stoff. 20.000 Elefanten. Ja, ich hätte gerne einen, aber ich möchte nicht ernähren müssen. Ja. Töre! Am Ende musst du Pfand abgeben. Genau, was ist mit den Pfanden? Hier könnten die 20.000 Elefanten bei uns leben, ja. Botswana ist gerügt worden von uns wegen Jagdtrophäen. Ja, das ist ja ganz schlimm, ne? Und das ist ja ganz wichtig, dass Deutschland dagegen vorgeht. Problem ist nur, Botswana hat quasi eine Überbevölkerung von Elefanten, muss sie irgendwie loswerden, hat auch schon an andere Länder mehrere Elefanten vergeben. Gut, ich meine, die Story kennt mittlerweile fast jeder. Da wurde gesagt, gut, Deutschland könnte 20.000 aufnehmen, warum nicht? Ihr nehmt doch auch alle anderen auf. Und 120.000 oder sowas haben die angeblich schon. Ist das keine Polemik oder so? Ja, jedes Jahr 6.000 dazu. Ne, die Bild, die freut sich schon drauf und nimmt das ernst und sagt dann schon mal, okay, wo könnten diese Elefanten angesiedelt werden? Ne? Elefanten wandern. Dem ist das viel zu kalt hier. Tag. Die fressen bis zu 100 Kilo Blätter. Ein Lebensraum nahe Landwirtschaft und Wäldern wäre ideal. Zum Beispiel der Bayerische Wald, der Thüringer Wald und der Pfälzerwald. Moment mal, ich sehe hier, dass Nordrhein-Westfalen gar keine abkriegt, außer ein paar da oben im Teutoburger Wald. Ich finde, die sollten da überall rumlaufen. Dortmund, Wuppertal. In Wuppertal könnte man die traditionell immer einen aus der Schwebebahn schmeißen, einmal im Jahr. Auch eine gute Idee. Ja, ja. Und in Deutschland kommt wohl kein Gebiet Botswana näher als die ehemaligen Truppenübungsplätze. Ja, irgendwelche Minen können die einfach. Scheint ja ein schönes Land zu sein, dieses Botswana. Es ist zu kalt. Die hauen von alleine ab dann, und dann laufen die in die richtige Richtung und dann in Russland oder so eine Scheiße. Ja, das ist auch eine Idee. Einfach. Ja. Mal laufen lassen. Schnallen wir den Taurus-Dinger um und dann. Für die Tiere gibt es keine Grenzen. Normal. Wir müssen nur kein Zoll bezahlen. Ich fand die interessanteste Reaktion, fand ich eigentlich die, dass wir die gerne nehmen, weil wir damit den Elfenbeinturm höher machen können. Ja. Der steht schon so lange so niedrig hier rum und wenn er noch ein Stück höher wäre, hätten die Leute da oben, wären sie noch verschonter von unseren dummen Ideen hier und unserem kleinen Leben. Elfenbeineinfuhr ist schon seit 1970 verboten oder so. Das ist wirklich schon, das machen wir schon. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ja. Können die sich endlich ihren neuen Elfenbeinturm bauen? Das haben die wahrscheinlich beim neuen Kanzleramt noch nicht berücksichtigen können, aber wenn der Graben fertig ist, dann kommt ja, sag's ihnen nicht, ey. Wird das wieder teuer. Konfliktpotenzial. Ja. Sogenannte Mensch-Tier-Konflikte sind aus Botswana wohl bekannt. Inzwischen gibt es dort mehr als 130.000 Elefanten, so viele wie in keinem anderen afrikanischen Land. Der Präsident berichtet von vernichteten Ernten, verwüsteten Dörfern und sogar totgetrampelten Menschen. Also wie die Woken bei uns praktisch. Ich habe das gesehen, dass die Elefanten an der Straße stehen und irgendwie so eine Art Zollstation machen. Von jedem LKW-Fahrer irgendwie was haben wollen und dann lassen sie noch weiterfahren. Sehr geschickt. Ja, der Zoo Berlin gibt zu bedenken. Elefanten brauchen im Winter Wärmehäuser. Für wildlebende afrikanische Elefanten in Deutschland ist das eine Herausforderung. Deswegen wären eventuell warme Elefantenhäuser im Winterquartier. Wie wäre es mit Sporthallen? Genau, Sporthallen. Finde ich gut. Ja, und Hotels und so. Überall, wo halt so Rampen sind. Altersheime, die sind alle schon, ne, da kann man die, ja wunderbar, können wir leer räumen. Guck doch mal im Rüssel nach. Ne, also hier die Bild, die macht hier richtig guten Journalismus, richtig schön recherchiert, bewährtes Mittel zur gerechten Aufgabenverteilung zwischen den 16 Bundesländern, der Königsteiner Schlüssel, der regelt prozentual, welches Bundesland wie viel Geld für allgemeine Finanzierung beisteuern muss. Das könnte hier zum Königsteiner Rüssel werden. Nach Bildberechnungen bekäme demnach Nordrhein-Westfalen 4215 Elefanten und Bremen nur 191. Das kann ich doch bestimmt dann abkriegen. Ja. Zum Kuscheln. Ja. Finde ich gut. Ja. Benjamin Blümchen ist ja, ein sprechender Elefant. Ne? Und wenn wir hier ganz viele ansiedeln, dann können die ja auch vom deutschen Schulsystem profitieren. Und dann steigen wir auch wieder in der PISA. Aber nicht, dass wir die benoten. Dann fühlen die sich sicher gleich eingeschränkt. Das Wichtigste wurde wieder vergessen, nämlich Verkehrswende. Mit denen schaffen wir die Verkehrswende. Das könnte sein. Meinst du, können wir damit Lastenfahrrädern dann transportieren? Dann müssen die Klimakleber aber mal aufpassen, wenn da so ein Elefant angeht. Ja, schon klar. Was, Preis? Wenn da so ein Elefant bald angestampft kommt, dann müssen die Klimakleber aufpassen. Ja. Die bremsen nicht einfach. Stehen die wirklich auf. Entschuldigung, ja, Elefant steht hier im Halteverbot. Ich schreibe das mal auf, das sind 30 Euro. Verstoß gegen das Elefantenparkverbot. Kann passieren, wenn man im Zirkus wohnt. Und was sich die Leute freuen, wenn die Elefanten durchgezogen sind und ihre Hinterlassenschaften auf dem Trott war. Ja, mit den Hinterlassenschaften kann man ja dazu gar noch was anfangen, oder wie ist das? Da ist Methan drin, da ist halber Rohstoff. Nee, da kannst du ja Feuer mitmachen oder sowas bestimmt. Aber wir brauchen schon Feuer, ne? Okay, die haben 3 Leute gebraucht für diesen Artikel, ja. Ups. Ja, das muss ja auch alles gefact-checkt werden, ne? Das kann ja, ne? Das könnte sein, dass sie irgendeinen Blödsinn hier erzählen. Aber die wichtigste Frage ist eigentlich, schmecken Elefanten? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wie Hühnchen wahrscheinlich. Ja, alles schmeckt wie Hühnchen, ne? Sind wir bei den Survival-Leuten so, wenn die irgendwas essen nach einer langen Zeit. Schmeckt ein bisschen wie Hühnchen. Schöne Cartoon in der alten Ausgabe vom Dragon mit 2 Orks, die ein Hühnchen über dem Grillfeuer braten und der eine fragt den anderen, wie schmeckt's denn? Und der andere sagt, wie Mensch. Ja, ne? Ja, nächste Woche pro Kopf und Knicklicht und geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mormon-Magazin, weil es sehr gut ist. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet, wie Elefanten zum Beispiel das auch sehr gerne tun. Ja. Geht in den Wald, wie Elefanten das eigentlich auch ab und zu. Ne? Also genau, hinterlassen wir als Elefant, dass man nicht auf die Biber tritt, um hier mal sozusagen den Kreis zu vollenden. Ja, der Elefant kann die Arbeit von so einem Biber schwer stören, das kann ich mir vorstellen. Also auch sehr stören. Ach, die Biber, die reiten dann auf den Elefanten durch den Wald. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht verbinden sie sich und dann. Ja, ich dachte, so spontan ist endlich mal ein bisschen Gegenwind für die Wölfe. Die haben ja nicht so richtig natürlich Gegner, viele, oder? Autos hier zuletzt und LKWs. Das ist die Idee. Dazu müssen wir die Elefanten aber schon auch mit Flinten ausrüsten. Jede Schafsherde kriegt ihren eigenen Schafhüte-Elefant. Genau. Das ist auch gut. Und da drauf sitzt werden die Hunde zwar arbeitslos, aber. Nein, das ist ein Schaf abschießen. Nee, das ist ein Schaf mit so einem Sniper-Gewehr. So. Das ist der Scharfschütze. Der sitzt oben auf dem Elefanten drauf. Hat die Übersicht über die ganze Herde. Und der French Taunter hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, streichelt eine Katze, wenn ihr sie auf der Straße trefft. Wie heißt denn das männliche Schaf? Eberhard. Wurde schon. Jetzt habe ich auch was gefragt, ne? Das Schaf. Ja. Wir haben kein Geschlecht, die Schafe. Und das 100. Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre alt. Das weiß das nicht jeder. Erst kommen die Elefanten, dann kommen die Kapibaras und zum Schluss die Komodowarane. Oh ja, cool. Komodowarane könnten sie uns auch ein paar schicken, damit das Leben spannender. Klang fast wie Freude schöner Götterfunken eben, aber hat man nicht angefangen zu singen. Ja, 100.000 Kängurus, das finde ich auch gut. Boing, gemischt, boing, gemischt boing, mit den Elefanten. Oh. Boing, boing. Gibt es auch einen schönen Gary Larson, wo sie da rumhüpfen und so das eine Känguru sieht ein bisschen bekloppt aus und das andere sagt so eben, ey, einfach hüpfen, nicht immer boing, boing rufen. Auch lustig mit den 20.000 Elefanten, wie die transportiert werden. Da gibt es halt auch so eine gewisse Technik, die werden erstmal kopfüber aufgehangen und dann in so einer Kiste. Also auch ganz interessant, wie das überhaupt vonstatten geht. Wenn man sich dann vorstellt, wie 20.000 Elefanten kopfüber in irgendwelche Kisten eingelagert werden. Ja. Jo. Ja, ich meine, sie wollen ja die Großwildjagd deswegen wieder ein bisschen erweitern oder so. Ja, sollen sie meinetwegen machen, wenn sie das so sinnvoll halten. Aber ich kann mich in so einen Jäger so schnell reinversetzen, in so ein harmloses Tier irgendwie abzuschießen aus wer weiß für eine Entfernung, so im Zielfernrohr. Das ist doch total unfair. Ja, wir haben ja gerade gelernt, die sind nicht harmlos. Es gibt viel zu viele davon. Nee, harmlos sind die nicht. Aber gut, aus der Entfernung sind sie ja harmlos, ne? Wenn du womöglich auf dem Auto stehst auch noch und so. Also gibt schon Gefährlicheres, denke ich mal. Also. Ich finde die Idee vom Rainer gut, die mit Fallschirmen einfach über den jeweiligen Gegenden abzuwerfen, die auf der Bild-Zeitungskarte waren. Man sollte wenigstens so fair sein und mit dem Messer arbeiten. Ausschließlich. Mit legalen Messern, 12 cm. Ja, ob das reicht? Okay, da habt ihr es, Leute. Immer mit dem Messer arbeiten. Ja. Das Elefantenmesser, ja. Beim Elefanten, ja genau. Immer mit dem Rüssel arbeiten, heißt das. Oder mit dem Rambo-Messer, ja. Da ist auch eine Kettensäge dran, ne? Habe ich bei Hotshots gelernt. Ach, ja. Ah, wo man so sein Wissen her hat, ne? Das ist der Kulturelefantismus. Ich gehe jetzt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gott, Max,